Ich drehe am Knopf und suche den Sender. Sie reden über die Inflation in den USA. Ich verstehe nur ein bisschen. No comprende. Ist mir ein Rätsel. Sonntagabend, 18 Uhr. Los Afros des Weltraumos sind da. Hallo da draußen, ich bin's, euer Abel, ich bin auch mal wieder da nach meiner langen Sendepause 21 bis 23. Hoffe ich, dass ich es 24 wieder schaffe, geregelt zu kommen. Im Notfall verprügel ich meinen Chef, damit ich weniger Überstunden machen muss. Keine Gewalt. Gute Idee. Ja, irgendwas wird mir schon einfallen. Auf jeden Fall ist es gut, hier zu sein und ihr seid die Größten. Ich finde es einfach wunderschön, wie lang es die Weltraumaffen gibt, dass wir in 8 Jahren es nur einmal nicht geschafft haben, an einem Sonntag zu streamen und es damals sogar noch mein Fehler war, weil ich zu allen meinte, wir sind krank, komm, lass nicht streamen. Wie Ja. lange leben denn so durchschnittliche Affen? Zumindest Gute 5 Jahre. Frage. Aber Meistens ich keine Kosten. fand nur damals die Teamleistung hervorragend, weil es gibt bezahlte professionelle Teams für regelmäßig wiederkehrende Arbeiten, die weniger eisern und funktional ihre Arbeit erledigen und dafür reich bezahlt werden. Und wir machen das hier alles während der Arbeit, in unserer Freizeit und haben ein Podcast-Format mit, ja, Bundestag, zweithäufigste Quelle in Deutschland, mit Drucksachen oder Debatten. Kein anderes Format hat es. Näher an der Politik dran geht nicht. Außer du hast vielleicht eine Wanze, die du deinen Bundestagsabgeordneten in die Manteltasche reinschiebst. Dann bist du vielleicht noch näher dran, aber das war's dann auch schon. Und damit herzlich willkommen. Hallo, Zuhörer. Schön, dass ihr da seid. Freunde, Römer, Mitbürger. Wollen wir heute mal mit was anfangen, was scheiße ist? Ja, fangen wir damit an. Ne? Warte, gestern war Tag der Organspende, heute ist Tag der Grillhähnchen. Tag der Grillhähnchen. Wild Naturistentag auch, okay. Get naked, Weltnaturisten. Boys, Girls. Bei Naturisten muss ich immer an die alten Filme mit dir. Louis de Will Funès Smith. denken, wo er immer durch Saint-Tropez gelaufen ist und die Nudisten gejagt hat. Ja, in Dresden hat ein Mann eine selbstgebastelte Deutschlandfahne geschwenkt. Und die Staatsanwaltschaft sagt jetzt, er soll 1200 Euro zahlen, weil das war nicht nur eine Deutschlandfahne, sondern er hatte damit praktisch künstlerisch krimineller Energie einen Haufen Exkremente draufgestickt, der in Flammen steht, um, denke ich mal, seinem Unmut über den Zustand unseres Landes Ausdruck zu geben. War das nicht im Vergleich mit Hammer und Sichel oder so? Das könnte man doch so Puh, vielleicht wenn ich der Anwalt wäre, würde ich versuchen, mich drauf verteidigen. Zum rauszureden, Beispiel. Ach, ich finde es ja interessant, dass du in US-Debatten, in Thinktanks, Leute hast, die sich darüber unterhalten, dass Deutschland auf einem schlechten Weg ist und was unsere Elite denn tun könnte, damit es Deutschland wieder besser geht. Wenn dann aber ein einzelner Deutscher auf die Idee kommt, künstlerisch aktiv zu werden und seinen Unmut auf einer Flagge zum Ausdruck zu bringen, dann muss er dafür Strafe zahlen. Ich finde es interessant. Können wir diese US-Geopolitik-Experten nicht auch anklagen, so ein bisschen, so und das ganz verbieten, dass man sagen kann, dass Deutschland derzeit auf einem Scheißweg ist und auf dem besten Weg ist, der kranke Mann Europas zu werden? Und damit auch die EU nach unten zieht, weil ohne uns als Zahlschwein vieles in Europa nicht so ganz so gut funktioniert. Was Und willst du dann jetzt verbieten konkret? so eine Flagge doch eigentlich was Schönes ist. Achso. Jemand weist darauf hin, etwas läuft nicht gut. Vielleicht können wir drüber reden. Vielleicht finden wir eine Lösung. Aber nein, wir brauchen Strafe, 1200 Euro. Go for it. Also bisher ist das nur gefordert, ne? Also das ist noch kein, das ist noch, er ist noch nicht dazu verdonnert worden. Die Staatsanwaltschaft sagt, das ist wegen Verdachts der Verunglimpfung des Staates und seiner Symbole Denn der Mann habe bei der Versammlung am 21. Januar den Eindruck der Nichtachtung des Staates und seiner Symbole durch seine Person zumindest billigend in Kauf genommen. Die Staatsanwaltschaft hat auch beantragt, die Fahne einzuziehen. Ja, nein, wie abwegig aber auch. Und jetzt kommt natürlich dieser ganze Sermon, ne, über die Dinge, die in unserem Land jeden Tag geschehen oder jeden zweiten oder dritten Tag. All diese Dinge. Ich glaube, in Berlin hat es letzte Nacht insgesamt 4 Messerstechereien gegeben und eine Massenschlägerei. Und da fragt man sich halt doch. War das dann ein ruhiges Wochenende in Berlin, bei dem nichts viel passiert ist? Das weiß ich nicht. Okay. Aber also es gibt all die Dinge, die passieren und all die Dinge, gegen die eigentlich aus meiner Sicht erst vorgegangen werden sollte, bevor man sich den Luxus leistet, halt einen Mann wegen einer Fahne mit einem brennenden Haufen Scheiße drauf irgendwie zu verdonnern und da Beweise aufzunehmen und Anträge zu schreiben und Richter und Staatsanwälte zu beschäftigen. Und werden andere Leute wegen Taten, die ich hier gar nicht nennen will, weil es mich sowieso schon ankotzt, jede Woche darüber sprechen zu müssen, mit Bewährung rauslässt. Die Tat, also dass überhaupt Strafe gefordert wird, ist ein Unding. Zum Glück wurde er aber noch nicht verurteilt. In einem autoritäreren Land wäre er bereits verurteilt. Immerhin etwas. Aber dass die Formulierung Nichtachtung des Staates, also weiß ich nicht. Ich achte den deutschen Staat. Nee, verächtlich machen oder nicht. Verächtlich machen. Moment mal, Vorsicht, sag das so nicht, weil Faeserino und so, also ich wäre in Zukunft vorsichtig, was ich da in der Richtung sage, weil das hier ist doch schon so ein Kangaroo Court eigentlich. Ich toleriere ihn, aber ich achte ihn nicht, weil achten dazu gehört zu mir mehr positive Leistung, die ich einfach nicht sehe. Sorry. Jemand, der geachtet ist, der hat sich's wohl verdient. Deutschland hat viel getan und hat als Land auch Sachen, die nie positiv erwähnt werden, wie zum Beispiel, dass wir Trinkwasser haben, was aus dem Wasserhahn kommt. Das gibt es in vielen, vielen Staaten nicht, dass wir das geschafft haben als Land. Das ist eine große Leistung. Aber mit achten, einfach, ich tue mich einfach mit dem Wort schwer, aber ja, Kangaroo Court und vielleicht kerkern sie mich dann ein, dann schreibe ich ein Buch und dann marschiere ich danach auf Berlin. Graf von Monte Cristo. Ja, das kommt mal zur Einleitung, damit ihr wisst, was in diesem Land los ist. Falls mich Athena nicht aus dem Knast befreit, wenn die das kann. Aber die macht das bestimmt nicht, die ist faul. Ja, ich glaube, das ist schon, ehrlich gesagt, glaube ich, dass das schon immer so war, dass man das nicht durfte, nur das hat früher eben einfach keiner gemacht, wa? Sowas mit Kacke geschmiert in die Flagge. Oder vielleicht hatten die Leute auch weggeguckt, wenn es jemand gemacht hat. Womöglich hat es dann auch ein bisschen mehr Toleranz gehabt. Also wenn es echte Kacke war, dann kann ich es irgendwie nachvollziehen. Aber wenn das Kacke auf näher waren. Auf eine Fahne, auf der in Flammen stehende Exkremente abgebildet waren. Ja, genau. Abbildung, ja. Das ist sehr empfindlich. Ja, die Nummer hier, ich habe es mehr oder weniger, also ich habe nicht den Stream geguckt von PAX Europa. Ich habe es von vorne bis hinten. Ja, immer. Ich habe es von vorne bis hinten gesehen. Du hast es live geguckt, oder was? Mit Kleinigkeiten und allem. Ui. Ich glaube, da wäre ich erstmal umgefallen, wenn ich diese Sache live gesehen habe. Wer es nicht mitbekommen hat, in Mannheim auf dem Marktplatz hat PAX Europa eine von diesen Veranstaltungen gemacht. Der Herr Stürzenberger macht das ja regelmäßig in verschiedenen Großstädten, Frankfurt oder Köln oder was weiß ich, wo geht da hin und sagt, der Islam ist halt eine feindliche Ideologie. Der Islam bedroht die freie Gesellschaft. Der Islam ist in sich nicht frei und belegt es relativ aggressiv mit Koranzitaten. Und diesmal ist halt jemand mit einem Messer auf ihn losgegangen. Und auch auf den Polizisten. Und auf den Polizisten, der dann erst nicht den Messertäter fixiert hat, sondern jemand anderes, der eigentlich helfen wollte. Aber. Ja, das ist aber, also wenn du die, da gibt es verschiedene Kameraeinstellungen. Leider ist das Video ja inzwischen gesäubert worden oder was heißt leider? Also die Tat selber muss ich nicht unbedingt sehen, aber um, also die Leute, die sich da näher mit beschäftigt haben, haben nachher bei den anderen Blickwinkeln die Sache eingeschränkt, weil dieser Typ wohl auch irgendwen zu Boden gerungen hatte, der von den Polizisten angegangen wurde und die Polizisten überhaupt in dem, ich meine, das ist ja eine Sekundengeschichte. Ja, genau. Nicht wussten, ist da jetzt Täter und warum, und der Polizist hat halt eine falsche Entscheidung getroffen. Genau, darauf wollte ich auch hinaus, weil, um ehrlich zu sein, wenn du so dir Polizisten, und nicht Polizisten, wenn du dir Videos von Gewalttaten anguckst oder von Polizeieinsätzen, dann ist es natürlich für dich als Zuschauer erstmal wahnsinnig einfach, einen Fehler zu entdecken, der gemacht wurde. Im Moment, wo halt dein Kopf in Sekundenbruchteilen tickt und versucht zu reagieren, kannst du gerne auch mal eine falsche Entscheidung machen, obwohl du das sehr lange trainiert hast, die richtige Entscheidung zu treffen. Deswegen bin ich da bei solchen Videos immer so, ja, hab ein bisschen Mitgefühl dafür, dass einfach in einer brenzligen Lage wahrscheinlich der überwiegende Anteil unserer Bevölkerung absolut unfähig wäre, überhaupt irgendwie nützlich zu sein. Es dann ein paar Leute gibt, die einen Kampfsport ausüben, die dann eventuell noch was machen könnten oder einen Skisport und halt Polizisten, die es gelernt haben. Aber einfach nur halt der Punkt, dass in so einer Situation Projekt Hollywood nicht abläuft, bei dem der Mann mit dem Messer easy das Messer entfernt bekommt. Also, ja, trotzdem ist da die Besetzung schon so ein bisschen kritisiert worden, dass halt relativ viele Polizistinnen dabei waren, die, ja, ein bisschen, eine ist, glaube ich, angeblich so weggelaufen oder so. Habe ich jetzt gehört. Naja, also ich... Dass nicht so die bestausgebildeten Leute waren und das ist auch so ein bisschen die Erfahrung, die ich gemacht habe, dass sie die gerne mal bei irgendwelchen Demos da stehen am Rand oder so. Und wenn das dann nicht so hochgeschätzt wird oder nicht so gefährlich eingeschätzt wird, ich sag das mit viel Liebe und Respekt für die Frauen, die sich entschlossen haben, zur Polizei zu gehen. Ich fühle mich aber, wenn ich in Situationen bin, wo ich die Polizei rufen muss und bei der Ankunft der Polizei eine Frau mit dabei ist, nicht wirklich beschützt, sondern habe eher das Gefühl, oh, noch eine Person, auf die man eventuell aufpassen muss, trotz der Ausbildung. Das ist das Grundgefühl, was ich immer dabei habe. Aber ja, keine Ahnung. Weiß der, auch nicht. Der Dewey kommentiert es richtig, finde ich. Die Polizistinnen haben falsch reagiert, der Polizist hat sich geirrt. Ja, das ist ein kleiner, aber feiner Unterschied, sagt er. Das würde ich unterschreiben von dem, was guter, ich gesehen habe. Guter Punkt, guter Punkt. Ja. Und leider ist der Artikel hier ein bisschen zurück in der Zeit. Inzwischen ist traurigerweise zumindest in der Presse zu lesen gewesen, dass der Polizist inzwischen hirntot ist und eigentlich nur noch am Leben erhalten wird, weil er ein Organspender ist. Ja. Mein Beileid für die Betroffenen und Ehre diesem Polizisten, der sein Leben dafür gegeben hat, unsere Sicherheit zu schützen. Was ich aber super bizarr fand, ist die Aufarbeitung. Hier zum Beispiel Polizist nach Messerangriff weiter in Lebensgefahr. Also da ist ein Extremist zu einer Veranstaltung gegangen, ist da ein paar Minuten drumherum geschlichen, hat sich das alles ausspioniert und hat dann auf Leute eingestochen, vor allem auf den Hauptredner. Der Michael Stürzenberger hat Verletzungen am Bein und im Gesicht davongetragen. Hat wohl gesagt, ein Stich ist wohl gefährlich nah an der Lunge vorbeigegangen, hat dabei viel Blut verloren. Und man spricht hier von einem Messerangriff. Das ist eindeutig ein politisch und religiös motivierter Terrorangriff gewesen. Ja, also ein Messerangriff war das nicht. Ein Messerangriff. Messerangriff ist, du triffst dich vom Döner und das sind ein paar Kanaken und die gucken dich schief an und irgendwie kommt es dazu, dass ihr euch streitet, einer zieht ein Messer und das ist ein Messerangriff. Das, ja, was der gemacht hat, das war immer so rechter Terror gewesen. Ne? Das war ein, sagen wir es mal, nicht so professioneller Terroranschlag, weil er nicht so viel erreicht hat, aber war in meinen Augen eigentlich als Terror gedacht, so an sich. Würde ich es auch eher so einordnen. Nee, das ist die auch ein Anschlag. Die würden schon Stürzenberger auch, also glaube ich, da speziell treffen und vielleicht sogar ausräumen. Ne? Das ist ein Textbuch-Terror. Du suchst dir eine der Hauptfiguren der gegnerischen Seite und versuchst, den umzubringen. Damit zeigst du all den anderen Leuten, die sich da engagieren, Vorsicht. Ja, das ist gefährlich, was du machst. Und wenn du weiter gegen uns hier irgendwie wetterst, kann dir das Gleiche passieren wie im Sturzenberger. Genau das ist Terrorismus. Angst verbreiten, Schrecken verbreiten, damit politische Gegner das machen, was man will. Das ist Terror. Und dass unsere Medien das hier so verniedlichen und auch die Politik, als wäre es ein abgesprochener Begriff, Messerangriff. Keiner spricht von einem Anschlag. Keiner spricht vom Terror, außer Leute wie News oder ähnliche oder Apollo-Medien oder wie die heißen, ja, die schon. Aber die ganzen Mainstream-Medien sprechen alle von einem Messerangriff. Und da wurde natürlich auch sofort darauf hingewiesen, dass das ein rechter Extremist ist, der Herr Stürzenberger. Nein, liebe deutsche Medien, der Mann ist ein deutscher Bürger, der sein verbrieftes Grundrecht wahrnimmt, seine Meinung zu dem Thema zu sagen. Und die Polizei hat den zu beschützen. Und die Medien könnten ein bisschen Empathie aufbringen für jemanden, der mit mehreren Messerstichen im Krankenhaus liegt und nicht gleich anfangen, da seinen Charakter irgendwie zu assassinieren. Ja? Das wäre super nett gewesen. Aber nein, es geht sowieso. Es geht erstmal gegen den Stürzenberger. In manchen Erstmeldungen kam doch nicht mal der Islam vor im Endeffekt. Ja? Also für mich ist der Islamhasser wieder Salman Rushdie. So ein Hasser heißt das. Ja, genau. Das hat jemand auch auf Twitter geschrieben. So, ja, wenn Rushdie das passiert wäre, hätte die ganze Welt wieder gesagt, oh je. Aber den Stürzenberger in Deutschland, den behandelt man aus irgendeinem Grund anders als den Rushdie. Obwohl er eigentlich dieselben Sachen über den Islam sagt. Ja. Der Grund dafür ist mir auch nicht ganz klar. Das ist so. Ja, weil weil der Stürzenberger das eigene System in Gefahr bringt hier. Aber die Medien, die machen das doch auch, um den sozialen Frieden nicht zu gefährden. Die haben dann Angst, dass Neonazi-Banden den nächsten Döner verwüsten, weil ihr wisst, die haben wir ja überall in jeder Stadt und sowas. Und dass Unruhen entstehen und deswegen wird sowas immer klein geredet. Und wir dürfen ja auch nur verpixelt das Bild vom Täter sehen. Auch wenn bei Sylt das historisch wichtig genug war, wo Leute in blöden Limerick singen, dass man das Gesicht zeigt, ist es hier, wenn jemand sich kritisch mit Islam auseinandersetzt und sagt, es gibt da Probleme innerhalb dieser, ja, sagen wir mal, Zivilisation an sich, die nicht so gut sind. Da muss man dann natürlich das Gesicht verschleiern, weil wir Opferschutz machen müssen, damit sich nachher die Bevölkerung nicht an der Person vergreift. Und wir müssen beides im Kontrast ist für mich halt irgendwie einfach so der Grund zu sagen, ihr glaubt, dass ihr Journalisten hasst, aber ihr hasst sie nicht genügend. Also so geht es mir zumindest. Wir müssen das alles auf Quellen belegt, ne? Alles einfach nur behauptet, eben hier, was er so gemacht hat, was die Bayerische Informationsstelle so glaubt, ist, wie das einzuschätzen wäre oder so. Aber eben kein Beispiel oder sonst was. Nur was er denn gesagt hat, so Böses. Und wir müssen auch diesen Angriff, dieses Attentat, diesen Terroranschlag, müssen wir auch einordnen. Der steht in der langen Reihe. Der Oscar hat es im Chat auch schon erwähnt. Charlie Hebdo, Theo van Gogh. Die ganzen Leute, die unter Personenschutz stehen, wie Ayan Hirsi Ali oder hier, wie heißt da, Ahmed Mansour oder die ganzen Leute. Ja? Es geht doch, Charlie Hebdo, Bataclan, es geht gegen unsere Kultur und es geht um gegen Galionsfiguren, der Kritik gegen den Islam. Ich kenne auch Leute, die haben ihre Doktorarbeit zu dem Thema geschrieben und waren dann auch auf einer Liste und wurden bedroht. Weil du hast jetzt nur Leute erwähnt, die irgendwie einen weiteren Bekanntheitsgrad hatten. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass es nichts mit Öffentlichkeit zu tun haben muss und dass du auch als kleines Licht, was kaum Öffentlichkeit hat, wenn du dazu zu viel schreibst, durchaus auch auf einer Todesliste landest, die dann auch ernst gemeint ist. Die Frage ist dann, wie kompetent deine Feinde dort sind, aber du bist dann halt auf einer Todesliste. Also, ja. Und der Oskar sagt dazu nochmal, leider wird es dazu führen, dass irgendwann Neonazi-Gruppen den örtlichen Döner verwüsten werden, weil solche Probleme im Kessel unter Druck gehalten werden. Halte ich für ein Problem, ja. Natürlich. Ja, aber dann kriegt er eine Warmsanierung. Die Linke sagt doch immer, es ist dann nur ein Schaden gegen das Objekt und der Dönermann freut sich über eine neue Inneneinrichtung. Das haben wir doch bei den Linken gelernt. Deswegen kann das ja gar nicht schlecht sein, weil das ja nur Gewalt gegen Gegenstände ist und nicht gegen Menschen. Oh, stimmt. Pain for Twin haben wir auch vergessen. Ja, Also... Das ist halt schon ein bisschen, also es ist ein Muster zu erkennen und wieder wird gesagt, ja, aber das hat ja mit dem Islam und Serap Güler sagt, ja, die Muslime wollen das gar nicht, die stehen da auch nicht dahinter. Ja, aber wo waren die dann? Wo waren die Demonstrationen dieses Wochenende in Mannheim? Von Leuten, die sagen, nee, nicht in unserem Namen. So wie die doofen Deutschen das jedes Mal machen, wenn irgendein dummer, zurückgebliebener Nazi irgendwas tut, dann gehen wir alle auf die Straße und sagen, nicht in unserem Namen. Das wollen wir nicht, das sind nicht wir. Warum sehe ich das nie von Muslimen? Warum nicht? Und wie soll ich mir als Mensch mit analytischen Fähigkeiten den Verdacht der klammheimlichen Freude verkneifen, wenn ich an 9/11 zurückdenke oder jetzt an den 7. Oktober? Wie soll das denn funktionieren? Wie soll ich denn Leuten vertrauen, die nie sagen, nee, wir wollen das eigentlich gar nicht, sondern die immer die Fresse halten? Ja, an sich werden wir das so handhaben, dass wir das weiterhin totschweigen, bis wir dann irgendwann mal Gesellschaftsunruhen bekommen wie in Frankreich. Vielleicht haben wir dann noch genügend Wohlstand, das mit Geld wegzumachen, weil Frankreich gibt da weniger Sozialhilfe, Deutschland mehr. Deswegen haben wir diese Unruhen hier nicht. Und wenn das dann auch nicht mehr hilft, dann geht es dann Richtung so Aufstände und ihr wisst ja, Stuttgart, die Eventszene, die dann auch Polizei angreift und einfach Spaß dabei hat, auf Polizisten draufzuschlagen und so eine Sache. Sowas wird dann mehr werden und eventuell kann sich dann sowas dann auch in den Bürgerkrieg umschlagen, aber da gibt es noch viele Vorstufen vorher, die man begehen muss, bis es wirklich so weit ist. Aber so an sich ist das in meinen Augen so die Fahrtrichtung, die wir fahren, die auch niemand kritisiert, wo ich auch niemanden in der Elite kenne, der das kritisiert. Und da konnte ich tatsächlich ein paar Kontakte sammeln. Und es ist an sich einfach ein bisschen so eine tickende Zeitbombe, die hoffentlich nie losgeht und ich wünsche mir, dass ich der Depp bin, der ja, da muss ich glaube auch jeder selber fragen, sozusagen, ob er jetzt mal akzeptiert, dass es das gibt, diesen islamistischen Terror, oder ob man irgendwie noch mehr Geschichten erfinden muss und noch mehr False Flag Stories ausdenken muss. Es gibt ihn zuhaufen. Das Ding ist, islamischer Terror sucht aber hauptsächlich deren Heimatländer ein. Der wird manchmal auch zu uns exportiert. Und die Zivilisation des Islams, die viele verschiedene unterschiedliche Länder haben, wo Islam auch komplett unterschiedlich ausgelebt wird, die haben aber einfach ein Problem, dass das dominante Gefühl innerhalb dieser Kultur ist Wut. Ja, das ist mein Punkt. Mein Punkt ist, dass die Leute hier das in Deutschland mal akzeptieren müssen, dass das überhaupt existiert. Verstehst du? Das gibt es viele Leute, die sich jedes Mal irgendwelche Mama, das hört sich aber schon nach Rechtsextremismus an, wenn du Einwanderung und Nicht-Deutschen unterstellst. Das wird doch hier nicht benannt. Wir sind doch dabei. Das ist doch der Artikel, der ist doch praktisch nicht mit Terror überschrieben oder sonst irgendwas. Das kommt nicht drin vor. Das wird nicht genannt vernünftig. Nicht vernünftig benannt. Und das ist doch das ist die fehlende Akzeptanz bei den Leuten. Ich frage mich, wann es benannt wird, weil irgendwann muss es benannt werden und irgendwann entstehen halt auch diese Bürgerwehren, die Jugendlichen, die sich dann selber zusammenraufen und solchen Gruppen halt Einhalt gebieten. Sowas entsteht auch ganz gern. Also es ist auf jeden Fall so sicherheitspolitisch einfach halt blöd gelaufen, sagen wir es jetzt mal. Und die Presse versucht es natürlich klein zu halten. Haben sie doch bei den ganzen Anschlägen und Messerstechereien nach 2015 auch gemacht. Da waren es dann alles psychisch Kranke. Und ich kann das bei denen auch verstehen, dass psychische Krankheiten können häufig auftreten, wenn du in fremdes Land reichst, wo du die Sprache nicht verstehst, können die besonders gerne auftreten. Ich kann das auch mit nachvollziehen, aber wir haben ja da alles, was passiert ist, auch nur totgeschwiegen und kleingeredet, in der Hoffnung, dass es weggeht. Und zum Schluss, die Strategie des Terrors ist ja auch immer nur eine Marketingstrategie. Terror hat selten einen Rückhalt in der Bevölkerung, auch in der muslimischen Bevölkerung nicht so einen hohen Rückhalt. Ein paar gibt es natürlich immer. Aber Terror ist und bleibt ein Marketinginstrument, um einfach nur viele Leute zu erreichen. Also, ja. Ja, was ich auch noch besonders interessant fand an diesem Absatz hier, wo sie hier sagen, wer ist Michael Stürzenberger? Michael Stürzenberger und sein Umfeld innerhalb der Pax-Europa-Bewegung werden von den Behörden etwa in Bayern dem Bereich der verfassungsschutzrelevanten Islamfeindlichkeit, in Klammern, den man sich irgendwie ausgedacht hat, zugeordnet. Stürzenberger betätigte sich demnach in der Vergangenheit zum Beispiel immer wieder als Versammlungsleiter für die Bürgerbewegung Pax-Europa. Das ist wieder dieses Ding, dieser Zirkelschluss. Der ist dabei, also ist er ein Extremist, weil er ist ja dabei. Er trat ebenfalls als Autor in der rechtsextremistischen Webseite Political Incorrect in Erscheinung. Trat als Autor in Erscheinung, also vollkommen egal, was er da geschrieben hat oder wie. Verbreitete islamfeindliche Äußerungen, heißt es auf der Internetseite der Bayerischen Informationsstelle gegen Extremismus. Einfach pauschal oder wie, nichts weiter. Über die Erstellung von YouTube-Videos erreicht Stürzenberger laut der Informationsstelle eine hohe Zahl an Interessenten. Im Jahr 2022 stellte er auf YouTube insgesamt mehr als 99 Videos online. Diese wurden über 723.000 Mal aufgerufen in der... Was für eine sinnlose Detailinformation. Ja, und jetzt kommt das Beste. In der Agitation, Stürzenbergers Agitation, stechen islamfeindliche Äußerungen hervor. Die stechen da. Aus denen eine grundsätzliche Ablehnung der islamischen Religion ergibt, sich ergibt, ja. Das ja, hätte ich gerne überlegt auch. Das ist ja so ein Punkt, ne? Das ja, aber eine grundsätzliche Ablehnung des islamischen, der islamischen Religion ist ein gutes Recht. Ja, genau, das ist das, was ich mir auch denke. Ich bin zwar selber prinzipiell froh, dass wir Muslime hier haben. Ich vertraue denen mehr wie die Menschen, die die Grünen wählen oder bei denen im Vorhof politisch aktiv sind. Aber was soll daran böse oder illegal sein, wenn jemand sagt, die Religion, die mag ich gar nicht, die ist, vor die allem, ist doof. Die hat doofe Ohren. Islam, der selber sagt, er lehnt alle anderen Religionen grundsätzlich ab, bis auf die zwei da, die dürfen irgendwie machen, was sie wollen, wenn sie mir Geld zahlen. Alle anderen, inklusive Atheisten, kommen auf den Block im Islam. Also, wenn man nach dem Koran geht. Und vor warum allem, soll ich die nicht ablehnen dürfen? Und vor allem, Islam hat halt auch seine Eigenschaften als Religion, die halt mit stark halt kriegerische Eroberung von Gebieten mitgetragen hat und dadurch einfach auch viel religiöse Formulierungen hat, die man einfach auslegen kann, um Gewalt in die Welt zu bringen. Das haben viele andere Religionen auch. Aber beim Islam sticht es hervor und ist besonders stark ausgelebt. Und es gab auch schon häufig Reformbestrebungen, das zu ändern. Und das ist nicht so ganz geklappt. Aber von den Religionen, die wir haben, ist der Islam halt die gefährlichste so an sich. Also von den Hauptreligionen. Ich meine, guckt euch ISIS an. ISIS war einfach nur, wir nehmen den Koran wieder ernst. Das war ISIS. Bei ISIS sagen sie ja dann, das sind gar keine richtigen Muslime. Das sind ja, die sind ja böse. Na, Muslime würden sowas nie tun. Nein, ISIS ist der Ur-Islam. Das so der Kern davon. Der Rest ist sogenannte, der sogenannte Islamische Staat war das. Ja, es gibt dazu eine aktuelle Äußerung von der Organisation Generation Islam, die hat ja heute auf Twitter getätigt oder auf X, je nachdem, wie man möchte. Der Begriff Islamist ist ein kolonialistischer Begriff, mit dem versucht wird, die Deutungshoheit über den Islam bzw. die Einteilung in gute und schlechte Muslime den Kolonialisten zu überlassen. Muslime benutzen so ein kolonialistisches und assimilatorisches Wording nicht, was nur dafür gedacht ist, um uns zu spalten, boah, dann sag doch was zu schwächen und komplett zu assimilieren. Ach, unglaublich. Ja. Hört ihr das? Hört ihr das Geklapper? Das ist wie, als würde bei Generation Islam so ein Projektor laufen, irgendwo so ein alter. Ganz komisch. Und das mit dem Assimilieren, ich kann es nicht mehr aussprechen. Assimilieren. Ich war heute schwimmen, ich bin langsam im Kopf. Ich will gar nicht, dass sich die Leute komplett in Deutschland aufgehen in ihrer Kultur. Aber die Grundwerte, die muss man halt mitteilen. Und vieles vom Islam geht halt nicht klar in Deutschland. Also, und den Leuten, denen das nicht passt, den wünsche ich einfach nur eine gute Heimreise. Also, und fände ich auch nicht schlimm, wenn sie mal deportiert werden, falls mal blauerer Wind weht. Wäre mir persönlich egal. Weil es sind halt einfach, wie soll ich sagen, bei euch gewachsene Traditionen, die ich euch nicht wegnehmen will, die aber in den Heimatländern weiterhin praktiziert werden, hier aber in Europa einfach keinen Platz haben, weil wir uns hier um Zivilisation kümmern, um Fortschritt, um Wissenschaft, darum lebensverlängernde Maßnahmen zu erfinden und die Insel der Wohlseligen sind weltweit. China macht da ein bisschen mit, indem sie auch viel produzieren. So, aber an sich selber bei euch in der islamischen Welt reicht für Wohlstand in der Welt nicht. Aber darum gibt es ja auch irgendwie gar nichts. Das macht doch auch sowieso niemand, dass du denen so reinredet. Die sollen doch machen, was sie wollen. Die sollen sich nur an unsere Gesetze halten. Peng. Vielmehr findet niemand. Ne? Nicht mal mehr an alle Gesetze. So. Wenn die ein paar Steuergesetze ignorieren, fände ich das ja, nicht. Ja, möglichst irgendwie, soweit man sie kennt und so hält man sich halt dran. Genau. Ja. So. Und dass man eben mit dem Messer nicht auf Leute zugeht, das weiß eigentlich jeder. Das braucht man nicht mal ins Gesetz schreiben. Das heißt man nur so. Ja, also ich finde auch durchaus. Es hat nicht mit Assimilieren zu tun oder so. Man hätte da auch früher schießen können, meiner Meinung nach. Also ich glaube, der Don Alfonso hat das sogar formuliert, dass er jetzt, wenn die Leute das Video gesehen haben, noch einmal hören möchte, so ungefähr. Ja, hättet ihr denn nicht ins Bein? Musste man da die Knifte und so? Nee. Ja, wenigstens wenn jemand mit dem Messer auf Leute losgeht, dann sollte man schießen. Punkt, Ende. Ja, wenigstens erstmal in der Luft. Ja. Nicht in die Luft, auf die Person. Stoppen. Ja, genau. Warum denn nicht, wenn der Typ mit einem großen Messer auf Menschen los? Das gibt Tote im Zweifelsfall. Wer so dumm ist, dass er das tut. Die deutschen Polizisten haben eine ziemliche Beißhemmung in der Beziehung, glaube ich. Ja, weil wir das denen abtrainiert haben. Aber richtig ist es eigentlich. Wenn ich Leute mit dem Tod bedrohe, dann begebe ich mich selber. Wer das Schwert in die Hand nimmt, wird dadurch umkommen. Ich meine, ja, beim Messerangriff gibt es zwei gute Strategien. Einmal wegrennen, weil alles, was ihr in Hollywood seht, in Kung-Fu-Methoden, führt in der Regel nur zu schweren Verletzungen, gerne auf eurer Seite und scheitert in der Regel. Entweder wegrennen oder draufballern. Das macht man, wenn jemand mit einem Messer rumwuchtelt. Also, ja, keine Ahnung. Wir haben es ja nicht mit Gentleman-Verbrechern zu tun oder so, weißt du? Das ist nicht mehr wie früher, wo sich die Polizisten und die Luden und die Zigarettenschmuggler mehr oder weniger kannten. Und du hast heute Leute aus Kulturen, wo Menschen leben, ein Scheißdreck wert sind. ich persönlich könnte es verstehen, wenn der Typ dem Stutzenberger einfach hart eine mitgibt und sagt, lass den Scheiß und gehen würde. Das sowas könnte ich verstehen, würde wahrscheinlich auch zu einer Anzeige führen, was weiß ich, ist Verrohung der Gesellschaft, aber sowas könnte ich verstehen oder nachvollziehen. Aber halt nicht mit Messer, nicht Leben bedrohen. Leben vergeuden ist halt einfach so sinnlose Ressourcenverschwendung, die mich immer an Kommunisten erinnert. Und ich mag keine Kommunisten. Keine Ahnung. Ja, und dann möchte ich nochmal dazu sagen zu dem Herrn Stutzenberger, dass Ebel und ich dem schon mal begegnet sind. Ebel weiß wahrscheinlich schon nicht mehr, aber der war auch damals bei der Veranstaltung von der AfD im Bundestag und hat da eigentlich nur, ich kannte ihn damals gar nicht und der hat auch eigentlich gar nicht über seine Islamsache irgendwie geredet, er hat nur darüber geredet, dass man ihm seine Kontos irgendwie schließt. Das war eigentlich alles, was er da erzählt hat. Ja. Ja, der tat mir da aber auch leid, weil dieser Vortrag da bei der AfD, das war so, hallo freie Medien, wir zeigen euch, wie man einen Blogartikel schreibt. Wusstet ihr, dass wenn ihr Bilder auf eurer eigenen Website einstellt, dass ihr die Rechte davon benutzen müsst? Und dann steht da ein Typ, der Islamkritiker ist, der sagt, du, ich habe Probleme, mich zu finanzieren. Es gibt Leute, die wollen mir spenden und mir helfen. Das ist eine wichtige Sache. Aber bei mir ist es bereits so, dass die Menschenjagd, die auf mich gemacht wird, von der politisch korrekten Seite, führt dazu, dass ich kein Bankkonto mehr habe. Was mache ich denn jetzt? Ja, wie viele von wahren Informationen werden dadurch unterdrückt, dass eben Leute das gar nicht recherchieren können oder so. Das ist auch so ein Punkt, natürlich. Ja. Und das mit den Bankkonten schließen, das ist halt immer noch einfach grausam. Ja, mir ist dazu noch aufgefallen, dass irgendwie die hier, dass das ja eine, dass die Unternehmen sich ja Pax Europa nennt oder so. Oh ja, ich mache da Fenster zu. Und das wird ja praktisch gar nicht so richtig wahrgenommen. Das wird ja eigentlich gar nicht irgendwie in Betracht gezogen, dass sie sich wirklich für Frieden oder so einsetzen könnten. Was ja so ein bisschen widerspiegelt, dass eben man sich gegenseitig nicht so richtig glaubt, was man sich auf die Fahnen schreibt. Also der AfD wird ja auch zum Beispiel vor, oder ja, wird vermutet, dass sie irgendwie ganz anders agieren, wenn sie mal an der Macht sein sollten, als sie es jetzt in ihr Programm schreiben und so. Das ist ja auch eine Art von Verschwörungstheorie in meinen Augen. Also Merkel hat ja schon lange gesagt, dass das, was vor einer Wahl besprochen wird, nach der Wahl nicht unbedingt Gültigkeit haben muss. Ja, das ist auch richtig, ja, natürlich. Und, ne? Aber dieses grobe Misstrauen. Ich glaube, dass es bei der blauen Partei umgeht. Das finde ich schon ein bisschen übertrieben. Falls die es schaffen, auch so aussehen wird. Aber ja, keine Ahnung. Okay, man kann aber ich habe mich abweichen, aber so, dass man was komplett anderes dann macht oder das Gegenteil oder schlimmer. An die Polizei Berlin habe ich mich aber gehalten. Bitte verbreiten Sie zu den Ereignissen in Mannheim keine Videos und beteiligen Sie sich nicht an Spekulationen. Gut, spekuliert habe ich ein bisschen, weil das war in der Waffenverbotszone und ich dachte, das ist doch ein Ding der Unmöglichkeit, dass sowas dort passiert. Die Waffenverbotszone in der Mannheimer Innenstadt gilt samstags erst ab 20 Uhr abends und bis Samstag 20 Uhr morgens, bis Samstag 20 Uhr morgens, sondern erst wieder ab 20 Uhr abends. Also er hat sich an die Waffenverbotszone gehalten, der Täter. Oh Mann, hätten sie die Zeiten anders geändert, wäre das nicht passiert. Ja. Ah Mann. Sind ja aber auch tagsüber sind ja auch keine Leute in der Stadt, da braucht man auch offensichtlich auch keine Waffenverbotszone. Das hilft niemandem. Das LKA Bavü hat für Hinweise Erreichbarkeiten veröffentlicht. Presseportal Blaulicht PM1. Unserem verletzten Kollegen wünschen wir alles Gute. Ich frage mich, ob bei solchen Tweets das Textbausteine sind, die automatisch rausgetweetet werden. Weil bei egal welchen Verbrechen kannst du prinzipiell immer sagen, bitte spekulieren Sie nicht, bitte verbreiten Sie kein Videomaterial. Außer vielleicht das mit dem verletzten Kollegen. Aber an sich ist jede Polizeimeldung so. Also, das ist ja wichtig, ey. Meine Güte, nee. Ja, Polizei Mannheim macht auch nochmal selber was. Wie gesagt, wie die Polizei Berlin da sich bemüßigt hat, weiß ich nicht wieso, sozusagen. Aber hier schreibt eben die Polizei Mannheim nochmal, dass auch sie darauf hinweisen, dass Hass und Hetze im Netz nicht geduldet und umgehend strafrechtlich verfolgt wird. Natürlich. Natürlich. Ob darunter auch die Behauptung fällt, dass es ja islamistischen Terror gegeben hat, weiß ich nicht genau. Ja, die Hass und Hetze. Ja, das ist euch wichtig, Polizei Mannheim. Und der öffentliche Frieden, der ist mir auch viel wert, aber dagegen vorzugehen, dass Hass und Hetze nicht verbreitet werden darf, das ist eine Lebensaufgabe von mir. Vielleicht bin ich zu inkompetent, aber wir brauchen mehr Redefreiheit in Hass und diesem Hetze Land. führen ja zu Gewalt. Ne? Das sind die Taten, die Worte, die dann zu den Taten führen. Nein, nein, eben Welche nicht. Worte haben denn zu der Tat geführt, dein Mann haben? Habe ich mich Nein. irgendwann. Sind es dieselben Worte oder andere Worte? Oder sind das Stürzenbergers Worte gewesen? Oder wissen Worte waren das jetzt, die zu dieser Nein, Tat geführt nein, haben? Die eben Worte des nicht. Koran haben zu der Wenn Tat geführt. Ja, das sagst du, ne? Andere sagen, der Stürzenberger hat selbst hergeredet. Ich sage, das ist beides falsch, ne? es Das dir kann ich nicht. erlaubt ist, deinen extremen Kram und deine Hetze besser zu posten, dann ist es einfacher für Sicherheitsbehörden herauszufinden, wer ein Blödian ist und wer beobachtet werden sollte und wer nicht. Und ich verstehe nicht, warum man zu den Leuten, die potenziell gefährlich sind, sagt: Halte dich bedeckt, organisiere dich bitte lieber im Geheimen. Du wirst immer noch deinen Grund haben, die Hass und Hetze vielleicht mal auszuleben, aber sei bitte ein einzelner Wolf, also ein Lone Wolf. Das sehe ich da. Also, und das habe ich auch in Sicherheitsliteratur und von halt Staatslenkerei, Kram, Büchern nachgelesen, aber was weiß ich, vielleicht liege ich auch falsch. Ich bin ja auch nur der dumme Abel. Was ich auch ein interessantes Detail fand, zu dem, was die Polizei gesagt hat, man soll nicht spekulieren. Viele der Medien, der Mainstream-Medien, die darüber berichtet haben, haben noch am Nachmittag geschrieben, es sei noch unklar, was das Motiv ist. Wir haben nicht spekuliert. Das ist dann schon mal richtig gewesen, vermeintlich. Wo ich mich auch frage, was das soll, also spekulieren. Das ist dann so schlimm zu spekulieren. Ja, man müsste Spekulieren, halt was eine Negatives, spekulieren, ziemlich was Positives. bedrückende Nachricht schreiben, wenn man die Wahrheit sagt halt, ne? Terroranschlag in Mannheim, Islamist sticht Islamkritiker nieder. Wie würde das aussehen? Da schreibt man doch lieber Messerangriff, Motiv unklar. Ja, gegen Gewalt und Hass heißt für mich auch gegen den Anschlag und gegen das, was der Stürzi gesagt hat. Das kann Ja, man also sehen. sie hatten ja auch gesagt, dass ja, ist noch unklar, weil sie können ja den Täter nicht befragen. Der ist ja noch nicht vernehmungsfähig. Das war auch immer das, was damit im Zusammenhang gesagt wird. Was Ja, ist der auch Chef Fritz oder was? und Und bei hier gibt es dann eine Demo auch von den anderen. ja. Aber die ist natürlich, weil die, wie Sie sagen, Auslöser ist außerdem eine angemeldete der rechtsextremen Jugendorganisation Junge Alternative, die unter dem Motto Remigration hätte die Tat verhindert, Ausrufezeichen auf dem Marktplatz stattfinden soll, auf dem sich die Tat ereignete. Ja, und aber das ist halt auch deren Steckenpferd mit weniger Migration, keine Ahnung, kann ich verstehen, dass die dann vor Ort sein wollen, wenn sowas Ja, nur passiert. hochstrittiges Thema, das ist im Prinzip, nutzen das beide Seiten aus. Das würde ich jetzt einfach mal ignorieren in der Stelle. Ja, es nützen beide Seiten immer aus, keine Ahnung. Und auch das mit den Spekulationen. In der Regel sehe ich das in den Medien immer so, dass wenn man wenig Raum zum faktischen Bericht erstatten hat, die etablierten Medien immer sehr gerne extrem viel spekulieren, umgedreht aber gerne dem Bürger erzählen, mach das bitte nicht selber. Wir sind Experten im Spekulieren, ihr dürft es aber nicht machen. Also, so kommt es mir zumindest immer vor. Ja, und dann kommen wir noch zu der richtig unappetitlichen Reaktion, also das ist eigentlich die beschissenste Reaktion, die ich gesehen habe im Netz. Wir haben hier einen offensichtlich muslimischen TikToker. Fahnder, wissen wir, er ist, schreibt die Bild-Zeitung. Ja, und Bild hat hier dokumentiert, was er in seinem Stream so alles gesagt hat. Leute, endlich gute Nachricht. Dieser Stürzenberger wurde abgestochen. Inshallah bekommt der Junge, der ihn abgestochen hat, die höchste Stufe im Paradies. Ich schwöre bei Allah, ich schicke dir Geld, mein Freund. Ich schicke dir Geld, ich schicke dir Essen, ich trinke, ich schicke dir alles. Inshallah, das passiert mit Ex-Muslimen. Inshallah, jeder Islamkritiker, jeder, der den Islam kritisiert. Und dabei macht er Bewegungen, als würde er mit einem Messer auf etwas einstechen. In seinem Stream. Und dann sagt er weiter, und dieser Türke, auch dieser Türke mit seiner Mütze, mit seinem scheiß Atatürk, Warte ab, du wirst auch noch sehen, du scheiß Dreckstürke. Der Islam, jeder Islamhasser, das wird passieren mit Messer. Digga, ich schwöre bei Allah, der ist mein Vorbild, der Junge ist mein Vorbild, er sticht sogar dem Polizei in seinen Hals. Ja. Ich hab Kritik am Inhalt seiner Rede zu bemängeln, dass es mal wieder typisch Islam ist, dass ihr mit Messern rumrennt und nicht mit Kalaschnikows. Ballert die Leute doch nieder, kommt in der Moderne an, Messerstecherei, fühlt sich einfach so mittelalterlich an, aber ich weiß ja, seit dem Mittelalter habt ihr selten Literatur in die eigene Zivilisation übersetzt und seid deswegen irgendwie so ein bisschen in der Zeit eingefroren, wo Messerattacken noch irgendwie was gelten. Ich glaube, das mit der Verstümmelung ist wichtig. Ach, die Verstümmelung. Oh. Das reicht nicht nur, die Leute einfach umzubringen, sondern... Ja, aber Verstümmelung ist in meinen Augen auch wieder nur barbarisch. Wenn du einen Feind hast, tötest du den gezielt. Und diese Verstümmelung, das ist einfach barbarisch. Das ist ja das Terror. Ist der Kampf gegen die Juden. Ja, du möchtest ja, ein leidendes Opfer ist viel besser für den Terror, als einer, der einfach nur tot ist. Ja. Also bei den Juden ist es so, dass sie die Leute komplett beerdigen sollen müssen, weiß ich nicht genau. Und deswegen werden wir die Einzelteile auch zusammen suchen, zum Scheiß. Und die Bild hat so einen Sonderschlag halt, ne? Eine Verstümmelung. Ich weiß nicht, ob das für Christen auch so ist, aber ja. Die Bild hat das Video verschiedenen Politikern vorgespielt. Einmal zum Beispiel der Herr Kubicki, der jetzt sagt, er will kein Geschwafel mehr von Politik und Medien hören. Der Hass, der sich nach dem schrecklichen Attentat, er benutzt wenigstens das richtige Wort, bahnbricht, ist widerlich und abstoßend. Überraschend ist er leider längst nicht mehr. Seit Jahrzehnten reden wir über Parallelgesellschaften und Zulauf zu Islamisten. Jeder substanzielle Vorschlag, das Problem politisch anzugehen, wird sofort zerredet und nicht selten als Recht und damit in der Logik zu vieler Journalisten verdammungswürdig abgestempelt. Wie so oft, Kubicki sagt das Richtige. Ja. Aber es kommt genau. Ich habe mir ein bisschen was angesehen von dem Video und ich muss sagen, auf mich hat das den Eindruck gemacht von einem schauspielerischen Probelauf oder sowas. Wenn mir mit Athenas Hilfe mal, wenn mir mal mit Athenas Hilfe ein Putsch gelingt, dann tue ich den Kubicki als Diktator einführen. Dann wird alles gut. Warum den Kubicki? Du kennst doch mich. Ja. Alle Politiker und Journalisten sollten sich diese Hassvideos ansehen. Sie sind längst Teil unserer Realität, sagt Kubicki. Dann haben sie von der CDU den Innenminister Baden-Württemberg gefragt, Thomas Strobel von der CDU. Solche Aussagen nach einer solchen Tat, das ist abscheulich, niederträchtig, ekelerregend. Bei uns werden Verbrechen, ganz besonders Mordstraftaten, mit der ganzen Härte des Gesetzes bestraft und nicht gefeiert. Nun ja, Herr Strobel, wirklich? Ich sehe so oft in letzter Zeit Bewährungen und Ausreden, warum die Leute nicht schuldfähig sind, gerade bei so Sachen mit Messern, Äxten, Macheten. In so einem Video kann man eine Straftat sehen, etwa die Anstiftung zum Mord, und wer glaubt, aus der Anonymität des Internets ungeschoren agieren zu können, der täuscht sich gewaltig. Was? Wie, ich dachte, das Internet muss erst so gemacht werden, dass die Leute nicht mehr anonym. Da wollen die doch ständig Gesetze für machen. Könnt ihr euch entscheiden, wie es jetzt ist? Entweder du kannst mich schon finden oder wir brauchen neue Gesetze. Dann redet vielleicht mal untereinander drüber. Die Polizei und die Justiz gehen dem unerbittlich nach. Ja, aber nur, wenn der Täter gleichzeitig eine Fahne mit einem Haufen Scheiße in Flammen dabei hat, glaube ich. Der Herr von Notz, bin ich ja mal gespannt, was der dazu sagt. So, was der Bock zum Gärtner, was der sozusagen hat. Wer eine derart bestialische Tat öffentlich abfeiert, muss sofort empfindliche Konsequenzen spüren. Alter, was redet ihr eigentlich da? Seit dem 7. Oktober werden solche bestialischen Taten jedes Wochenende in Berlin abgefeiert. Und da werden absolut üble Sachen gebrüllt. Und ihr guckt einfach hin und lasst es geschehen. Und dann wundert ihr euch, wenn sowas wie mit Stürzenberger passiert. Und tut sich gegen so ein Video zu positionieren, ist auf jeden Fall nicht so schwierig. Also. Er fordert ein zügiges Strafverfahren. Und auch die Nancy hat sich geäußert, unsere Lieblings-Nancy, die sagt, den mörderischen Messerangriff zu verherrlichen ist widerwärtig und menschenverachtend. Wer das tut, muss mit aller Härte des Strafrechts, ich glaube, das ist das dritte Mal jetzt, dass das jemand sagt, verfolgt werden. Unsere Sicherheitsbehörden gehen dem konsequent nach. Also sie hat die gleichen Textbausteine wie der andere Innenminister in Baden-Württemberg. Ja, egal, um was es geht, ob es ein Lied ist auf Sylt oder ne, ein Anschlag oder so, das muss immer alles mit aller Härte verfolgt werden. Ja klar, das ist ja die Aufgabe von Justiz und so. Logisch. Und Bild sagt, der Hassmann ist identifiziert, Bundeskriminalamt und Verfassungsschutz sind eingeschaltet, Ermittlungen laufen beim LKA Baden-Württemberg zusammen. Und dann fragt die Bild ganz provokant, fliegt der Hassmann raus, verliert er wie die Sylt-Schnösel seinen Job, die Existenz oder animiert ihn dieser Staat weiter? Findet sich eine Ausrede, den Islamisten nicht in hohem Bogen aus unserem Land zu schmeißen? Ja, und das ist natürlich eigentlich dann dieser Bogen, den man schlagen kann von einer Diskussion zur anderen. Wir haben, bis das hier passiert ist, haben wir uns mit ansehen müssen, wie die Medien, Politik und irgendwelche Celebrities im Gleichschritt diese armen Leute da in Sylt in Stücke zerrissen haben, die im Suff mal was Falsches gesungen haben. Ja, haben wir auch gleich noch ein bisschen was zu. Ja, aber das halt hiermit zu vergleichen, ne? Die Reaktionen. Diese Leute sind sofort gedoxt worden. Da ist die persönliche Vernichtung ist sofort eingeleitet worden. Wie ist es hier? Warum heißt der Typ nicht irgendwie der Messermusel von Mannheim oder so eine schöne, so wie die Sylt-Schnösel, ja? Warum habt ihr dem nicht so einen tollen Namen gegeben? Warum habt ihr uns nicht alles gesagt, wo er studiert hat oder in welcher Koranschule er war oder ja? Warum wissen wir das alles noch nicht, Medien? Warum macht ihr das nur bei Leuten, die eigentlich was Harmloses tun und bei einem Menschen, der versucht, 6 Leute umzubringen und bei einem das auch noch schafft, da pixelt ihr ganz schnell und wisst nicht so um die Motive rum. Wobei das bei den Syltern gleich klar war, das sind rechte Motive, das sind Ausländerfeinde. Also da war eine Vorverurteilung ganz einfach. Es ist alles halt so durchsichtig auf der einen Seite, dass die Standards und die Maßstäbe nicht mehr stimmen, aber es scheint sich auch niemand groß dran zu stören. Ich meine, jetzt hat die Bild wenigstens die Frage hier gestellt, aber ja, wo reden wir denn? Die Bild ist wunderlich. Und aber es Frage, die sich stellt, können die Leute oder die Politiker nicht so gut ausweichen, das ist das Gute. Ne? Aber es stört sich doch kaum noch jemand an irgendwas. Ich, keine Ahnung, ich habe das Gefühl, dass die Leute abgestumpft sind. Mich würde vor allen Dingen die Meinung einer gewissen Politikerin interessieren, nämlich Lamia Kadua. Die hat nämlich, ja, vor 2 Wochen oder so hatten wir hier ihre letzte Rede, wo sie sich ja, werdet ihr sicherlich euch noch erinnern, ja, gesagt hat, dass man das Wort Islamismus nicht sagen darf. Das wäre ja unwissenschaftlich und so weiter. Und da muss man lieber auch von legalistischem Islam irgendwie reden. Und dann ist jetzt hier halt die Frage, inwiefern ist ein Typ mit einem Messer, der auf Leute einsticht, die nicht seiner Meinung sind, inwieweit ist der als legalistischer Typ irgendwie zu bezeichnen? Ja, kannst du mal googeln, vielleicht hat die schon ein Dossier darüber verfasst oder so. Ja, sie hat irgendwelche Tweets, hat sie rausgehauen, dass das total böse ist und so. Das schon, aber das wäre ja mal eine interessante Frage, weil sie hat den anderen Leuten ja erzählt, dass sie quasi nur Quatsch reden. Und dann wäre halt meine Frage, inwieweit ist dieser Herr jetzt hier irgendwie als legalistisch einzustufen? Nämlich in keiner Form. Das ist die Antwort. Berechtigte Frage, ja. Oh Gott. Ja, das ZDF hat sich auch nochmal dem Herrn Stürzenberger gewidmet. Und sagt, der ganze blutige Vorfall dauerte nur Sekunden an einem Stand der rechtspopulistischen, muss man natürlich sofort sagen, Bürgerbewegung. Auch hier wieder die Frage, inwiefern sind die populistisch? Ist das irgendwie, ist das die Mehrheitsmeinung der Leute oder so? Ja, mittlerweile wahrscheinlich schon, ja. Aber das ist nicht der Erfolg von den Stürzenberger, sondern es ist eher der Erfolg von dem, den angegriffen hat. In Mannheim ist der bekannte Islamkritiker Michael Stürzenberger am Freitagabend mit einem Messer angegriffen worden. Nach Angaben der BPE-Internetseite wurde er schwer am Bein und Gesicht verletzt. Das konnte er nicht prüfen, oder wie? Diese Angaben kann man nicht prüfen. Wir haben es noch nicht mal selber rausgefunden oder sowas. Also, Ein bärtiger Angreifer, das ist doch eine gute Beschreibung. Ein bärtiger Angreifer. Hat er dann nur Schnäuzer oder wie war es? Er hatte einen Bart, das ist ganz wichtig. Aber wirklich. Also. Na, hätte auch schreiben können, ein männlicher, das wäre genauso eindeutig gewesen. Ja, das machen sie auch gerne. Ging mit einem Messer auf Stützenberger und andere Standmitarbeiter, okay. Los. Stach wild auf sie ein. Wieso sind das da eigentlich keine Aktivisten? Andere Leute sind doch auch immer Aktivisten. Aber das sind Rechtspopulisten und Mitarbeiter, oder wie? Wie werden die bezahlt? Oder wissen die das vielleicht so genau? Stach wild auf sie ein, wie ein Livestream der Veranstaltung zu sehen ist. Ein Polizist schoss den Angreifer nieder, nachdem dieser auch einen Beamten lebensgefährlich am Hals verletzt hatte. Okay. Oh, seit Jahren gegen Islamismus aktiv. Stürzenberger und Bürgerrechtsbewegungen organisierten seit vielen Jahren Kundgebungen und Veranstaltungen in ganz Deutschland, bei denen auf Gefahren eines politischen Islams und einer, ach ja genau, das war ja auch das, was ihr nicht gefallen hat, politischer Islam, ja. Und einer ihr empfundenen Islamisierung Europas hingewiesen wird. Häufig diskutiert Stürzenberger dabei auch in Passanten und Muslimen, veröffentlicht Aufnahmen davon im Netz. Und der legt denen dann Wort in den Mund, oder wie? Umstritten ist er insbesondere wegen wiederholter fremdenfeindlicher Aussagen und Vergleichen zwischen Islam und Nationalsozialismus. Die natürlich vollkommen aus der Luft gegriffen sind, oder was? Ja, aber Hitler hat den Islam geliebt und geachtet dafür, dass er eine kriegerische Grund... Ja, und vor allen Dingen haben ja auch die, Struktur hat. Die Islamisten also, selber waren ja auch riesen Hitler-Fans. Ich habe mal gesehen bei einem BPE-Video, wie ein Muslim ankam und versucht hat, ihm mit Hitler zu kommen. Und dann hat er seinen Hiwi hinten gewunken. Und die haben die richtigen Folien nach vorne gebracht. Dann hat er angefangen, hat ein großes Bild von dem Mufti von Ost-Jerusalem gehabt und alles. Und der hat da schon seine PowerPoint praktisch auf seinen Plakaten zu dem Thema. Und hat ihm dann erklärt, wie die Verbindungen aussahen. Und mit allem Respekt, ich kenne Haufen Muslime, die, wenn du länger mit ihnen diskutierst, aus irgendeinem Grund den Juden aus der Tasche ziehen und dir erklären, warum XY in der Welt schlecht ist wegen Juden in Bereichen, wo es zum Teil bizarr und abstrus ist. Also das kenne ich auch, also häufiger. Also ist aber halt auch nur eine Anekdote von mir. Ich habe es nicht wissenschaftlich erforscht, aber es ist einfach meine gelebte Realität und nehmt die bitte wahr. Das ist sehr nett, dass Sie das erzählen, auch wenn es nur anekdotische Evidenz ist. Ich finde das ein bisschen widersprüchlich, dass er einerseits Islamkritiker und andererseits gleichzeitig rechts sein soll. So. Prägend sei für ihn der Tod eines CSU-Parteifreunds beim islamistischen Attentat von Mumbai 2008 gewesen, berichtete Stürzenberger schon vor Jahren Journalisten. Hat er behauptet, oder wie? Ist nichts dran, oder was? Die Mumbai-Style-Terror-Attacks, das war ganz interessant. Da waren die Hotel-Staff-Leute, haben versucht, die Menschen aus dem Hotel rauszubringen, sind in Sicherheit gerannt. Und tatsächlich war es aber so, dass das Hotelpersonal selber wieder reingerannt ist, um noch mehr Touristen rauszuholen. Und ich fand es damals wahnsinnig interessant, als Beispiel, wie der Mensch sich in Extremsituationen verhält, die normalen Angestellten damals in den Mumbai-Style-Terror-Attacks, wo auch ein Hotel betroffen worden ist, die sind wieder zurück reingerannt und haben Leute rausgeholt. Also, und die Mumbai-Style-Attacks, die waren auch heftig. Also in terroristischer Literatur, wo besprochen wird, wie man es aufhält, was man darauf achten muss, etc. pp., wie man es eindämmen kann, wie man die politischen Vorfeldorganisationen schwächen kann, damit die Terrorzellen selber nicht entstehen, wird Mumbai gerne und oft auch benannt. Also, weil es ein prägendes Event ist und dass es für ihn prägend ist, verstehe ich. Also. Bekannt wurde er danach als Aktivist, jetzt ist er auch ein Aktivist, aber hinter Unterschriftkampagnen gegen den Bau neuer Moscheen, etwa in München, wo er zuvor auch politisch tätig war. Der Bayerische Verfassungsschutz ordnet den Verein, ja, das ist ganz wichtig, ne? Der war doch sogar mal irgendwie CSU, hat irgendeine Sprecherfunktion gehabt oder so, ne? Bevor der da raus ist aus dem Laden. wurde unter anderem bereits wegen Beleidigung und Beschimpfung von Religionsgemeinschaften verurteilt. Ja, der beste Paragraph in unserem Strafgesetzbuch überhaupt. Ja, der wichtigste. Nicht erster Angriff auf Islamgegner. Es ist nicht der erste Angriff. Im Dezember 2022 griff ihn etwa ein Gegenüber bei einer Diskussion mit Faustschlägen an. Das Verfahren gegen den damaligen Täter wurde gegen die Auflage eines Konflikttrainings eingestellt. Okay. Warum? Warum? Warum werden diese Menschen nicht bestraft? Warum? Ich meine, stellt euch vor, ein Rechter würde irgendwo hingehen und einen Ausländer verprügeln, nur weil er Ausländer ist. Würde der gegen Auflage eines Konflikttrainings sein Verfahren eingestellt bekommen, wenn die Medien davon Wind bekommen? Ich glaube nicht. Schwer zu sagen. Ja, ich glaube es nicht. Und das ermutigt die Leute doch nur, das wieder zu tun. Ich musste da hingehen, weißt du, gehst du 10-mal hin, Typ redet Scheiße, ich habe auf Handy geguckt. Ja. Ja, jetzt kommt auch ein toller Absatz. Stürzenberger nutzte in der Vergangenheit bereits Videos von Angriffen und Beschimpfungen gegen ihn, um für seine Sache zu werben. Oder sie zu belegen. Ja, zum Und Hintergrund. das wird ihm negativ ausgelegt, sozusagen. Also, Belege sind Werbung. Also bei der Anita Sarkeesian mussten nicht mal mehr Beweise öffentlich vorgelegt werden, damit sie dafür mega in die Presse kam und ein Haufen Journalisten über sie Bericht erstattet Ja. haben. Wenn jetzt hier dann jemand Angriffe auf ihn dann in seinen eigenen Kanälen verbreitet, um zu sagen, wisst ihr, das ist gefährlich, was ich mache, weil ich mich mit einem gefährlichen Feind anlege. Der politische Islam ist ein gefährlicher Feind und er sitzt im Herzen der Zivilisation der Muslime. Jede Zivilisation hat so ein Herz und das anzugreifen ist problematisch. Also, weil halt, ja, die Menschen dafür töten und zwar gerne, weil es das Herzstück der heilige Glaube von den Menschen ist, der angegriffen wird. Also. Ich finde es das interessant, dass er, also ich habe nochmal nachgeguckt, er war Pressesprecher der Münchner CSU. Sie erwähnen alles Mögliche, aber die seriösen Sachen, ne, wo die Leute denken könnten, okay, das ist da nicht drin, interessanterweise in dem Artikel. Und natürlich, der letzte Satz ist ja auch gut hier. Und bereits unmittelbar nach der Tat verbreiteten rechtspopulistische Internetnutzer und Vertreter der AfD wütende Aufrufe, in denen sie die anderen Parteien für die Tat mitverantwortlich machten. Nun, Wie können Sie bloß? ich sehe wieder diese Gans hinter jemand herlaufen, die sagt, wer hat sie denn reingelassen? Wer sagt mir, wer sie reingelassen hat? Ja. Wer hat denn gesagt, wir müssen unbedingt aus Afghanistan über Pakistan irgendwelche Leute einfliegen? Wer hat dabei geschmut mit den Visa? Wer war das? Warum sollten die Regierungsparteien nicht mitverantwortlich sein? Aber ich bin ja auch nur ein rechter Internetnutzer. Und vor allem ganz ehrlich, in meinen Augen ist die aktuelle Regierung für alles verantwortlich, was aktuell im Land passiert. Sorry, ihr seid ganz oben. Ihr könnt mir nicht erzählen, dass nur weil es unvorhergesehen ist, dass ihr nicht die direkten Verantwortlichen dafür seid, weil ihr wurdet dafür gewählt. Also, sorry. Also, ich, keine Ahnung. Ja, ist immer schwierig, so eine Partei oder überhaupt eine Gruppe von Leuten verantwortlich zu machen für irgendwas. Aber ja, man kann es vielleicht dann schon so zusammenfassen. Da ist das Epizentrum der Verantwortung. So, wer noch irgendwelche Sympathie für Mesut Özil hatte, kann die jetzt hoffentlich endlich in die Tonne tun und das Ganze ruhen lassen. Der hat das hier gepostet und dazu geschrieben, man ist still, wenn Kinder schlafen, aber nicht, wenn sie sterben. Ja, Top-Vorbild. Ein Deutscher wie. Sich den die Leute so um 1935 auch hätten vorstellen können, eigentlich. Also, warum nicht? Ne? Die Brüder schwärmen ja gerade schon, die Brüderschaft zwischen gewissen muslimischen Kreisen und dem Dritten Reich. Und das hier ist ja, das Ganze nur über eine Zeitachse in die Zukunft verlängern. Ich würd mich ja zum Israel-Palästina-Konflikt anders fühlen, wäre es nicht in allen anderen umliegenden islamischen Ländern dazu gekommen, dass man die israelische Minderheiten, die dort gelebt haben, nach und nach derart überzeugt hat, das Land zu verlassen, dass sie entweder ganz weg sind oder nur noch wirklich kleine Minoritäten sind. Wäre das nicht der Fall, hätte ich vielleicht sogar eine andere Meinung dazu. Aber wenn ihr im Umland die Leute auch nicht haben wollt und auch dort auch nicht, dann sind es für mich Maximalforderungen. Und Maximalforderungen, die kann man gerne in den Raum stellen, sind politisch, geopolitisch fragwürdig, kenne ich auch gern von meiner Tochter, ist aber einfach nur unausgereift in Sachen Konfliktlösung und zu irgendeinem Ergebnis kommen, bei dem die Leute zufrieden sind. Also. Ja, manchmal kann man da meinen, so was Israel macht, ist irrational und so. Aber wenn man sieht, mit was für irrationalen Bedrohungen die auch irgendwie zu kämpfen haben oder zu tun haben. Ich sehe Israel absolut nicht als irrational. Also ich gar nicht. Die geopolitisch machen die alles richtig. In meinen Augen sollten sie halt danach schauen, dass sie, bei so Konflikten innerhalb von einem Land, es ist wichtig, dass die Gewinnerseite weniger Menschen tötet wie die Verliererseite, weil historisch gesehen in solchen Konflikten, dass die Menschlichkeit und moralische Erhabenheit der anderen Seite gezeigt hat und oftmals in den Friedensverhandlungen oder einer Befriedung des Gebiets dazu geführt hat, dass eben Ruhe eingekehrt ist. Und das kann Israel natürlich versauen. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe bei der Todesanzahl nicht mitgezählt. Ich vertraue da aber einfach mal den Israelis, weil deren Militär, das der Elitebereich des Militärs, ist von Linken in der Hand. Und Linke sind ja sowieso eher so weniger pro Militär und mehr so, ja, halt eben links und sehen das weniger schlimm wie die Hawks und wie die aggressiven Stimmen, die wir gerne mal in den Medien hören. Also die tatsächlichen Profis in der israelischen Armee, die sind da eher gemäßigt und gucken nach Maßnahmen. Also. Und man muss ja nur dieses Interview lesen, dass die New York Times war es, glaube ich, oder die Post mit Hamas-Vertretern geführt hat zu Anfang des Krieges, wo die ganz klar gesagt haben, nein, wir brauchen ja diese Opferzahlen, um die Menschen auf unsere Seite zu ziehen. Also, ja, wenn Israel sagt, evakuiert das Gebiet, sagen die, nee, ihr bleibt hier, weil wir brauchen Zahlen im Zweifelsfall. Und wir haben schon oft genug mitgekriegt, dass sie auf ihre eigenen Leute schießen, ohne zu zögern. Oh ja, das ist auch einer der Top-Tweets. Oh, ich liebe den Tweet. Bitte lasst mich den vorlesen. Kamehameha? Nein. Iranischer politischer, religiöser Führer Khamenei schreibt auf Twitter: Dear University Students in the United States of America, you are standing on the right side of history. Euch amerikanischen Studenten, die in den USA demonstrieren, ihr seid auf der richtigen Seite der Geschichte. Und es ist halt einfach schon fast bizarr komisch, dass dieser Tweet kommt, um ehrlich zu sein. Er verwundert mich, aber es ist ein bisschen für mich Bizarro-Welt. Also, warum sehe ich Ralph Wiggum mit einem Palästinensertuch und einem abgeschnittenen Kopf, der sagt, ich helfe? Ja, genau. Ja, genau. Wobei ich generell auch Universitätsstudenten verstehen kann, die keinen Bock haben, tatsächlich zu studieren und dann lieber Camps machen und sagen, wir haben irgendeine gute Sache, für die wir kämpfen. Ja, weil dass das nicht immer eine gute Sache ist, wissen wir ja. Seit Ho-Ho-Ho-Chi-Min und Demonstrationen mit kleinen roten Büchern, Che Guevara, ja. Diese ganze Völkermordfolklore, die 68er gemacht haben. Ich meine, ist ja nichts Neues, dass die Linken halt auch Leuten zujubeln, die blutige Hände haben, wenn die nur ihr Lied singen. blutige Hände, ist sogar nett gesagt, zum Teil im Blut gebadet stehen die da. Als richtige Unmenschen in meinen Augen. Also ich fand, der Helikopter hat alles richtig gemacht, da vor 2 Wochen. Ja. Ja, jetzt kommen wir mal weg von den schweren Themen der Welt hin zum Kulturteil und dann finden wir uns wieder in Israel und Gaza wieder. Das hier habe ich rausgesucht, weil ich finde, dass eine ganz schöne Innenaufnahme der Zersetzung ist in der linken Szene. Ich weiß nicht, ob ihr das Fusion Festival kennt. Ich kannte das nicht bis zu diesem Artikel. Das kann eigentlich nicht sein. Wir hatten vor Jahren schon mal, Entschuldigung, dass ich da reingrätsche, wir hatten vor Jahren schon mal eine Geschichte von einem so einem DJ, dem da irgendwas vorgeworfen wurde. Das war auch ein Fusion, dann, okay, genau, sorry. Fusion, ja. Sorry, dann habe ich das wieder verdrängt, weil... Wo dann so ein aufgebrachter Mob quasi diesen Typen mit Flaschen und allem Möglichen beworfen hat, weil er ein böser Sexist ist und so weiter. Und der dann seinen Auftritt abbrechen musste, aber wenn das die guten Leute wollen wegen Sexismus, dann geht das natürlich. Also ich habe dann vergessen, dass wir das schon mal hatten und habe dann heute nochmal nachgeguckt und habe dann gleich als erstes, hier im Artikel steht es auch als Artikel, das Fusion war mehr als ein Techno-Rave oder ein Festival. Ferienkommunismus war ihr Motto. Sie verstanden sich als temporäre autonome Zone. Eine bessere Welt ohne Zwänge sollte hier für ein paar Tage aufscheinen. Das ist also so eine Art Jazz, das halt nur einmal im Jahr 4 Tage stattfindet. Ja, die haben doch immer so ein, oder was heißt immer, ich habe das schon mal, eine alte Bekannte von mir, die postet immer Fotos, wenn sie da, die ist da wohl irgendwie immer jedes Jahr. Und beim letzten Jahr oder so gab es so ein, hat sie so ein Foto geteilt, wo irgendwie Smash the Patriarchy groß irgendwo angesprüht war. Also, ja. Die haben im Februar für das Festival praktisch 2 rote Linien formuliert zum Israel- und Gaza-Konflikt und haben gesagt, es gibt 2 rote Linien, das nicht verhandelbare Existenzrecht Israels und die Verherrlichung oder Unterstützung der Hamas. Ja, das war richtig, sagt auch der Autor. Denn innerhalb der gezogenen Grenzen kann jede Kritik an der israelischen Regierung, der Besatzung der palästinensischen Gebiete nach 1967, der Gewalt von jüdischen Siedlern im Westjordanland gegenüber Palästinensern oder Israels Kriegsführung in Gaza formuliert werden. Das sichert er sich aber schwer ab mit allen möglichen Ausführungen, damit keiner sagt, er gehört auch zu den Bösen. Ja, das hat also das Fusion im Februar verlauten lassen. Und jetzt kommt ein neuer Newsletter, in dem sie Selbstkritik an sich üben, weil das war nämlich falsch. Wir wissen also alle, hinter den Kulissen hat es harte Kämpfe gegeben. Es ist viel Blut geflossen wahrscheinlich. Vielleicht sind Köpfe gerollt. Viele vermissten zu Recht eine 3. rote Linie, die den Krieg in Gaza als Völkermord und die israelische Besatzungspolitik als Apartheid benennt, mit einer klaren Abgrenzung gegen all diejenigen, die dies unterstützen, negieren oder verharmlosen. Ups, das klingt aber jetzt anders als das Existenzrecht Israels, aber gut. Habe ich erst noch eine ganz kurze Zwischenfrage? Vielleicht täusche ich mich, ist das nicht ein Musikfestival? Ja. Da müssen die solche Sachen verhandeln? Ja, natürlich. Das Private ist politisch. Ja, warum? Natürlich überflüssig. Wo lebst du? 20. Jahrhundert? Ja, wobei ich meine, ja, die hatten es auch das Awareness-Team und so, aber eigentlich geht es ja beim Fusion Festival darum, dass man möglichst viele Drogen konsumiert und Elektro hört. Also. Nee, darum geht es eben nicht. Es geht um Ferienkommunismus, Abel. Es geht um autonome Zonen. Aber ich meine nur... Wir haben auch nur vegane und vegetarische Speisen da. Worauf ich hinaus wollte, das war bereits wieder subversive Aktivitäten, die das dem Festival irgendwie eingetrichtert haben, weil das Festival selber hat sich eigentlich nur mal so als Rave, Techno und halt Feierei und Drogen, das war mal so, das ist der Hauptpunkt. Also das. Weiter schreiben sie, wir haben uns gescheut, die Begriffe Völkermord und Apartheid selbst zu verwenden, sehen aber inzwischen, dass wir hier falsche Rücksicht auf deutsche Befindlichkeiten genommen haben. Der Autor kommentiert das mit, auch die Fusion strickt jetzt an einer linken Version des Schuldkults, in Anführungszeichen. Schon bitter. Also Ich weiß nicht, ich würde auch gar nicht erst auf so ein Festival gehen. Also wenn ich das mitkriegen würde, selbst wenn ich eine Karte hätte, würde ich sagen, vielleicht will jemand kaufen oder so. Weil, also nicht mal die Erklärung an sich, aber allein dieses, das halt, wie ihr gefragt habt, ist das nicht ein Musikfestival? Ja, ist das nicht irgendwie, sollen die Leute da nicht Spaß haben? Nein. So undifferenziert und plakativ, wie es aus unserer deutschen Perspektive geschrieben wurde, schließt das Existenzrecht Israels dasjenige eines palästinensischen Staates de facto aus, heißt das. Nein, tut's nicht. Durch die zionistische Groß-Israel-Politik werde jegliche Perspektive zur Schaffung eines souveränen palästinensischen Staates oder einer israelisch-palästinensischen Ein-Staat-Lösung, ja sicher, Groß-Israel, das ist so groß wie sicher Deutschland. sabotiert. Groß-Israel. Das ist gut. Das klingt wie ein Awareness-Seminar, aber was bedeutet das? Die Aufkündigung des in der Linken mühsam erkämpften Konsenses, dass Israels Existenz nicht verhandelbar ist, ist keine ideologische Fußnote. Sie beschädigt massiv Idee und Praxis emanzipatorischer Politik. Wer die eine rote Linie überschreitet, wird die zweite nicht halten können. Schon jetzt zeigt sich, dass subkulturelle und linke Gruppen wegen der aggressiv autoritär agierenden Free-Palestine-Bewegung gelähmt sind oder auseinanderbrechen. Wer nicht Free Gaza ruft oder gar mit From Hamas antwortet, gilt als Zionist, also als Feind der Menschheit. Linke Orte, die sich gegen Antizionismus positionieren, werden mit roten Dreiecken markiert, mit denen die Hamas ihre Angriffsziele fixiert. Die Propagandisten in Moskau und Beijing, die längst auch mit Desinformationen über den Gazakrieg Chaos stiften, klopfen sich auf die Schenkel. Die Statements der Fusion sind das Symptom einer desaströsen Entwicklung. Hoffentlich kriegt sie noch die Kurve. Ein erstaunlich schlauer Bericht in der Taz. Hat er doch irgendwie nichts verloren. Hast du gerade die Taz gelobt, Mars? Ich habe einen Artikel gelobt. Du weißt, auch eine Uhr, die falsch geht, geht zweimal am Tag richtig. Ja, das sticht trotzdem wie eine Nadel in meinem Herzen. Aber das darfst du. Ich habe noch einen eingereicht aus der Taz und dann lachen wir wieder, okay? Okay. Trotz aller Zensur, Taz. Oder Schopelius. Ah. Ja, hier geht es um Chemnitz, um die angeblichen Hetzjagden, die es da gab. Und hier gab es jetzt einen Prozess. 3 Jahre später gab es eine Anklage und dann 2 Jahre nach den 3 Jahren später haben sie sich jetzt entschieden, dass das nicht verhandelt wird. Also, dass diese sogenannte Hauptverhandlung wird nicht stattfinden. Und sie hatten hier also 9 Männer wegen Landfriedensbruchs und Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung, wollte der Staatsanwalt gerne vor Gericht haben, aber sie haben nicht genug Belege dafür ermitteln können, um diese Anklage überhaupt zu rechtfertigen. Und deswegen ist das jetzt vom Tisch und damit ist die Sache also gegessen und es gibt also immer noch keine Belege für Hetzjagden, obwohl das ja damals so hingestellt wurde, als wäre das eine Tatsache, Antifa Zeckenbiss-Video und der Aber das Maßen. hatte ja keine Auswirkungen. Maßen hat auch nur gesagt, er kennt keine Beweise, ne? Nicht, dass es das nicht passiert ist oder so. Ja, er hat vor allen Dingen nicht gesagt, dass das Video irgendwie gefälscht wäre oder so. Das haben sie ja Kann. versucht so hinzudrehen, als hätte er gesagt, als ob das Video irgendwie gestellt worden wäre oder so. Er hat ja nur Darf gesagt, dass ich? auf dem Video mit dem Hase, du bleibst hier, ja, Antifa Zeckenbiss, dass da drauf keine Hetzjagden zu sehen sind. Und das sind sie ja scheinbar auch nicht gewesen. Also ich glaube, der Tichy hatte ja auch irgendwie zwei von diesen Leuten auf dem Video irgendwie interviewt. Und die haben ja auch gemeint, dass da Darf kein ich Hetz herrscht. wild spekulieren? Ich will wild spekulieren. Antifa Zeckenbiss hat es fingiert gemacht und ist selber ein Doppelagent, der für den Geheimdienst arbeitet, von einer Gruppe, die als Feind Georg Maaßen hat und um in dem Coup Georg Maaßen loszuwerden. Ja, aber dafür hätten sie ja wissen müssen, dass er sich dazu äußert überhaupt. Das können ja, die ja, ja nicht gewiss haben. Ja, ja, und deswegen haben sie diesen öffentlichen Skandal fingiert. Die konnten doch aber nicht wissen, dass er sich dazu äußert. Also. Ja, vielleicht war die Sekretärin von ihm im Boot dabei und die hat es ihm nahegelegt. Ja, ihm gesagt, äußere dich mal, ja. Ich habe irgendwo gelesen, dass der Zeuge, den sie da befragt haben, der Migrant, dass das der gleiche Typ ist, der später in Würzburg 3 Leute niedergestochen hat. Ich weiß nicht mehr, wo die Quelle war. Also Mainstream war es nicht. Ja, das habe ich auch gehört. Also über irgendeinen, den sie da irgendwie gefragt haben, ob die Leute irgendwie was tun oder so. Der gesagt hat, es gab halt Hetzjagden. Also ja. Alles komisch. Ne? Und also, das hier, ich hatte das auch schon wieder vergessen, nämlich was war in Chemnitz wirklich geschehen? Am 26. August etwa um 3.15 Uhr erstach der syrische Asylbewerber Ala S. den 35-jährigen Tischler Daniel H., das wusste ich noch, nach einem Stadtfest und verletzte 2 weitere Männer schwer. Das hatte ich schon wieder vergessen. War mir jetzt nicht so präsent. Ala S. wurde später verurteilt, sein Komplize Farhad A. entkam in den Irak. Also das war auch so. Das ist dieser Komplize, das ist ein Fahrzeug. Der ist geflohen, ne, in den Irak. In den Irak geliefert. Ein Schutzsuchender quasi. In den Irak, ja, immerhin, ne? Beide waren mit äußerster Brutalität gegen Daniel H. und seine Begleiter vorgegangen. Wie machen die das in den Irak? Gibt es dann da auch Schleuser, die die Route in die andere Richtung fahren? Ja, wundert mich auch, wir müssen irgendwie an der Grenze aufpassen. Zack, bist du hier weg, ne? Zack. Fährst am besten nach Ungarn, schmeißen sie dich unten an der Grenze Richtung Türkei irgendwo raus, da hinten. Und dann... Bei der Podiumsdiskussion Fake Smile. Wie Antifeminismus die Demokratie angreift auf der Republika. Diskutieren unsere heldenhaften Kolleginnen Judith Rahner, Alice Hasloch, vor dem Herrn. Joker. Keine Ahnung, ich kann es nicht aussprechen. Leute, nee, Joker ist schon richtig. Ich hatte das Kalkuli, der weibliche Joker, Emilia Tomi über die gewaltvollen Auswirkungen von Antifeminismus. Hoffentlich werden wir auch namentlich erwähnt. Nee, das würde mich freuen. Ich habe schon gesehen, das nicht? Video. Nee. Oh. Es wird auch nicht mal Gamergate erwähnt. Das wird nur erwähnt, ohne den Namen zu sagen. Dass man uns nicht erwähnt kann, die präsentieren. Dass man die Affen nicht erwähnen, kann ich verstehen, aber dass sie Gamergate nicht erwähnen. Ja, sie leben halt nur davon, dass sie irgendwelche Berichte über Leute, die ihnen was Böses gesagt haben, die ich jetzt einfach mal mit einer Prise Salz einfach mal glaube, natürlich dann in Verbindung bringen mit irgendwelchen orchestrierten Kampagnen gegen sie. Und das ist halt das Problem an der ganzen Geschichte, dass sie dafür natürlich keine Belege haben, dass es da irgendwie orchestriert ist oder so. Ja, und wie weit es im Detail halt wirklich geht. Weil ich habe auch schon Bedrohungen in meinem eigenen Leben erfahren. Und dann geht es natürlich auch wieder im Zirkel rum, weil die Frau Rahner, und das ist die einzige Kollegin, die anderen sind keine Kollegen, aber diese Judith Rahner ist ja die Leiterin von der Antifeminismus-Registrierungsmeldestelle der Amadeo-Antonio-Stiftung. Und die sieht es halt als Beleg, dass man ihre Meldestelle dann nicht gut findet und dass hier viele Leute dann schreiben und das mit Stalinismus und sowas in Verbindung bringen. Das nimmt sie dann wiederum natürlich wieder als Beleg dafür, dass die Arbeit der Meldestelle gut und richtig ist und die Leute, die nicht richtig finden, halt der Feind sind, den man ja jetzt gerade mit dieser Meldestelle da richtig kartografieren will oder so, aber beweist damit halt eben, dass wenn ich mich halt von vornherein schon hinstelle und sage, ich schreibe jetzt hier alle Leute auf, die genau in mein Raster passen und alles andere ignoriere ich weg, dann kann ich mich nicht hinterher hinstellen und sagen, ich habe jetzt hier bewiesen, dass das, was ich tue, richtig ist. Weil guck mal hier in meinem Raster, da steht ja überhaupt gar nichts anderes drin, außer genau das, was ich aufschreiben wollte. Ja, geil. Gamergate ist Schuld an Sylt, hat hier gerade jemand in seiner Ratlos geschrieben. Ja, hätte der Wicke da so gesagt. Ja. Traue ich den Wicke da zu. Ja, Wicke da, der hat es erwähnt, ja. Aber das werden wir uns natürlich noch angucken, deswegen ich da jetzt nicht so viel drauf eingehen. Aber es wird natürlich Sonderstreams geben. Wahrscheinlich nehmen wir den Wicke da auch als erstes, weil das war ja auch quasi so eine Art Eröffnungsrede und das passt dann wieder ganz gut. Ja, wäre doch was für uns. Aber ich glaube, die hatte ich eingereicht hier mit den Ja, genau, da ist nur so ein Tweet eingereicht und ich dachte, ich gucke mir den Süddeutsche Zeitung Artikel mal an, weil da stand nämlich ein bisschen mehr drin. Ich glaube, der war bei mir irgendwie als Zahlartikel. Ja, ist er auch eigentlich, aber das Archiv regelt es mal wieder. Okay, schön, habe ich nicht geguckt, ehrlich gesagt. Los. Ja, dann soll ich einfach mal erzählen, was in dem Artikel drin steht. Das war nämlich quasi das. Dass sie sich darüber aufregen, dass ja die AfD 100 Extremisten beschäftigt, nach dieser merkwürdigen Erhebung, wo sie ja teilweise auch so einen Zirkelschluss hatten, dass ja die AfD extremistisch ist und wenn die Leute AfD-Mitglied sind, dann sind sie ja Extremisten und deswegen beschäftigt die AfD dann Extremisten. Also es war ja teilweise auch so ein bisschen, also in großen Teilen ziemlich fragwürdig, ob man das wirklich so annehmen kann. Und sie regen sich halt darüber auf, über die Art und Weise, wie diese Finanzierung von den Mitarbeitern des Bundestages funktioniert. Und das steht hier drin, das wusste ich auch noch nicht. Die Abgeordneten und die Fraktionen können sich ja vollkommen frei aussuchen, wen sie da einstellen. Und nach dem, was hier drin steht, steht das sogar im Grundgesetz drin. Also das ist also jetzt nicht so ohne weiteres auch irgendwie abzuändern. Aber das Geld, was die dann verdienen, das bekommen sie ausgezahlt von der Bundestagsverwaltung. Also du stellst quasi jemanden an, kannst dir vollkommen selber überlegen, wen du anstellen möchtest, nach beliebigen Kriterien, die du da gerne vornehmen möchtest dafür. Und dann hast du wahrscheinlich ein gewisses Budget und dann sagst du halt der Bundestagsverwaltung so, Person XY ist jetzt hier bei mir angestellt zu den und den Konditionen und dann zahlen die das Geld an den aus. Und das wollen sie jetzt gerne ändern, dass diese, weil es gibt wohl auch, steht in diesem Artikel drin, es gibt dafür schon eine Ausnahme in einem Fall, in dem das nicht möglich ist, also dass dann das so nicht passieren darf und die Leute das dann selber bezahlen müssen aus ihrer eigenen Tasche. Und das ist der Fall, wenn du mit diesen Personen, die du da gerne beschäftigen möchtest, verwandt oder verschwägert bist. Dann darf die Bundestagsverwaltung denen das Geld nicht auszahlen. Und da wollen sie jetzt quasi einen Background-Check einführen. Also das dann, bisher musste man nur ein polizeiliches Führungszeugnis vorlegen und das wollen sie jetzt gerne so weit erweitern, dass dann noch der Verfassungsschutz dann sich dazu äußern soll. Und ja, können wir uns ja vorstellen. Ich habe das ja nicht so verstanden, dass es um diese Spionengeschichte ginge, dass sie. Ja, das ist auch einer der Gründe, ja. Weil dass sie ja, sozusagen Spione einschleusen würden auf die Art, bevor sie ja selber irgendwie ausgespioniert wurden. Das fand ich so widersinnig dabei. Weiß ich aber nicht genau, ob das so stimmte, die Interpretation. Ja, das steht in dem Artikel ja auch drin. Das ist ja auch ein Aspekt davon, ja, aber es ging halt eben auch um diese, dass sie ja sowieso meinen, dass das alles Extremisten sind und deswegen wollen sie jetzt halt, aber sie können halt im Endeffekt, das sagt der Artikel hier, sie können es sowieso nicht verhindern, dass die Leute Zugang zum Bundestag bekommen. Das Einzige, was sie machen können, ist, sie können halt sagen, wir zahlen dann das Geld nicht mehr aus und ihr müsst die dann selber bezahlen. Die Leute, ne? Also, das ist quasi also so das, was sie wollen. Ich habe mir ja dann direkt gedacht, was ist denn eigentlich mit hier der Marxistin von ehemals Piratenpartei, die jetzt für den Dietmar Bartsch arbeitet. Ja, müssen die Politiker selbst entscheiden, ob sie die Leute behalten wollen oder nicht. Ich denke nur, dass so ein Hintergrundcheck oder Backgroundcheck, wie auch immer, die Informationen darüber, die sollten dann den Politikern auch zur Verfügung gestellt werden, ne? Oder zukommen. Ja, weil die Mitarbeiter dann, dass er das mit einbeziehen kann in seine Entscheidung und nicht in so reinfällt jetzt sozusagen. Ja, das wird wahrscheinlich dann auch so sein, denke ich mal. Also ich glaube nicht, dass sie einfach nur sagen, es ist abgelehnt und ohne Begründung oder so. Also kann sein, kommt drauf an. Ne, aber die Mitarbeiterin von Herrn Bartsch war gerade schon mal im Chat-Thema, deswegen habe ich geguckt, was Schramm, die macht. Ja. Die ist nicht mehr Mitarbeiterin beim Herrn Bartsch. Okay. Die macht seit Anfang des Jahres ein Sabbatical. Ich denke, es war einfach alles zu anstrengend. Muss ich mal holen. Ne? Muss mal eine Auszeit nehmen. Ja, kann man Arbeitslosigkeit auch nennen, ist klar. Sabbatical. Ja. Mal gucken, was daraus wird. Wird bis Ja, ich denke mal, das bis wird ans eben Ende unseres eingesetzt Streams. mit der Berechnung über diese Verwaltung, ob das nicht so geklappt hat, dass die Mitarbeiter alle angemeldet wurden oder so. Und das jetzt rückgängig zu machen, ist bestimmt nicht so einfach. Naja. Sylt, von nichts gewusst. Mensch. Genau, ich habe doch versprochen, ich bringe auch noch einen doofen Artikel aus der Taz mit. Simone. Dass Leute auf Sylt rassistische Parolen brüllen, hat online für Schock und Überraschung gesorgt, doch die Reaktionen sind unaufrichtig. Weißer Mann noch nicht genug auf dem Boden, nehme ich an, oder so, keine Ahnung. Ja, schauen wir mal. Wurde jetzt nicht die eine sogar exmatrikuliert? Hat ihren Die soll Universitätsplatz? exmatrikuliert werden und hat jetzt erstmal 2 Monate Hausverbot. Also ich habe sogar einen Abschnitt dazu gelesen, was Arbeitsgericht dazu sagt. Also die finden das sicher nicht so lustig, Ich wenn du glaube wegen auch einem nicht, dass das Musikstück in Bestand einem hat. Urlaub, wegen einem Dings, da gekündigt wirst. Nee, das geht doch nicht so Und durch. vor allem vorab, dieser Limerick, diese Parole, also was in Handbüchern steht, wie du eine Regierung über den Haufen wirfst, ist, dass du den jungen Menschen beibringst, verschiedene Gesetze zu brechen, die gar nicht so schlimm sind und dass es eine Art Sport wird, dass du Polizeieinsätze verursachst, darauf, dass du halt, was weiß ich, nicht in der Nähe von Parlamentsgebäuden stehen oder sowas, dass du auf jeden Fall Polizeieinsätze provozierst. Und wenn wir jetzt bei jedem rassistischen Deutschland den Deutschen Ausländer raus, Ausländer raus, wenn wir da jetzt bei jeder Ecke die Staatsmacht an den Start schicken, dann heißt es noch lange nicht, dass wir eine gut organisierte kleine Gruppe von fähigen Leuten haben, die die Regierung über den Haufen werfen kann. Aber es sind Idealvoraussetzungen für professionelle Menschen, um eine Regierung in kurzer Hand auch außerhalb von einer Wahl auszutauschen, mit Methoden, die in der Regel in autoritären Staaten ausprobiert worden sind und dadurch in der Demokratie wahrscheinlich sogar noch einfacher umzusetzen sind, weil die Leute weit weniger Angst vor der Staatsmacht Ja. haben. Und ich Der meine Trotz einfach über nur, Partei und so und der Spaß und also. Sylt spielt einfach die gottlose Dummheit der Elite in die Mitte der Gesellschaft. Das ist alles. Also. Es Ja. ist wieder passiert. Rassismus in Deutschland wurde dokumentiert und medial öffentlich gemacht. Ein rassistischer Vorfall hat unsere Aufmerksamkeit und wird zum Aufreger im Netz. Habt ihr das Sylt-Video gesehen? Ich auch. Auf allen Plattformen. Rassistisches und menschenverachtendes Verhalten gehört aufgezeigt, problematisiert, öffentlich bloßgestellt und geächtet. Gut, wenn sowas viral geht und niemand so tun kann, als hätte man es nicht leicht mitkriegen können. Richtig so. Hallo, Herr Robespierre, nett, dass Sie eine Kolumne in der Taz schreiben. Naja, doch dann beginnt das Überraschungsgame. Das Spiel ist so nervig wie vorhersehbar. Irgendwas mit Rassismus geht viral und wird in den Medien diskutiert. Dann kommen die Reaktionen und Statements von PolitikerInnen und Privatleuten, von Medienpersönlichkeiten und Leuten mit einem Insta-Account. Viele Menschen sagen, sie seien schockiert. Jedes Mal, ob in Reaktion auf Beleidigungen im Alltag, auf rassistische Chatnachrichten einer Behörde, beim Anschlag auf eine Geflüchtetenunterkunft oder eben wenn ein Video kursiert, auf dem irgendwelche reichen Leute auf einer deutschen Insel in bester Partylaune rassistische Parolen grölen und den Hitlergruß zeigen. Irgendwer ist immer überrascht. All diese Momente, in denen sich Rassismus öffentlich zeigt, sind ganz unterschiedlich einzuordnen, kommen aber aus dem gleichen rassistischen Grundton in diesem Land. Deswegen ist daran selbstverständlich nichts überraschend. Schockierend lasse ich gelten. Hat überhaupt jemand gesagt, dass das überraschend ist? Also wenn mich jemand gefragt hätte, hätte ich gesagt, nee, das ist überhaupt nicht überraschend, weil irgendwann, ich habe das ja letztes Mal, glaube ich, schon mit einer Magmablase verglichen. Ja? Und wenn du dir immer mehr Druck gibst, aber da oben das Magma nicht raus kann, wird es irgendwann Ausbrüche geben. Erst vielleicht kleine, wie auf Sylt. Aber ich fürchte, es wird irgendwann auch gewaltsame Auseinandersetzungen geben, die diese Dinge zugrunde liegen haben. Weil vor allem, guck mal, wir laufen darauf zu. Der Ausspruch ist zum einen einfach nur ein Meme und zum anderen ein Ausspruch von Menschen, die sagen, ich habe nicht so viel Interesse an Migration. Und beides wird sich miteinander vermischen und du wirst diese Parole einfach noch viel, viel häufiger hören und die wird in meinen Augen vielleicht sogar in Wahlkampf richtig aufgenommen werden und es ist halt... Ich finde diesen vorauseilenden Gehorsam so krass, dass das Oktoberfest hat schon gesagt, sie spielen es nicht. Heute habe ich gelesen, das war die Torhymne von Österreich bei den Europameisterschaften, die jetzt sind. Jetzt müssen sie sich ein anderes Lied suchen. Irgendwelche Discos sagen schon, sie spielen das nicht mehr. Und Gigi D'Agostino sagt, er spielt das, wenn er nach Deutschland kommt. Das finde ich wenigstens stabil, auch wenn ich mit der Musik nichts anfangen kann. Dass er sagt, ich lasse mir doch von euch nicht meinen größten Hit irgendwie auf den Konzerten verbieten. Und vielleicht ist er auch der Meinung, dass die Leute halt singen, worauf sie Lust haben. Und dass das vielleicht auch ein Zeichen ist, dass man als Politiker einfach mal mit seinen empathischen Antennen wahrnehmen könnte, was das vielleicht bedeutet. Also ich war mal in einer diversen Band, da haben Bio-Deutsche angefangen, das zu singen und da saßen daneben Kanaken und die haben dann auch angefangen, denselben Spruch zu singen und haben dann am Ende noch Aloha Akbar-Rufe rausgehauen. Es gibt doch ein Video von den Leuten, ich glaube in Stuttgart, nachdem Galatasaray gewonnen hat, haben die türkischen Fußballfans das Lied gesungen, also mit dem Thema. Ja, und andere, nämlich der Linke, ist schon umgedichtet in Nazis raus oder so. Ja, super. Ja. Und warte, ich hab für mein Ideas of People Network einen längeren Artikel über Syltgate für das internationale Publikum geschrieben. Und da habe ich ein Quote von Gigi Agostino. My song L'amour toujours, völlig falsch ausgesprochen, weil ich kein Französisch kann, tells a wonderful, great and intense feeling that connects people. It's love, writes the artist upon request. It's the power of love that drives me, the desire to hug my family tightly and say thank you, the desire to sing words of love and dance together, love for my wife, the desire to laugh with joy and cry because of the beauty of the combined feeling, the wonderful feeling that the sunset or a walk on the beach can give me, the love to feel for music, for dance. Yeah. Originalzitat, damit habt ihr es. Es geht um Liebe. Kann auch Liebe zum Vaterland gemeint sein, wer weiß es. Moment, ich war noch nicht fertig, Chris. Ich würde gerne noch zwei Absätze. Wie wahrscheinlich ist es, dass Menschen, die in diesem Land leben, wirklich von nichts wissen? Dass ihnen das rassistische Klima nicht bewusst ist? Sie von Halle und Hanau nichts mitbekommen haben? Kennen Sie nicht die Wahlergebnisse und Umfragewerte der AfD? Wer einen Internetzugang hat, weiß, was hier los ist und wird nicht vom Rassismus überrascht. Wer ins Internet kommt, um seine Überraschung auszudrücken, kann nicht überrascht sein. Sie sind nicht überrascht, sie tun nur so. Sie entscheiden sich dafür, die rassistische und faschistische Gefahr zu ignorieren. Von den 5 Dödels auf Sylt! Erst die Rollator-Gang! Und jetzt die Polen-Gang. Der Staat ist nicht mehr sicher. Simon Dedeajivi. Das nächste Mal sollte die Reaktion also nicht sein. Du bist überrascht und ich bin es nicht, sondern ich bin nicht überrascht und du, und ich weiß, du bist es auch nicht. Was machen wir jetzt? Also, weißer Mann, jetzt ändere endlich was an der Lage. Und hör auf, irgendwie zu meckern und tu was dafür, dass in Sylt endlich wieder aufgehört wird zu singen. Keine Ahnung. Also ja, wir müssen das wieder irgendwie machen, weil wir lügen ja immer die ganze Zeit nur über unsere Gefühle und so. Alter Schwede. Ich dachte, Männer haben keine Gefühle. Hm. Ja, die DJs fragen sich auch, was das überhaupt soll und wo wir angekommen sind, dass wir jetzt in der Musik verbieten. So Tanzverbot der 30er Jahre oder so. Ja, vor Und allem, argumentieren dagegen. vor allem, tut mir leid, dass ich dir ins Wort fall, Mammon, aber die Überschrift, da zieht sich schon alles bei mir zusammen. Das ist ein Künstler, das ist ein Song, cultural jammed wurde. Cultural jamming bedeutet, du nimmst ein existierendes kulturelles Produkt, sei es eine Flagge, sei es ein Lied, du hast eine Botschaft, die du da rein interpretieren wirst, remixes und packst was anderes rein. Und jetzt kommt der DJ-Verband und es soll nicht mehr gespielt werden und Nee, tralala. umgekehrt. Er beschwert sich darüber, dass beim Oktoberfest der vorausseilende Gehorsam entstanden ist und Ach solche Dinge. so, der hat sich beschwert. Nee, Ach Gott, danke. Ich habe es falsch gelesen. naja. Ich Nee, habe das ist andersrum, Gott sei Dank. Ja, die finden es eben auch, wie gesagt, komisch, dass ja, heutzutage plötzlich Musik irgendwie auf dem Index landen soll und so weiter. Also, ja, Dinge, gegen die wir schon lange gekämpft haben, wo wir eigentlich dachten, dass das vorbei wäre. Ne? Ja. Das finde ich eigentlich ganz okay, dass sie sich so positionieren. Also Ja, in der gut. allgemeinen Aufregung scheint es aber nicht so richtig irgendwie durchzukommen. Wisst ihr noch, wie sie Oder damals Genie verbieten wollten? naja, genau, das klappt ja auch nicht. Was sie natürlich Genie. schon geschafft haben, war irgendwie nach dem Tsunami das mit der perfekten Welle irgendwie aus dem Radio zu verbannen. Ne? Oh Solche ja, Dinge, das stimmt. ist schon immer mal gegeben, ne? Solche Das Sachen. fand ich aber schade. Das Lied hat mir tatsächlich gefallen und mir haben nur sehr wenige Lieder aus der Popkultur selber gefallen. Ja, das ging mir ähnlich. Ja, genau. Ja, das hier ist ein sehr gutes Video, hat mir sehr gefallen. Es geht hier auch um das Liederverbot, aber nur am Rande. Außerdem zeigt der Herr Dr. Christian Rieck hier auch, oder Professor Doktor ist er ja, zeigt er hier auch auf, dass die Grünen eine linke Partei sind. Er meint so, es würden immer viele Leute schreiben, das wäre ja gar nicht so. Und hat er ja jetzt mal den Wahl-O-Mat, hat er jetzt mal nachgeschaut, wie stark die Überschneidungen sind, zum Beispiel zwischen den Grünen und der CDU, zwischen den Grünen und der AfD, zwischen den Grünen und den Linken. Und da hat Da sich bin natürlich ich gezeigt, dass gespannt. die Unterscheidung zwischen den Grünen und den Linken wesentlich geringer war als zwischen den Grünen und irgendwelchen Parteien auf dem rechten Spektrum. War der Professor Christian Rieck nicht auch der Typ, der ganz gute Videos mit spieltheoretischen Ja, Überlegungen das ist ja zu? sein Steckenpferd. Ja, genau. Deswegen geht es Ja, ja immer um Strategie. Das ist ja quasi die spieltheoretische Überlegung. genau. Und dann geht es auch um diese Sache mit dem Rechtsextremismus. Der Rechtsextremismus die größte Gefahr. Und dazu bringt er so einen Vergleich von einer Burg, die angegriffen wird und sagt dann so, ja, wenn jetzt die Leute sagen, hier werden wir jetzt angegriffen vom Norden oder so, von einer Himmelsrichtung halt her, und dann sagen wir jetzt, okay, dann stellen wir jetzt also alles dazu ab, nur in diese Richtung zu gucken. Das ist quasi dann der Vergleich zu diesem, der Rechtsextremismus ist ja das größte Problem. Dann öffnet man natürlich eine andere Seite, wo dann ein Angriff auch stattfinden kann, den man nicht abwehren kann. Und das finde ich ist eine sehr treffende Beschreibung für das Problem mit diesem ganzen, ja, Mama, die Rechtsextremismus ist das größte Problem. Na, weil Ja, das größte das ist Problem ja ist genau nämlich dieses die Ding, Undemokratie, alles ne? andere ist scheißegal, so wie alles andere, das passiert auch und das müssen wir verurteilen und so, aber das größte Problem hier und da, und deswegen müssen wir ja dann nur da hingucken, weil alles andere ist ja quasi zu vernachlässigen, und er bringt das dann auch im Zusammenhang mit ja, auch mit diesen Klimasachen und so. Also Lösungen für irgendwelche Probleme, die die Grünen ansprechen, sind halt auch immer mehr so, dass man dann irgendwie sagt, so ja, aber jetzt muss man ja nur diese eine Sache irgendwie, ist jetzt das einzig Wichtige. Und er sagt halt auch, dass es halt schlecht ist. Früher wurden die Leute, die Politiker abgestraft, meint er, wenn sie irgendwelche Dinge nicht verhindert haben, also irgendwelche Überschwemmungen oder so, wenn sie halt nicht irgendwie Vorsorge dafür getroffen haben. Und heutzutage werden die Leute quasi dafür belohnt, weil das ja dann wieder nur ein Beweis dafür ist, dass ja diese anderen Dinge, die die dann irgendwie wollen, halt irgendwie direkt den ganzen Planeten retten oder so. Also der Politiker, von dem kann man halt heute nicht mehr erwarten, dass er irgendwie die Kanalisation ausbaut, das ist dieses Beispiel hat, was er hat, damit halt das Wasser abfließen kann. Das kann man nicht mehr erwarten, aber was man jetzt erwartet ist, dass sie halt irgendwie das Klima retten und dann sich die Welttemperatur irgendwie verändert oder so. Das ist die realistische Erwartung, die Leute heutzutage an die Politik haben. Und das trifft ja den Nagel halt wirklich auf den Kopf. Also, das ist ja genau dieses Problem. Wir machen die Leute nicht mehr, also zumindest die Unterstützer von den Grünen halt und von diesen Mainstream-linken Parteien halt, die wollen da lieber irgendwie dran glauben, dass man den Kapitalismus abschafft oder dies, das, jenes, anstatt dass man an irgendwelchen Schräubchen dreht, an denen man drehen kann und dann für irgendwen irgendwie einen besseren Outcome macht oder so. Ich habe vor, ich weiß es nicht mehr, 2 oder 3 Jahren alle Bücher, die es zum Thema Klimawandel veröffentlicht gibt, auf Audible gelesen. Da war dann ein Buch dabei, was von amerikanischen Streitkräften, glaube ich, selber hergestellt wurde oder von irgendjemandem, der da höherrangig ist. Auf jeden Fall war es mit einem Militärhintergrund. Da waren ein paar objektive Informationen zum Klimawandel und natürlich auch viel Diskussion, wie sich das auf verschiedene Militärstützpunkte und den Krieg auswirkt. Und ansonsten hatte ich einen Haufen Bücher, bei denen der Klimawandel selber eher zweitrangiges Thema war und ziemlich viel geschwätzt darüber, dass wir Kommunismus brauchen oder Sozialismus oder Umverteilung oder irgendwelche linken politischen Schlagwörter, die keinen Sinn ergeben. Und das Ding ist, was mich aufgeregt hat, war, ich wollte eigentlich was über die Atmosphäre selber lernen, über den Klimawandel. Der Prozess selber ist ja relativ simpel, aber was dabei passieren kann. Ich wollte halt, das Akademische hat mich interessiert und ich hatte die Hoffnung, dass es auch nur eine einzige Person im deutschen oder englischsprachigen Raum gibt, die ein Sachbuch darüber geschrieben hat, was mit Klimawandel ist. Und zu meiner Überraschung war halt, okay, ein Typ vom Militär, der hat was drüber geschrieben und der Rest waren linke Aktivisten. Und das hat mich traurig gemacht, weil wenn ein Thema nur so besetzt ist, das wirft lange dunkle Schatten für mich. Das ist so, weiß nicht. Also. Ja, apropos Politiker und was die so für wichtig halten. Hier haben wir Armin Laschet. Also diese Sylt-Szenerie, die ist ja in jeder Hinsicht daneben und abscheulich, weil das ist die Elite des Landes. Das sind die reichen jungen Kinder, die scheinbar in ihrer Erziehung nicht gelernt haben, dass man nicht gegen andere Menschen das Recht, die unter ihnen stehen, hetzt. Ich Was? glaube, die haben Was? aber ihren Was? Preis Was? Da hat bezahlt. sich der Armin mal den In Strampel kürzester draußen Zeit an. waren alle. Entschuldigung, aber unter Ihnen stehen? Was hat der für ein Gesellschafts Ja. irgendwie Verständnis, der Armin? Ja, obwohl er schreibt das ja den anderen zu eigentlich, ne? Und sollte er nicht irgendwie öffentlich wegen der Lappalie geköpft werden, sollte er doch irgendwie Verständnis für haben eigentlich, oder? Ja, das hat er nicht verstanden, glaube ich, ne? Zur falschen Zeit gelacht, ne? Ja. Die Parallele hat er nicht gesehen. Zahlt. In kürzester Zeit waren alle Namen öffentlich, sie haben alle ihren Job verloren. Und ich glaube, als Gesellschaft müssen wir darauf achten, dass das bei allen diesen Vorfällen gilt. Dieses Ja. Grundgesetz Das ist eine feiern ist Wow. überschattet Was? worden hier an der Bitte was? Humboldt-Uni durch. Ernsthaft? Bei Aber all diesen Fällen? Das als Exempel? ich Wow. liebe doch alle Menschen. Ja, er wusste nicht, Ich lese dass es das. vorsichtshalber nochmal vor. Einen Preis bezahlt. In kürzester Zeit waren alle Namen öffentlich, sie haben alle ihren Job verloren. Und ich glaube, als Gesellschaft müssen wir darauf achten, dass das bei allen diesen Vorfällen gilt. Dieses Grundgesetz feiern ist überschattet worden hier an der Humboldt-Uni durch antisemitische Vorgänge, wo die Unipräsidentin lange überhaupt nicht reagiert hat und erst eine Anweisung brauchte. Dann haben wir diese Kalifatsforderung gehabt. Und da wünsche ich mir, dass man genauso jeden Einzelnen versucht zu bestrafen, der antisemitisch, der rassistisch und der anders ist. Und dieses die sagen dann alle, das ist das ist eine fiese Verknüpfung von zwei Themen, die so nicht zusammengehören in meinen Augen. Weil eine Kalifatsforderung in der Demonstration hat einen ganz anderen politischen Stellenwert wie wir sind in einer Bar und singen ein Limerick. Und ob dieser Limerick als Meme gemeint war oder ob er ernst gemeint war, sei dahingestellt. Aber eine Demo und ein Gespräch in einer Bar sind zwei Paar Stiefel. Dass man das miteinander verbindet, finde ich fragwürdig. Dass man genauso jeden Einzelnen versucht zu bestrafen, der antisemitisch, der rassistisch und der anders ist. Und dieses Lied ist scheinbar ein gängiger Ohrwurm, der dann auf Volksfesten gespielt wird. Und wo jetzt geguckt wird, was man mit dem Lied macht. So ist es, aber da müssen wir einfach auch appellieren. Das ist auch eine Sache der Bürgerinnen und Bürger. Dann. Wenn auf einem Volksfest sowas gespielt wird, müssen die weggehen, die sagen, wir feiern hier und wir wollen nicht, dass rechtspopulistische Thesen unser Lied gut hier irgendwie zerstören. Oder ich schicke diese Sylt. Unser Lied gut. Und die hauen den aufs Maul, vielleicht wäre das auch eine Variante. Ja, hat er jetzt nicht gesagt, aber das könnte ja dabei rauskommen. Ne? Nach 8 Maß Bier in einem Festzelt sollen die Leute dann aufstehen, weil sie sich politisch, weil der Typ an der Orgel, Armin! Ja, der Aufstand, der politisch nicht mehr gerade stehen können, dann ist das ja, Armin würde auch mitsingen und hinterher sagen, auch Mensch, ist mir gar nicht aufgefallen, da habe ich gar nicht drauf aufgepasst. So. Ja, vor allen Dingen, ich weiß gar nicht, ob er überhaupt gereilt hat, dass das Lied selber ja diesen Text überhaupt gar nicht hat, sondern das ist ja... Das weiß man nicht so genau, was der Abzug und was nicht. Ja, und dass ja bereits die Kommentierung von diesem Meme es stärker macht und dazu führen wird, dass es mehr Leute benutzen. Das ist doch schon passiert. iTunes, Chartspitze, Spotify, hoher Rang für das Alter des Liedes. Also, läuft doch schon. Heute hat irgendeine Zeitung ein Schaubild veröffentlicht, wo in Deutschland das schon gesungen worden ist. Das habe ich auch gesehen. War das Tagesschau? Ich weiß es nicht. Das war komplett über Deutschland irgendwie überall verteilt, gab es Vorfälle. Die FAZ war es. Ich habe einen Tweet dazu von Michael Jungwirth kommentiert. Es kommt einem fast so vor, als würden sich Memes organisch sozusagen viral verbreiten. Ja, wow. Er hätte es gedacht. Ist das von den Social Boots... Und es gibt da auch immer die Gruppe, die es einfach nur lustig findet und es gibt auch immer eine Gruppe, die es zu ernst nimmt. Und aber auch die Gruppe, die es zu ernst nimmt, es ist doch in Ordnung, mit einem catchy Slogan zu sagen, bitte weniger Migration. Und der Slick-Eufi bringt mich gerade auf eine völlige Inception-Nummer, weil auf der Veranstaltung hat ja dann Katharina Thalbach die deutsche Nationalhymne gesungen mit einem anderen Text von Bertolt Brecht. Die dürfen das. Aber wenn die Leute auf Sylt im besoffenen Kopfbad singen, was umgedichtet ist, das gefällt dem Armin nicht, die sind anders. Und wer anders ist, soll seinen Job verlieren und öffentlich gemeldet werden. Alter Schwede, was ist in dem Kopf von Politikern? Ich würde mich nicht wundern, wenn da dieser Affe mit den Schellen ist, wie bei Humor. Aber es ist ja schon irgendwie fair, würde ich sagen, weil ich bin auch der Meinung, dass solche Politikeräußerungen die politische Karriere auf jeden Fall beenden sollten und bestraft werden sollten, dass die Leute aufstehen und sagen... Die haben ihn damals nicht weit genug von den Töpfen weggeschleift für sein dummes Lachen. Also ich fand seine Aussage, dass jeder, der dieses Lied singt, seinen Job verlieren soll, war für mich so eine Art Feindeserklärung. So. Also gegenüber der Bevölkerung. Und er hat das ja eigentlich noch viel weiter gefasst. Er hat ja eigentlich gerade gesagt, was an der Scheune steht, das soll Konsequenzen haben. Und das Problem ist doch, die Bevölkerung, diese Umfragen gibt es seit jetzt über 2 Jahren oder so, wünscht das nicht mehr. Die Bevölkerung ist unter Druck und im Endeffekt möchte die Bevölkerung ja nichts lieber, als dass man die Leute rauswirft, die kriminell sind, vor allem die gewalttätig sind, dass man die Leute abschiebt, die keine Anstalten machen, hier beizutragen und keine Aufenthaltsgenehmigung haben, dass man halt diese Pull-Faktoren wegnimmt. Und ihr ignoriert dieses Gesprächsangebot der Gesellschaft an euch, die ihr eigentlich nur Verwaltungsbeamte seid. Ihr ignoriert das so lange, bis Leute mit extremeren Sachen um die Ecke kommen und die könnt ihr dann zusammenklatschen. Aber um die Probleme wird sich wieder nicht gekümmert, ne? Die Leute stehen unter Druck und das macht dann sowas macht doch nur noch mehr Druck. Was bringt das denn? Natürlich. Und das wird, ich sag euch, wir werden Sachen kriegen, wo irgendein Mädchen begrapscht wird und dann gehen auch mal deutsche Brüder oder Väter los in der Gruppe und dann wird das übel enden. In Ostdeutschland kann ich mir das durchaus vorstellen, dass sich innerhalb von kurzer Zeit, wenn da irgendein Übergriff ist, 20, 30 Leute zusammenfinden und Rabatz machen. Wir werden solche unangenehmen Sachen kriegen, weil unsere Politiker jeder Diskussion ausweichen und im Gegenteil noch wollen, dass die Überbringer der schlechten Nachrichten in den Knast, in den Gesellschaftsknast, in den Sozialknast gesteckt werden. Armin Laschet, ey, komm du mir nochmal unter die Augen und also ehrlich. Das ist wirklich, ich dachte, das, was wir von Thilo Jung heute noch hören, wäre der dummste Satz der Sendung, aber das hier ist auf jeden Fall in der gleichen Sekunde über die Linie gefahren. Ja, hier haben wir die Kolumne von Julia Roos und die vergleicht diesen ganzen medialen Zirkus um diese Sylt-Geschichte mit so scripted Reality-Formaten. Ja, so kam es mir auch vor. Wo man sich über den Bodensatz der Gesellschaft quasi amüsieren oder erheben kann, dadurch, dass man sieht, dass die halt noch blöder sind und ihr Leben noch weniger auf der Reihe haben als man selbst, dass man sich da irgendwie besser fühlen kann. Und sie hat so ein bisschen das Gefühl, dass das halt so ein einfacher Weg irgendwie ist für die Leute zu sagen, so ja, hier, also Virtue Signaling im Endeffekt, obwohl sie dieses Wort nicht verwendet, aber ja, dass man wieder so eine einfache Variante hat, um zu sehen irgendwie, okay, hier sind die Leute irgendwie doof und dadurch, dass die halt dann auch irgendwie gut betucht sind oder so, ist es noch schöner, da irgendwie drauf zu hauen, weil es trifft im Endeffekt halt den Richtigen so, man kann sich dann so richtig schön freuen, dass man mal wieder irgendwie was Schlimmes verhindert hat, indem man irgendwie gesagt hat. Ja, es geht um nichts. Es geht um nichts. Man kann sich in Szene setzen und die echten Probleme, die unser Land plagt, die strukturell sind, die man angehen muss, die werden halt weiterhin nicht angegangen. Und es ist einfach, mir tut es in der Seele weh, weil ich zu oft Artikel gelesen habe, die für mich einfach nur so Kategorie unterhaltsam RTL 24 sind und von den Sachen ablenken, wo es im Staat wirklich brodelt und Probleme gibt. Also. Ja, der NDR hatte ja unter die, wie soll man sagen, Whataboutism-mäßige Ansage, dass sie doch vielleicht sich um andere Sachen kümmern sollen, als um diese Lieder auf Sylt. Also eben zum Beispiel um Gruppenvergewaltigung und so weiter. Einen gähnenden Smiley gepostet und den dann wieder gelöscht, ne? Weil sie nämlich dann entsprechend richtig Ärger gekriegt haben von den Leuten. Die hatten sogar mehrere gähnende Smileys gepostet. Also die haben es nicht nur bei einem gebracht, sondern die haben es bei mehreren gebracht. Der hat sich da auch über 2000 Fenster gelehnt und musste erstmal raus, wahrscheinlich aus dem Social Media Team, keine Ahnung. Und dann kam hier diese Entschuldigung in eigener Sache. Unter diesem Tweet gab es unangemessene Antworten von uns, eben der Smiley. Diese wurden gelöscht. Unser Team ist angehalten, auf Social Media nur sachlich und konstruktiv zum Thema zu antworten. Der Fall wird intern aufgearbeitet. Wir bitten um Entschuldigung. Ja, das ist die einzig richtige Antwort gewesen, meiner Meinung nach, die sie jetzt noch bringen konnten. Sehe ich durchaus als minimalen Schritt in die richtige Richtung wenigstens an. Also so geht es eben auch nicht, so eine Sache zu posten, so ein Blödsinn. Ne? Also das ist ja total provokant gewesen. Du hast am Anfang Whataboutism gesagt, Mamon. Damit übernimmst du aber eigentlich schon das Framing von denen. Ja, das ist richtig. Ich finde nicht, dass inzwischen ist das kein Whataboutism mehr, die zu fragen, warum sie sich um gewisse Themen eben nicht kümmern und aber bei sowas hier komplett ausrasten. Ja, ich habe dann nur so das Gegenargument schon mal ein bisschen angedeutet, ne? Dass da wahrscheinlich kam oder kommen würde. Ja, aber das würde ich in dem Fall einfach abblocken und würde sagen, nee. Ja. guckt euch die, wir haben eben über Mannheim gesprochen, dann sollen Sie sich bitte Ihre eigene Berichterstattung dazu angucken und mir nochmal erklären, wo da irgendwie Maß und gleiches Maß und so, wo ich das da finde. Ja, genau. Ja, gut, dass es nochmal geklärt ist. Gefällt mir. Ja, und hier sind wir jetzt bei dem gerade schon angesprochenen Thilo Jung. Ich habe mir jetzt hier nochmal die Mühe gemacht, die Stelle mit ein bisschen davor auch noch rauszusuchen, weil ich habe es mir natürlich schon angeschaut. Komplett das Monitorforum. Monitorforum hatten wir ja letztes Jahr auch als Sonderstream. Das gibt es ja dann irgendwie jedes Jahr auf der Republika. Und Thilo Jung war letztes Jahr auch mit dabei. War ja auch relativ wild. Und dieses Mal haben sie hier nie wieder Faschismus sich draufgeschrieben, weil und drunter machen wir es nicht, ne? Und dafür sind die auch gut. Dafür braucht man die ja auch. Georg Restle und Thilo Jung, das sind die Feinde des Faschismus, wenn es mal welche gibt. Also. Und hier die Dame vom Spiegel. Nein, das sind die Beihelfer. Die Beihelfer. Entweder sind sie mitten in der Bewegung dabei oder bereiten den Boden für eine faschistische Bewegung vor. In meinen Augen. Aber ja. Ja, und Thilo Jung wird hier gleich noch was sagen, aber ich habe es noch ein bisschen mehr mit dran gelassen, damit man auch noch den Kontext dazu hat, weil das fand ich nämlich noch heftiger eigentlich als dieser Schnipsel, der irgendwie bei Social Media rumging. Und jetzt fahre ich mal ab. Ich würde mal ganz kurz sagen, also das größte Geschenk, was man der AfD macht im Mainstream-Bereich, ist, deren Themen nach vorne zu pushen. Das machen die Talkshows, das macht auch der Spiegel. Ich meine, ich erinnere nur an den Scholz-Titel mit, wir müssen jetzt Großfläche abschieben. Es gab noch dieses perverse Titelbild mit den Menschen in einer Reihe und ob wir jetzt wieder überfordert werden und so weiter und so fort. Das sind aber die Themen, die brennen. Das ist doch nicht alles. Das ist alles falsch. Das spielt alles keine Rolle. Das ist einfach nur Lug und Trug und Rechtsradikalismus, Niederfaschismus. Wir schaffen das schon. Ja. Und die Lösung dafür hat Thilo Jung auch gleich parat. Jetzt, wenn der Spiegel so tut, als ob es jetzt wirklich ein Einwanderungs- und Migrationsproblem gibt, was es nicht gibt. Also na, wisst ihr Bescheid? Habt ihr das jetzt endlich mal gehört? Es gibt es einfach nicht. Ja, es existiert nicht. Der Stürzenberger. Hat sich das eingebildet. Ne? Wir alle haben uns das eingebildet. Eingebildet? Der tote Polizist hat sich das eingebildet, Thilo. Ja. Es gibt kein Migrationsproblem. Migration nach Europa ist so kontrolliert wie noch nie, obwohl die rechte Seite... Die ist so kontrolliert wie noch nie. Wusste du gar nicht, oder? Die war so kontrolliert wie noch nie vor dem arabischen Frühling, als alles noch Diktatoren waren. Was denn auch die in Nordafrika geherrscht haben, die niemanden durchgelassen haben, aber die Nachfolgestaaten sind deutlich ineffizienter und es kostet auch mehr Geld für mehr Abschottung. Und das Ding ist, ich wünsche allen Menschen der Erde Wohlstand und Frieden. Es ist aber keine Lösung, dass wir unsere Grenzen einfach nur aufmachen und alle reinlassen und auch illegale Strömung und was weiß ich. Es ist einfach nicht die Lösung, wie man als Gesamtzivilisation, als Menschheit vorankommt. Wir sind ja Weltraumaffen. Wir sind die Affen, die auf den Planeten schauen. Und was wir hier sehen, ist einfach nein, falsch, stimmt nicht. Und Migrationsströme sind, wenn sie nicht kontrolliert sind, immer etwas stark Negatives. Immer geopolitisch, immer ein Risikofaktor. Seite das Gegenteil behauptet, aber die großen Medien diese immer wieder in Talkshows zitieren, die Opposition und Regierung immer wieder darauf antworten müssen, bespielt man einfach nur, obwohl man die AfD vielleicht gar nicht zu Wort kommen lässt, deren Themen, weil die AfD, weil jeder weiß, die sind gegen die Ausländer. Ja, lustig. Alter, stattdessen anstrengend dieser Thilo, du und deine Freunde, ihr habt das Video von Sylt praktisch selber gedreht. Wenn du hier öffentlich sagst, es gibt das Thema gar nicht. Irgendwer hat hier Julius Jui hat Comical Ali angesprochen. Ja? Nothing to see here. Ja? So, also allein so zu tun, diese scheiß Elfenbeinturmbewohner. Ja, was die Leute da unten im täglichen Leben erleben, das gibt's gar nicht. Das gibt's gar nicht. Geh doch mal mit mir hier durch meine Fußgängerzone, Thilo. Schau dir das bitte mal an einem Samstagnachmittag, wenn es gegen Dunkelheit geht, an. Schau dir das mal an und komm mal mit und geh mal eine Runde und sag mir dann nochmal, es gibt kein Einwanderungsproblem, Thilo. Wohlfühlblase auf der Republika existiert das einfach nicht. Sie werden gleich noch sagen, Sie werden das gleich noch erklären, warum diese Probleme ja natürlich gar keine Einwanderungsprobleme sind, sondern Probleme, die die Linken natürlich fixen mit Ungleichheiten und solchen Dingen. Stattdessen hat es krasse Ursachen, warum die Leute AfD wählen. Und das ist nicht nur der Ausländerhass, das ist nicht nur der Antisemitismus und die Fremdfeindlichkeit, sondern es hat krasse soziale und ökonomische Ursachen, warum Leute sich von der herrschenden Politik abwenden. Und das ist meine größte Kritik an den anderen Kollegen und Kolleginnen. Sie gehen nicht auf die Ursachen für diesen Rechtsruck ein. Der hat in den 20ern und 30ern dieses Landes schon Ursachen gehabt und er hat auch jetzt Ursachen. Und wir vernachlässigen Berufe. Alter, wo in den 20ern und 30ern hattest du deutsche Städte mit 50% Migrationshintergrund? Was redest du da, Thilo? Was redest du da für einen gequirlten Scheißdreck? Das ist ja noch viel schlimmer als das kurze Zitat, Chris. Kann ich doch, deswegen muss ich mir doch da noch mehr raussuchen. Immer wieder die ökonomischen und sozialen Probleme, die der Nährboden für den Rechtsextremismus sind. Ja, sicher. Ich außer Monitor. Ich würde es gerne versuchen zu verbinden. Also ob diese Art von Erregungsjournalismus, wie wir ihn erleben, die, wie Julia ja gesagt hat, im Prinzip ignoriert, dass wir es mit einem Extremismus in der Mitte der Gesellschaft zu tun haben und plötzlich dieses Erstaunen darüber eigentlich eine Realität nicht mehr wahrnimmt, die man eigentlich thematisieren müsste. In der Mitte eine Realität wahrnehmen, als ob ihr das könntet. Also, den Extremismus der Mitte, den gibt es sowieso nicht, weil 50% der Menschen klatschen auch bei Hitler, klatschen bei Stalin und klatschen bei Mao. Es geht doch nicht nur um Extremismus. Es gibt enger wird mit Geld und so weiter. Es gibt 20%. Ja, wir wissen doch, was sie damit meinen. Sie meinen ihre komischen, wir haben die Leute gefragt, findest du Islam geil, super geil oder eher nicht so geil? Und die Hälfte von denen hat gesagt, eher nicht so geil, also Mitte-Extremismus. Ja, es ist alles ziemlich gemacht. Ann-Kathrin, ist es was du auch beobachtest, dass wir dadurch, dass wir so berichten, wie wir über das Sylt-Video berichten, mit dieser Erregung, mit der wir darüber berichten, am Ende Rechtsextremisten, Rassisten, Rechtspopulisten stärkt? Also natürlich haben wir in den letzten Jahren gesehen, dass der Journalismus aus Geldgründen, aus Zeitgründen, aus sozusagen weniger Ressourcen natürlich auch darauf achtet, was dann wie gelesen wird und so. Das ist schon generell ein Problem. Und tatsächlich funktionieren diese Spiralen dann aber bei der Leserschaft oder Zuschauerschaft dann offenbar dann doch, weil es wird dann tatsächlich auch sehr viel gelesen oder geguckt. Hab das verstanden? Wir sind Clickbait-Schweinchen und wir grunzen gerne. Ja, aber nur dadurch, dass sie berichten, passiert da nichts irgendwie. Dadurch, dass die, also so wie die berichten, das ist vielleicht das Problem. Dass dadurch die Leute sich auch abgewendet fühlen oder so. Also. Da bin ich mit an vorderster Front, das zu kritisieren. Ich habe auch diesen Titel bei uns kritisiert. Bei dem Scholz-Cover würde ich sagen, ist schon Herr Scholz die Ursache des Problems, wenn er meint, das so sagen zu müssen. Aber davon abgesehen würde ich sagen, zu deiner Ursprungsfrage, es gibt halt, also ich würde sagen, 2015 waren alle überfordert. Es gab erst irgendwie Willkommenskultur und dann ist es irgendwie sehr schnell umgeschlagen. Dann hatte man das Gefühl, okay. Irgendwie, ja. Man kann nicht benennen, weil ich bin Journalistin, ich kann aber nicht sagen, warum es umgeschlagen ist. Es ist einfach irgendwie umgeschlagen. Sie kann mir wahrscheinlich alle Opfer aus Hanau nennen mit Namen, aber keinen einzigen von den Leuten, wegen denen es umgeschlagen ist. Das mit dem Umgeschlagen, das habe ich so kennengelernt, dass ich in Kreisen verkehrt bin, wo viele hochqualifizierte Fachkräfte, die nach Deutschland eingewandert sind, zu mir gesagt haben, dass wenn Deutschland zu viele Ausländer reinlässt, ich hier eigentlich dann vielleicht auch wieder abziehe und dann doch vielleicht in die USA verreise. Aber mir hat Europa eigentlich gefallen. Das war das Sentiment, was ich damals gehört habe. So. Und es war unter den, genau denen Einwanderern, von denen die Politik und Medien sich den Mund fusselig reden, dass wir die genau brauchen. Und die haben sich darüber aufgeregt. Also, aha. Aber abhauen in die USA nutzt dem nichts mehr, Schachmatt. Ja. Okay, man war jetzt zu viel auf einer Seite oder hat sich irgendwie davon bequatschen lassen, dass man jetzt angeblich auch so aktivistisch war und hat dann vielleicht auf die andere Seite zu viel rübergeschlagen. Das haben euch Studien belegt, dass ihr zu aktivistisch wart. Internationale Leute haben sich das angeschaut, diese eure tolle Arbeit in der Flüchtlingskrise. Und sind zu dem Schluss gekommen, dass ihr komplett einseitig wart und alles ausgeblendet habt. War es nicht auch so, dass die Medienanalyse der Trump-Berichterstattung gezeigt hat, dass Deutschland zumindest medial ein geschlossenes Weltbild gegen Trump hatte, was absolut alles Positive, was du über ihn sagen könntest, ignoriert hast, bis zu einem Punkt, wo dieses Missverhältnis an es war über 90% negativ, dann hattest du 8 oder 9% neutral und es gab so irgendwie ein halbes oder ein ganzes Prozent positiv. Was in der Berichterstattung für ein freies Land schon heftig, krasse, organisierte, weiß ich nicht, ob es organisiert ist, aber es ist wahnsinnig als Ergebnis. Es hat mich umgehauen. Und man muss den Mann nicht lieben. 2018, 2019 ging das tatsächlich maßgeblich von der Politik aus, wenn man zurücküberlegt, dass sich Merkel und Seehofer auf offener Bühne darüber stritten, Obergrenze will man alles schon gar nicht mehr hören. Und jetzt zuletzt war es tatsächlich so, dass dann, wenn sowas passiert, wie dass ein grüner Landrat plötzlich sagt, was das auch schon wieder für eine Aussage war, ich will nicht hören, wenn sich die in der Politik streiten, um politische Ausrichtung, will ich nicht hören, hallo, ich bin Journalistin, ich will das nicht hören. Ja, und vor allem, das ist so doch eine völlige Füli-Argumentation. Das gefällt mir nicht, deswegen möchte ich das nicht, dass die sich streiten. Es ist sagt, ich war immer pro Willkommenskultur, aber jetzt ist wirklich genug. Dass das natürlich bei Medienschaffenden irgendwie was auslöst. Ich glaube, das kriegt man auch nicht verhindert. Das andere ist aber, dass wir erleben, und ich glaube, deswegen waren die letzten Monate dann auch so. Was? Sie will verhindern, dass im Kopf von Medienschaffenden durch eine Aussage was ist mit diesen Leuten? Müssen wir akzeptieren, dass es irgendwie unterschiedliche Interessenslagen gibt, so, ne? Der schon gesagt, wenn wir das mal akzeptieren. Da geht dieser Kollege einfach auf Leute ein, die unten vom Elfenbeinturm stehen. Was die ihm gesagt haben, das müssen wir doch irgendwie verhindern können, dass er sich den Themen annimmt. Das sind doch keine echten Themen. Und Ende letzten Jahres, so hart in der Debatte, ist, dass wir einfach eine generelle Verschiebung, also eine Rechtsverschiebung haben. Also wir haben einen Rechtsruck, der im Gange ist und der eben auch dafür sorgt, dass es in CDU und FDP in Teilen sehr viel härter über diese Dinge gesprochen wird und dass das natürlich auch was macht. Also die Medien alleine können gar nichts. Ja? Also die Gesellschaft muss schon mitmachen und aber auch die Politik muss mitmachen. Wenn die Politik Wenn die Medien was machen, dann muss die Gesellschaft mitmachen und die Politik muss mitmachen. Der Willkommen Rundfunk auf der alleine Republika. Kann das Land nicht beherrschen. Da müssen Politik, Rundfunk. Was habt ihr für Vorstellungen? Sie hat ja gerade gesagt, dass die Bürger und die Politik mitmachen muss bei dem, was die Medien wollen. Und die Reichskanzlei. Boah. Plötzlich über Ruanda und Co. diskutiert, dann werden Medien immer das abbilden müssen und sollten sie auch. Dann ist halt die Frage immer noch der Priorisierung und Gewichtung und wie viel macht man Migration und wie viel macht man soziale Unsicherheit, bin ich voll dabei. Ich schreibe das übrigens auch, dass das der Grund ist, warum die AfD gewählt wird. Aber natürlich ist es so, dass Migration irgendwie so ein Thema ist, wo man aber auch sehen muss, also wie gesagt, die anderen Parteien. Sie bringen das wieder nur auf, ja, wir könnten den Leuten noch mehr vom Geld anderer Menschen geben. Dann wären doch ihre Probleme gelöst. Dann müssen sie doch nicht irgendwen dafür verantwortlich machen. Weil das ist ja komplett aus der Luft gegriffen sowieso. Ja, gebt ihnen Geld und filtert die Informationen durch ein gutes Sieb, am besten durch mich. Die Diskursverschiebung ist meines Erachtens unterrepräsentiert in der Debatte. Und dann kommen wir aber auch... Die Diskursverschiebung ist unterrepräsentiert in der Debatte. Die Diskursverschiebung ist unterrepräsentiert in der Debatte. Also das, was sie da jetzt gerade gesagt hat, die Leute reden noch nicht genug darüber, dass ja der Grund, warum wir irgendwelche Probleme thematisieren, nur daran liegt, weil böse Leute im Hintergrund die Fäden ziehen und damit den Diskurs verschoben haben an einen Ort, wo der gar nicht hingehört, weil es da ja gar keine Probleme gibt. Ja, Thilo sagt es auch, das ist kein Migrationsproblem, das Problem sind die Rechten. Peng. Fertig, Abfahrt. Dahin, dass natürlich Rechtsextremisten auf unsere normalen gesellschaftlichen Mittel und Wege zu kommunizieren scheißen. Ja? Also die nutzen unsere normalen Wege zu kommunizieren. Mund öffnen und reden, oder wie? Welche Wege sollen das sein? Halt einfach massives Bombardement per E-Mails, per Facebook-Kommentar, per sonst was. Nicht nur bei der Redaktion, sondern auch bei konservativen Politikern. Die setzen die unter Druck und die machen das gezielt. Und da ist dann auch nicht immer so das Verständnis dafür, dass das jetzt vielleicht gar nicht so die Bürgerinnen und Bürger sind, die einem da schreiben. Wer denn? Geil. Ignoriert bitte das Feedback. Und je mehr Feedback es gibt, desto weniger sind es die Bürgerinnen und Bürger, sondern nur eine Kampagne. Ja. Wie kann sie denn einfach so mit einer Verschwörungstheorie das Feedback der Bevölkerung wegwischen? Das sind ja gar nicht die Bürger, das ist dann Putin. Oder ja, und jetzt kommt der eigentliche, jetzt kommt der eigentliche Ausschnitt. Ich wollte nur mal betonen, es ist nicht die Aufgabe von Journalismus, über die Themen die Leute zu informieren, über die Leute informiert werden wollen. Ne? Also wenn jetzt irgendwie angeblich tatsächlich Migration die größte Sorge in einer Umfrage ist, ist das aber nicht unsere Aufgabe, das abzubilden, sondern Journalisten und Journalistinnen sollen Leute informieren und darüber informieren, was sie wissen sollen. Und nicht, was sie wissen wollen. Was sie wissen wollen, können sie beim Boulevard sich abholen, bei Bild und Co. Und meinetwegen in Talkshows und manchmal auch bei Spiegel Online, aber nicht bei Journalisten. Journalisten informieren, worüber die Bevölkerung informiert werden soll. Und das ist ein wichtiges Gelenk. Die müssen informieren darüber, was die Leute wissen müssen, um sich eine ordentliche Meinung bilden zu können. Das Interesse der Bevölkerung zählt wenig, sondern Teil der Agenda, in der ich mich wiederfinde, möchte bestimmte Punkte erklärt haben und sehen in der Öffentlichkeit und dem folge ich. Beispiel, das ist in meinen Augen kontrollierte Presse, ohne dass es Zensur gibt. Die einzelnen Teilnehmer sind selbst ausgewählt, weil sie die politische Geschmacksrichtung selber schön finden, in die sie da reinstoßen. Aber das, was er gerade hier im Grunde beschreibt, ist eine unfreie Presse. Also. Nein, Moment mal. Was er beschreibt, ist nicht Journalismus, sondern ein Wort, das uns sehr oft begegnet. Aktivismus. Ja, das ein auch. Ein Aktivist hat ein Ziel, von dem er glaubt, dass die Leute das wissen sollen. Und deswegen macht er seinen Aktivismus. Das ist einfach so dumm, den Journalisten praktisch als Aktivisten zu definieren, dass man ihn damit einfach auf Kreuz legen kann. Ipon, Kampf gewonnen, tschüss. Ja, ich meine, das ist halt seine beschränkte Sicht auf die Welt. Ne? Seine beschränkte Sicht auf die Welt ist halt, ich bin Thilo, ich habe recht. Alle, wenn jetzt endlich hier das Linke richtig durchgesetzt werden würde mit Umverteilung und allem, da würde es ja allen Leuten besser gehen und ich muss halt den Leuten nur oft genug erzählen, dass es so ist und dass der Feind irgendwie die Reichen sind oder so und dann wird das schon irgendwie funktionieren, weil ich bin der Tilo, ich bin so schlau. Die Perspektive von da oben ist aber auch schwierig, weißt du? Von da oben im Elfenbeinturm sehen wir hier unten aus wie so kleine Kleckse nur. Wie so Marienkäfer, die sich hin und her bewegen für den hohen Herrn. Riesiger Unterschied, das macht Monitor. Legt es fest, worüber die Menschen informiert werden sollen? Das ist Journalismus, genau. Also sollen klingt viel zu stark für mich. Ich würde sagen, es ist die große Frage zwischen berichten wir darüber, was interessiert, oder berichten wir darüber, was wir nach journalistischen Kriterien für relevant erachten? Wir hatten diese Diskussion interessant. Das gleiche mit anderen Worten nochmal. Mhm. interessanterweise vor ein paar Jahren genau hier auf diesem Monitorforum, was ist Relevanz und welche Rolle spielt dabei, ob aber Themen hochgeschrieben werden oder ob Themen viele Leute interessieren. Wofür soll sich die Öffentlichkeit interessieren? Wir haben in Mitteldeutschland drei Ministerpräsidenten, die alle drei sagen, Migration ist für uns ein Problem und ein Thema, wie man Geflüchtete stärker unter... Und dann kann ich doch nicht als Medienunternehmen sagen... Nee, also das, ich sage, das sollte euch jetzt nicht interessieren. Stimme aus der Realität. Gerade noch dazu in einer Landtagswahl, wo es auch Plakate dazu gibt. Das sollte euch nicht interessieren. Wir entscheiden, zu diesem Thema machen wir jetzt einfach gar nichts. Also, du weißt schon, dass Migration von Landesregierungen in keiner Weise gesteuert wird. Die Unterbringung der Geflüchteten ja dann schon auch. Also wir müssen es vielleicht nicht aus, aber ich finde... Ja, und die Gesetze, die da gemacht werden, A, können die ja auch angeregt werden vom Bundesrat und B... werden sie da ja auch im Endeffekt bestätigt, sonst können sie ja nicht kommen. Also in irgendeiner Art und Weise ist natürlich schon, die müssen das ja alles machen, die müssen diese Abschiebung und diese ganzen Dinge ja dann durchführen. Natürlich ist das für die Landesregierungen wichtig. Ich finde nicht, dass es meine Aufgabe ist, die Themen, die die Menschen wissen sollten, zu bestimmen, sondern dass es schon journalistische Relevanzkriterien gibt. Das ist doch genau der Punkt. Genau. Wir entscheiden, was relevant und was irrelevant ist. Und wenn die Bevölkerung irrelevante Punkte, die mit der Realität wenig zu tun haben, interessant findet, dann muss man das vielleicht liegen lassen und die Leute über das informieren, was sie wissen sollten. Ja, und Thilo weiß das. Thilo weiß, was relevant ist und was nicht relevant ist, haben wir ja gerade gehört. Mit Verlaub, Herr Jung, Sie sind ein arroganter Piep. Ja, das hat ja eigentlich nichts zu entscheiden, das entscheiden die Kriterien. Nee, hier wäre mal eine andere Aufgabe. Hat er ja gerade definiert, als Journalismus ist, wenn ich entscheide, was relevant und was nicht relevant ist. Nein. Eigentlich hat das eine andere Definition hier, Herr Jung. Journalismus wäre, wenn man sich auf die Suche nach der Wahrheit begibt und vielleicht findet man ja auf dieser Suche heraus, dass das, was man angenommen hat, gar nicht so stimmt. Wie wäre es denn mit dieser Journalismus-Definition? So, ja, aber es ist doch noch perfider. Wenn er am Wegesrand Informationen finden würde, die auf eine Migrationskrise hindeuten, würde er sie da liegen lassen. Das sage ich dir mit Brief und Siegel. Er würde keinen Blick drauf werfen. Das würde ihn gar nicht interessieren. Das ist die falsche Richtung. Das müssen die Menschen nicht wissen, weitergehen. Und genauso sind wir an den Punkt gekommen, an dem wir jetzt sind. Ceterum censeo, öffentlich-rechtliche esse de Länder. Und das mit dem Informieren... Ich behaupte, dass die Presse selten bis nie aktiv lügt, deren Interpretation der Fakten aber oftmals Nachrichten entstehen lässt, die den Eindruck erwecken, dass es Lügen sind und dass ich deren Hauptaufgabe nicht im Informieren der Bevölkerung sehe, sondern im Bekampf von Korruption und Kleinschlachten, wo man... versucht, den Staat sauber zu halten von Leuten, die ihn ausnehmen wollen. Darin sehe ich persönlich die Aufgabe des Journalismus. Also weniger in Sachen Information, eher in Unterhaltung. Also. Ja, und dabei ist damit noch zusammenhängend, am Ende gab es ja noch so eine Fragerunde und da hat auch jemand aus dem Publikum sich nochmal zu dieser Aussage von Herrn Jung geäußert und das wollte ich euch auch nicht vorenthalten. Ja, ich glaube, wir bleiben auch gleich beim Thema, weil ich musste ehrlich gesagt ziemlich schlucken, als du, Thilo, eben gesagt hast, was die Menschen wissen sollen. In meiner Beobachtung ist die Metanarrative, die die Rechten groß gemacht hat, und die wird nicht nur von den Rechten selber gestreut, die da oben wollen uns verarschen. Und diese Metanarrative, die bedient so eine Aussage aus meiner Sicht ziemlich, weil man doch irgendwie anstößt, dass es da quasi eine Agenda gibt und die Agenda so eine Art Volkserziehung durchführen soll. Und das ist etwas, was wahnsinnig anschlussfähig ist für viele Menschen in dieser Bevölkerung, die auch dieses Gefühl haben, da passieren gerade Dinge, die weit außerhalb meiner Macht, außerhalb meines Wirkungskreises liegen. Und irgendwie habe ich das Gefühl, fremdgesteuert zu sein. Aus meinem Verständnis sollte ein öffentlicher Diskurs anders verhandelt werden und auch das Agenda-Setting im öffentlichen Diskurs freier verhandelt werden. Und meine Frage an euch ist einfach, machen wir Medienschaffende es Ihnen nicht manchmal auch einfach zu einfach, diese Geschichte zu erzählen? Also, das ist, das ist eine Diskussion, die wir ja intensiv und nicht nur um die AfD seit langem führen. Die Frage ist, wo endet der Bildungsauftrag des öffentlich-rechtlichen Fernsehens, den wir ja auch haben? Wir wollen ja, wir sind ja dafür gegründet worden, diese Gesellschaft auch klüger zu machen, um sie dazu zu ertüchtigen. Ja, nee, Moment. Moment. Nee, ihr sollt die aber nicht massiv in eine politische Richtung beeinflussen. Das ist nicht klüger machen. Du bist unehrlich, Restle. Klüger machen, das sind Dokumentationen. Und früher gab es Telekolleg, Elektrotechnik und Bildungssendungen für Kinder. Und das ist, das die ist euer das Bildungsauftrag. So. Die sehen das echt so, dass ihr. Aber euer Bildungsauftrag ist nicht den Leuten, die Klimaerwärmung, Queerness und Einwanderung in die Köpfe zu hämmern. Weil ihr, ich sag's nochmal, ihr habt den Sylt mitgesungen. Mit genau dem, was ihr da gerade besprecht, offen, als schämtet ihr euch gar nicht. Ja, die sehen das echt so, dass es einfach nur die Tatsachen sind, die sie da machen. Und wir können uns ja nicht um alles kümmern, wir müssen ja gewichten, wir müssen ja nur das Wichtigste nehmen und wir wissen ja genau, was das Wichtigste ist. Und wir brauchen ja nicht weiter nachschauen. Wir müssen es, ne, wir machen einfach unser Programm so, wie wir uns das vorstellen. Und die Frage, die ja eigentlich eine sehr gute Frage war, halt zu sagen so, ja, aber spielen wir damit nicht den Leuten in die Hände, die ja sowieso die ganze Zeit denken, dass wir genau das halt tun, was wir hier gerade ausgesprochen haben, nämlich irgendwie zu sagen, ja, diese Probleme existieren alle gar nicht und jeder, der das zur Sprache bringt, will da sowieso nur seine eigenen Dinge irgendwie machen und das sind ja die Feinde, die wir bekämpfen, vollkommen zu Recht und deswegen machen wir das halt nicht und Punkt so. Und die hören aber nur, ja, aber ich meine, wir wissen doch, wir können ja jetzt nicht diese, weil was er dann nämlich hört, ist ja nur, und das hast du ja gerade vom Thilo Jung auch gehört, dieses Ding von wegen so, die, als ob die Frage jetzt irgendwie wäre, ja, müsste man nicht einfach so die gleiche Zeit auch für das andere aufwenden und das einfach auch da drin zu haben, so einfach nur, damit es da ist, damit man hinterher sagen kann, ja, ich habe jetzt hier eine halbe Stunde gesagt, die Welt ist bunt und vielfältig und da habe ich noch eine halbe Stunde gesagt, die Welt ist grau und ja, die Feinde sind außerhalb oder weiß ich nicht was. Das ist ja das, was die da hören. Dass man das einfach nur so, um es auszuwogen gemacht, tut man die richtigen Dinge und die falschen Dinge aus deren Sicht. Und die verstehen ja einfach nicht, dass dieser, das, was ich von ihnen erwarte, dieser Job, den ich von ihnen erwarte, ist, dass sie sich die Sachen ergebnisoffen angucken. Und mir dann ihre Findings präsentieren und nicht mir präsentieren, was sie für geile Hechte sind, die sich nie wieder Faschismus hier auf ihre Fahne drauf geschrieben haben und deswegen ja per Definition Recht haben, was so ihre Eigenvorstellung hier ist. Also ich habe beim Umgang mit Journalisten gelernt, dass die sich die Sache niemals selbst richtig angucken, sondern dass ich das Outlet vorher auswähle, wo ich die Nachricht platzieren will, wenn ich die dann darauf hinweise und hoffe, dass sie über irgendwas einen Artikel schreiben. Aber sozusagen die Hoffnung, dass die eigenständig da objektiv Bericht erstatten, die habe ich begraben. Also, ja. Ja, ich finde, das wird meiner Meinung nach immer noch sehr viel für Quote gearbeitet. Das heißt, die Themen, die ziehen, werden dann schon genommen. Gut, die Frage ist natürlich, wie man die aufarbeitet, aber wenn am Ende, wenn das Ergebnis dann irgendwie langweilig ist, weil es einfach nur entsprechende Interessensunterschiede sind oder so, dann ist das sicher auch nicht gerade förderlich für die Quote. Und also auch die Krawallmaschine steckt schon auch drin, auf jeden Fall, ne? Und auch nie wieder Faschismus. Wurde in dem Stream auch nur einmal Corona erwähnt? Weil während Corona hatten wir Gleichschaltung mit Dokumenten, die aus psychologischer Kriegsführung für Verhaltensgleichschaltung von Bevölkerung ausgehändigt worden sind zu Redaktionen, um sie zu verbreiten, um möglichst viele Menschen zu instruieren, sich so zu verhalten, dass das Virus eingedämmt wird. Das ist alles öffentlich und einsehbar. Und wenn ich nie wieder Faschismus höre, dann frage ich mich, warum das da kein Thema ist. Aber es ist mir auch mittlerweile egal. Es ist, ja. Und in der Republika gibt es ja auch noch die OMR. Und da war Korrektiv. Und das habe ich letzte Woche gefunden. Das ist schon ein bisschen länger her. Obwohl es erst vor einer Woche veröffentlicht worden. Und ja, jetzt haben wir, was für geile Menschen diese Korrektivleute sind. Worum geht es eigentlich? Es geht darum, dass die Hütte brennt und es gibt eine täglich wachsende, sehr gut, hervorragend gut organisierte Gruppe an Menschen, die konkret darin arbeitet, unsere Gesellschaft grundlegend umzubauen. Und sie muss ja wissen, weil daran, oh mein Gott, sie gehört dazu. Daran arbeite ich auch und Athena hilft mir. Aber ich weiß nicht. Das ist unser letztes Wort und der komplette Umbau. Hallo. Schön, dich zu treffen. Ja, herzlich willkommen. Ist ja gerade wahrscheinlich sehr viel zu korrektivieren, oder? Hallo zusammen. Wir sind Korrektiv und wir sind diejenigen, die hier gerade den Laden zusammenhalten. Denn ihr hört das den ganzen Ne, habt ihr auch das Gefühl bestimmt alle. Korrektiv hält den Laden zusammen. Die sind diejenigen, so viel habe ich verstanden. Ja, die halten den Laden zusammen mit ihrer Desinformationskampagne. Korrigierende. Demokratie wird so eine Trümmertruppe, ey. Angegriffen. Sie muss verteidigt werden, aber häufig ist das sehr abstrakt. Worum geht es eigentlich? Es geht darum, dass die Hütte brennt und es gibt eine täglich wachsende, sehr gut, hervorragend gut organisierte Gruppe an Menschen, Das war die konkret darin arbeitet, unsere Gesellschaft grundlegend umzubauen, antidemokratisch bis faschistisch umzubauen. Und wir sind und das sind die Gramsci-Fans, ja, wir kennen sie. Diejenigen, die deren Pläne durchkreuzen. Nee, ihr seid diejenigen, die denen in die Hände spielen, aber gut. Wir, ja. Das wisst ihr, das sind Journalistinnen und Journalisten, die eben ganz konkret in... Ja, da gibt es auch einen schönen Republika-Vortrag von diesem Herrn, der bei dieser Veranstaltung da war, den sie da hingeschickt haben zu dem angeblichen Geheimtreffen. Und das ist ja einer vom Pink-Kollektiv. Wusste ich noch gar nicht. Also sehr journalistisch, total seriös. Und auch das ganze Gerede von dem ist auch super seriös und ja. Optisch ist ein bisschen, als hättest du Katrin Göring-Eckardt auf Wish bestellt. So von der Kleiderauswahl. In dem Hotel vor Ort waren, die diese Recherche gemacht haben, die dort waren, die auf dem... Ja, Recherche in Anführungsstrichen. ...im Saunaboot waren und Fotos gemacht haben, die recherchiert haben zu einem Geheimtreffen, was dann nicht geheim blieb. Einem Geheimplan, Remigration, Millionen von Menschen, die zur Demonstration gegangen sind. Und es waren unsere Journalisten. Was? Warum die Deportation von Millionen Menschen, die zur Demonstration gegangen sind? Das war nur ganz was Neues. Das war, sie hat Deportation, hat sie nicht gesagt. Sie hat nur gesagt, Millionen von Menschen. Ich glaube, sie blickt mir in die Seele. Ich war so größer. Keine Angst, Leute, ihr müsst einfach nur den Weltraumwaffenstream vier anderen Leuten zeigen. Dann kommt sie nicht in einer Woche aus eurem Fernseher gekrochen. Es ist nicht geheim geblieben, weil es waren unsere Journalisten, die eben vor Ort waren. Das ist sehr, sehr wichtige Arbeit. Und enorm wichtig. Extrem wichtig, wie gesagt, das Ding von der Republika schauen wir uns wahrscheinlich auch noch an. Das war also wirklich so eine Shitshow. Davon muss es mehr geben, weil irgendwer muss den Drecksjob ja machen, in diese Netzwerke reinzugehen und sie aufzudecken und dann eben auch wirken zu können. Wer geht eigentlich in diese Drecksnetzwerke rein von euch Gramsci-Fans? Ach, nur Rechtspopulisten, okay. Ja, vielen Dank für eure Arbeit, auf jeden Fall. Ich habe es einfach mal laufen lassen. Und in der B6 auch. Und gerade jetzt unterstützt es, nutzt eure Reichweiten, um gegenzusteuern. Denn das, was gerade passiert, das wollen wir eigentlich alle. Erlaubst du mir noch einen kleinen Satz? Ja, aber bitte. Ist ja so eine Influencer-Tagung, ne? Deswegen benutzt eure Reichweite. Erkennt man weil das ist wirklich wichtig, dass ihr das versteht. Weil gerade ist die Situation so, wir erhalten viele, viele Gewaltandrohungen. Wir erhalten Fragen davon, wie soll es eben auch weitergehen. Wir halten das aus. Wir haben dafür trainiert, aber einige von uns haben uns mitfinanziert. Im Aktivisten. Resilienzcenter der NASA, haben die so ein Zentrifugzentrifugen. Genau, der eine war Kreisgefahren, bis sie den Hass gut aushalten. Deswegen wendet euch an die Fachleute. Alter Schwede, dieser Walter White für Arme und die Katrin Göring-Eckardt für Arme. Und noch einer mit Glatze, der mit dem Hut trägt. Die Stiftungen, die halten das gerade nicht so gut aus. Und deswegen fällt uns gerade massiv Finanzierung weg. Ich möchte den Moment nutzen, dass wir Demokratie stärken. Ist kein Charity Case. Wir sind Demokratieunternehmer. Und Demokratieunternehmer. Ihr habt wohl Untergräber falsch geschrieben. Unternehmer. Demokratieunternehmer, ja, ja. Verkauft es an den Meistbietenden. Deshalb möchte ich euch um euer Geld bitten, als Privatperson, als Unternehmen, als Erben oder auch als Fonds. Gebt uns euer Carry. Es gibt keinen besseren Zeitpunkt für einen... Ja, hier, George, überweis mal. Das hat nämlich Herr Beckedahl, um das schon mal vorwegzunehmen, auch gesagt, hat sich in seinem Öffnungsrede darüber aufgeregt, dass George Soros in Deutschland und Europa nicht mehr so viel investieren will. Return on Impact als gerade jetzt. Und deshalb, lieber Bo, erlaubt mir das, geht auf korrektiv.org/OMR, korrektiv.org/OMR. Wir sind Korrektiv, wir sind an eurer Seite und ich danke euch für die Aufmerksamkeit. Das letzte war hoffentlich eine Drohung, als Drohung auch gemeint, weil so habe ich es verstanden. Ich möchte euch an meiner Seite nicht. Ihr seid einfach nur auf das Geld scharf und auf die Woken Brownie Points in eurer Community. Macht und Geld. Gib mir Geld, gib mir Macht. Gib mir ersatzweise nur Geld. Das reicht auch. Genau, Macht ist zweitrangig. Da haben wir gleich den nächsten Kackverein. Genau. Das war eine Einsendung vom Zuschauer, meine ich. Er hatte einen Tweet dazu geschickt und es ging um diese Story von Volksverpetzer, der den Stern anklagt, der würde eine verzerrte Story über Trennungskinder schreiben. Und der Stern hat versucht, sich dem zu widmen, dass das eben ja traumatische Schäden nach sich zieht bei den Kindern, dass das... es geht ja um diese Entfremdung, ne? Kindesentfremdung nach sich zieht. Und ja, da wird dann schon... vom Volksverpetzer und entsprechend seinen Informanten ja so gesprochen, dass es Entfremdung überhaupt nicht gäbe. Ja, genau. Sie tun so, als wäre das nur ein Talking Point von Männern natürlich, und weil die ja in meisten Fällen ja entfremdet sind. Also dass das Ministerium eine Studie in Auftrag gegeben hat, bei Herrn Petermann, darüber, wie schädlich das dann jetzt so ist mit Wechselmodell oder so, meine ich, darum ging es. Also Nur kurz mal, sorry, dass ich dir ins Wort falle. Mit Entfremdung, also mein Kind verreist manchmal für mehrere Wochen, ist dann 3 Wochen, 4 Wochen in China und ich kann nicht immer unbedingt mitkommen. Und ich finde bereits, dass diese Zeit zu einer Entfremdung zum Kind führt und dass es am Anfang ein bisschen holprig und unangenehm ist, wenn man sich wieder trifft, sich aber natürlich freut. Aber dass sozusagen Entfremdung an sich ein erfundener Talking Point ist, kann ich mir sowas von gar nicht vorstellen, wenn es schon nach 3 Wochen eintritt. Und sie tun ja auch so, als wären diese Statistiken, dass sich die Mädchen viel häufiger selber verletzen, wenn sie ohne Vater aufwachsen und die Jungs häufiger straffällig werden und die weniger erfolgreich sind im Berufsleben und diese ganzen Dinge, die ja einfach nur objektive Fakten sind, können sich ja meinetwegen drüber streiten, ob das jetzt Henne-Ei-Problem, ne, was da jetzt die Ursache irgendwie ist. Also kann ja auch sein, dass die Ursache die zerrütteten Verhältnisse sind, die Verhältnisse dann zerrüttet haben oder so. Muss Chris, ja nicht sein, dass... Nein. Chris, das geht sogar noch weiter. Also von den Studien her ist eine Trennung einfach ein Lebens... es muss nicht immer ganz so einschneidend sein. In der Regel ist der Punkt ist ja, dass die Kinder nicht getrennt werden von ihrem Elternteil. Darum geht es doch eben. In der Regel ist die Trennung mit derart vielen negativen Aspekten verbunden, dass ich meinen verheirateten Freunden immer sage, du bleib bei deiner Frau, schluck das runter, versuch das zu regeln und halte die Ehe zusammen, weil alles geht hoch. Geisteskrankheiten, Gewaltkriminalität, Fähigkeit, Führerschein zu verlieren, aller möglicher Scheiß, der statistisch erfasst wird, ja. Wahrscheinlichkeit, pleite zu gehen, alles geht. Und sie leugnen das hier einfach und behaupten dann einfach, dass ja das Gewaltproblem, also dass die Frauen ja so viel Gewalt erfahren, dass das ja das einzige Problem ist quasi und alles andere ist nur Männerrechtler, Verschwörungen und dieser eine Typ, der das irgendwie geforscht hat. Da kommen sie dann irgendwie mit so einer Sache von wegen, dass ja dieses Institut von dem nicht mehr existiert, aber in dem Artikel, da stand ja drin, dass er da irgendwie da forscht in Bremen und der Stern hat gesagt, ja, okay, das haben wir dann falsch dargestellt, das werden wir dann korrigieren, aber das ist ja nur eine Nebensächlichkeit, aber sie bauschen das natürlich so auf, so nach dem Motto, ja, der hat sich jetzt hier irgendwie ausgegeben als irgendwas, was er nicht ist und die haben jetzt irgendwie behauptet, dass das irgendwie ein Forscher wäre, aber dabei forscht er doch gar nicht und wir haben ja seinen Nachfolger gefragt und der Nachfolger sagt, oh ja, wir forschen da gar nicht mehr weiter, das verfolgen wir nicht mehr und tralala und ja, geil. Wir haben auch abgeschlossen und bezahlt und beziehungsweise dann auch zurückgezogen, weil der entsprechende Studienleiter, der Petermann, gestorben war. Deswegen hat man ja auch die Studienergebnisse nicht veröffentlicht, weil die angeblich noch nicht ganz zu Ende waren und das hat er sicher zu Ende geführt oder wollte das zu Ende führen. Und die Gruppe hat das zu Ende geführt und die hören dann jetzt aber auch auf, wenn sie demnächst fertig sind. Das stand, glaube ich, auch so im Artikel. Also, was ist das Problem? Ne? Das Problem am Ende ist... auch im Artikel, dass der Nachfolger wohl irgendwie da kein Interesse dran hat, das irgendwie zu verfolgen und der es auch alles für Humbug hält. Und da haben sie jetzt wieder einen gefunden, der auf ihrer Seite ist und der ist dann natürlich derjenige, der weiß, wo es lang geht und die anderen sind natürlich alle irgendwelche Lobbyisten und böse Menschen und die ja wollen, dass die Frauen weiter geprügelt werden, weil das ist ja aus Gründen, ist das ja ganz wichtig. Ne? Also Väterrechtler, deren Position ist ja, dass Frauen geprügelt gehören. Ne? Das ist ja deren Position, glaube ich. Und bla bla. Und deswegen sagen wir so Sachen wie... Schafft man jedenfalls am Gericht irgendwie teilweise Luft sozusagen für eigene Forderungen. Und das ist ja wohl auch so ein bisschen der Effekt. Also oder sagen wir auf das, was sich das am Ende eindampft, denn das möchte ich eigentlich, glaube ich, sagen. Nämlich einmal offensichtlich irgendwelche Eltern, die glauben, sie müssten ihrem Ex-Partner das Kind entziehen. Das ist mal Punkt 1. Und dann der Gewaltvorwurf, der dazu dient oder der das teilweise ermöglicht. Der Gewaltvorwurf, der kann aber jetzt auch mal echt sein. Und da muss man natürlich versuchen zu unterscheiden. Das geht eben nicht so ohne weiteres. Ja. Das geht vor allem nicht einfach dadurch, dass man den anderen dann bezichtigt, dass er gewalttätig wäre oder dass er einem die Kinder entziehen wollte. Das funktioniert so nicht. Und manche Gerichte sind da eben auch sehr, sozusagen sehr feinfühlig mittlerweile, dass sie sagen, irgendwie, wenn du einen Gewaltvorwurf machst an deinen Ex-Mann, dann willst du dem nur die Kinder entziehen und deswegen geben wir dem jetzt erst recht die Kinder. Also solche Dinge sind natürlich auch problematisch, das sehe ich schon ein. Ne? Wenn aber das gesagt, überhaupt so ist, das ist doch gar nicht in der Realität. Die so. Sind so verhärtet. Und die, das ist ja das, was die jetzt überhaupt, das ist genauso wie... Genau wie vorher, ja gut, im Sternartikel, das war nicht so einseitig. Der hatte dieser Typ, den er da interviewt hat, hauptsächlich der Psychologe, der unterstützt auch Frauen und so weiter, heißt es dann bei Twitter. Also das war nicht ganz so einseitig, aber eigentlich stehen sich die beiden Seiten sehr unversöhnlich gegenüber und vor allem die Leute, die irgendwie was durchsetzen wollen, nämlich zum Beispiel Kinder entziehen, die zeigen sich da sehr unversöhnlich. So. Und am Boden sitzen unbeachtet die Kinder, um die es geht. Genau. Und oben drüber wird geschrien und die Kinder kriegen Schaden fürs Leben. Ja. Wunderbar. Das leugnen sie ja auch, super. Dass es einen Schaden fürs Leben gibt. Und sie ja, sagen, ist aber, also da muss ich Leben dann mal wieder meiner... Männern. Ich habe selber so eine Geschichte hinter mir und ich kann zu 100% sagen, dass ich einen Klatscher habe, weil ich eben ohne eine Vaterfigur beziehungsweise mit einem Stiefvater aufgewachsen bin und da sind wir halt an dem Punkt, dass Menschen Säugetiere sind. Deswegen bin ich meinem Stiefvater auch nicht mehr wirklich böse, auch wenn er mich teilweise wirklich übel behandelt hat. Aber ich bin ihm nicht mehr böse, weil ich verstehe, wenn du weitere Kinder mit der Frau zeugst, dass das andere das fünfte Rad am Wagen ist. Ja? Und allein das, ja? Wie viele Kinder wachsen in solchen Patchwork-Familien auf und sind halt eben nicht die aktuellen Kinder, sondern die man mitnehmen muss. Ja, also vor allem sind ja die Patchwork-Kinder auch gerne die Kinder, die am häufigsten misshandelt werden. Wo es so irgendwie die Wahrscheinlichkeit, dass dir die Hand ausrutscht, was war's, times 80 oder times 100 war. Ja, da fehlt dir ja, du schlägst ja nicht dein eigenes Fleisch und Blut. Ja, genau. Also das sind ganz, deswegen sage ich ja, das sind wir Säugetiere. Wir machen es nicht mehr wie die Löwen oder die Eisbären. Wir beißen die Jungen nicht mehr tot. Aber ob die eine gute Entwicklung nehmen, ob denen das optimale Umfeld geboten wird. Und ich habe halt in meiner jetzt doch ein paar Jahre dauernden Geschichte halt so viele Beispiele gesehen. Ob das mein eigenes ist, ob das der Sohn von einem guten Freund von mir ist, ob das jetzt ganz aktuell in meinem Arbeitsumfeld ein Kind ist, um das sich hart gestritten wird und wo das Jugendamt sagt, ja, nee, in dem Fall ist es der Vater sogar, der das Kind hat, aber das Jugendamt sagt halt, wenn der dann nicht mit dem so um, der muss das noch lernen und naja, muss man ja nicht jeden Tag in den Kindergarten bringen und solche Sachen. Also die Leidenden werden immer die Kinder sein bei so einer Geschichte. Deswegen. Ja, im Stern stand jetzt allerdings auch, dass irgendwie diese Traumata nicht geheilt würden oder so. Da bin ich etwas anderer Meinung. Ich glaube schon, dass man da einiges dran machen kann. Es werden dann sozusagen Narben bleiben, das ist okay. Da kann man dann einigermaßen mit leben, denke ich mal mindestens. Klar werden Sachen auch nicht verheilen. Ne? Das gibt es vielleicht auch, je nachdem, was da so passiert ist, wie gemein das war von den Einzelnen oder ne, rücksichtslos. Oder vielleicht auch. Und der Kammerjäger sagt, darum schon, mein Stiefvater war das Beste, was mir passieren konnte, das kann auch positiv laufen, natürlich. Ja, also ja, absolut. Will ich überhaupt nicht abschreiben. Das Schlimmste finde ich noch, wenn Kinder bei einzelnen Eltern landen, ja, weil dann sind die immer ausgeliefert. Wenn die Eltern zu zweit sind, dann können die sich immer abstimmen und können immer so noch gegenseitig eine Meinung haben, nee, du gehst nicht mehr raus, ja, meinetwegen kannst du rausgehen. Dann müssen die sich erstmal einigen auf irgendwas. Und das ist dann auf jeden Fall fairer, als wenn man immer nur von dem Wohl und Wehe von einer Person abhängig, beziehungsweise eben der ausgeliefert ist. Ne? Aber ich denke mal, das Beste für ein Kind ist auf jeden Fall, mit Eltern aufzuwachsen, die seine Eltern sind. Ja, genau. Oder wenn die Ehe scheitert und es wirklich nicht geht, das kontrolliert, ohne Ehekrieg und zivilisiert zu machen, das ja, hat auch noch eine Chance. Das gibt es auch als Chance. Aber dieses Streit und Krieg und bla und hin und her, das ruiniert die Kinder. Das ruiniert die Kinder maximal. Und im Idealfall, ja, sollte man einmal heiraten, auch wenn die Ehe wahrscheinlich eine Institution ist, die wahrscheinlich für so ein Drittel der Gesellschaft taugt und für den Rest nicht. Aber das ist ein anderes Thema. Funk. Ist auch ein anderes hat einen Thema. Kanal, der nennt sich Karma regelt. Und wird wie folgt angekündigt. Können Tarotkarten meine Zukunft vorhersagen? Antwort nein. Sollte ich mein Date nach dem Sternzeichen aussuchen? Antwort würde ich sagen nein. Und wie gesund ist Heilfasten wirklich? For You Pages sind voll mit spirituellen Trends wie Witch Talk und Crystal Talk. Kein Wunder, denn Spiritualität gibt vielen Menschen Halt. Vor allem in Zeiten von Umbrüchen und auf der Suche nach dem Sinn im Leben. Gut, dass wir Religion organisiert aufgegeben haben, die klare Regeln für tausende von Jahren hatten, und dass wir jetzt wieder zu Witch Talk und Crystal Talk kommen. Hervorragend. Ja, komm, also das ist doch auch alter Wein in neuen Schläuchen. Wir hatten früher gab es auf dem zwielichtigen Teil des Jahrmarkts ein Zelt mit einer auf Zigeunerin getrimmten Frau und der hast du Geld gegeben, dann hat die, dann gab es Horoskope in allen möglichen Zeitungen. Dann haben wir Astro TV und so ein Scheiß. Aber Crystal Talk und Witch Talk und so sind doch wahrscheinlich auch nur die Ausläufer von solchen Dingen wie Astro TV und Ähnlichem halt in die sozialen Medien. Dass Leute halt sagen, okay, was sie bei Astro TV machen, das kann ich auch auf TikTok machen. Astro TV ist aber pleite gegangen. Mit dem neuen Wahl des Vorstandes von GEWUB ist der pleite gegangen, da bin ich mir sicher. Ja, jedenfalls Karma regelt Punkt. Aus irgendwelchen Gründen fragt sich, was genau Spiritualität eigentlich bedeutet. Welche Formen es davon gibt. Ich glaube, wir wollen Spinnerei schreiben und nicht Spiritualität. Welche Form es davon gibt, ja unendlich viele. Und wie junge Menschen heute damit umgehen. Das Format erforscht, ja, ergebnisoffen, ganz bestimmt. Unterhält sich, ohne sich lustig zu machen. Das klingt erst recht unsinnig. Und ordnet ein, wenn es nötig ist. Was ein? Den Unfug, den totalen Unfug und kompletten Unfug. Mit klarem Kopf und wachem Auge gelogen, aber ohne zu entzaubern. Also überflüssig, ja. Ohne zu entzaubern? Also diese Karotkarten sind nur bedrucktes Papier, aber sie könnten auch vielleicht... Ausnahmsweise ohne Fetischtheorie oder so. Was? Denn wie trist wäre das Leben ohne öffentlich-rechtlichen Rundfunk? Nein, ein wenig Magic. The Gathering, oder? Ja. Lokama-Regel, Punkt. Will Content-Creatorin und Hostin. Content-Creatorin. Ja, aber um ehrlich zu sein, Content-Creatoren, die neu sind im Metier, sind natürlich sich Sachen komplett aus dem Arsch ziehen und zu erfinden. Ein guter Anfang, weil bei allen anderen Sachen hat man Arbeit, die mit Recherche verbunden ist. Und wenn man es ganz einfach machen möchte, dann wird man halt spirituell. Also ich finde es nachvollziehbar. Aber Hostin müsste eigentlich Hostess heißen, oder? Aber wir bezahlen dafür wieder, gell? Ja, Post hier muss das heißen. Auf jeden Fall. Ja. Die Sophie und den anderen Namen lese ich nicht vor, herauszufinden. Sofodolf. Nee. Die hübsche Carlotte Bru. Wie sie ihre Life-Struggles meistern kann. Life-Struggles. Frei nach dem Motto, alles wird gut, lass uns gemeinsam die Welt entdecken. Was genau sind Life-Struggles? Ist damit gemeint, dass du einen langen Arbeitstag hattest? Zu viel Freizeit. Deine Mandelmilch im Kühlschrank. Weißt du, ihr hattet einen langen Arbeitstag, die Wäsche liegt auf dem Bett, ihr habt keine Kraft mehr. Und dann channelt ihr euren inneren Life-Struggle, Overcome, Power, whatever, und faltet die Wäsche und packt sie in den Schrank. Die anderen erkennen mein Geschlecht nicht an, das ist ein Life-Struggle zum Beispiel. Ja, das auch. Ja. Das auch. Spiritualität, die anderen erkennen meinen Geist. Ich erkenne die anderen Geister gar nicht vernünftig oder so. Ist meine Aurafarbe nicht. Ist meine Aurafarbe die richtige? Nicht gematcht mit meiner Augenfarbe. Und kann ich die im Juni regenbogenmäßig haben, die Aura? Nimmt sie die Community mit auf Reise. Die hübsche TikTokerin und Hostin, dieses Mal mit Doppelpunkt dazwischen aus irgendwelchen Gründen, zeigt durch ihre Sketche auf selbstironische Art. Ich denke, es wird sich lustig gemacht. Also ist ja schon wieder, wie gut es tut, an sich selbst zu lachen. Ich denke, es ist nicht lustig. Lachen gemacht. Ist immer gut. Ab und an über sich selbst zu lachen. So. Gen Z-Journalistin, das ist jetzt ein Fachbegriff, oder wie? Carlotte ist die dritte Hostin im Bunde. Im Bunde, okay. Sie prüft spirituelle Trends auf Herz und Nieren. und Beine und. Nicht auf Hass und Hetze. Immer mit einem Augenzwinkern und ganz ohne Zeigefinger. Warte, und das ist ein Format von Funk, also eine richtige Sendung. Ja, wir reden hier nicht darüber, dass die drei Leute brauchen, um ein TikTok-Video zu machen. Es war Hier steht war von November bis April. Fünf also, Monate, das hat sich lange durchgehalten, weil es war wahrscheinlich zu dämlich. Also. Was ich interessant finde, ist, dass halt das nur Sprechpuppen sind. Ne? Die sind nur Host-Sternchen innen. Und Redaktionsleitung und Redaktion sind ganz andere Leute. Das sind reine Vorlesepuppen. Warum macht das Funk so? Möchte man mehr Leuten Geld geben? Charlotte Bru ist auch dabei. Charlotte Bru darf auch was schreiben. Okay, ja. Ich nehme es zurück. Aber die anderen beiden sind Sprechpuppen. Abnehmende Redakteurin. Mhm. Ja, Gott. Das ist halt in der abnehmende Redakteurin, dann gibt es zunehmende Redakteurin, Vollredakteurin und Neuredakteurin. Partnermanagement. Ey, aber warte. Das tollste Produktion, Privatunternehmen. Privatunternehmen im Auftrag des ZDF mit eurem Geld bezahlt für den Bullshit. Extra gegründet von Juliane Heffe und den anderen. Die haben ein deutlich größeres Team wie wir. Und kriegen Geld. Und kriegen trotzdem Textvorlage. Der Platz müsste doch jetzt frei sein von Karma regelt, oder? Ja, da sollten wir uns bewerben. Weltraumaffen regeln, Ausrufezeichen. Wir müssen dann noch ein paar Rabe-Ritter-Kanal machen, einen zweiten für den. Nee, ich finde, jetzt wären wir dran. Wir brauchen jeder von uns mindestens 1 Million Ablösesumme und dann können wir unabhängig senden. Von wem löse ich mich denn dann? Finde ich, wen der schon mal Kontakt zu den Toten hatte. Ist Kontakt im Jenseits möglich? Geisterbeschwörung Teil 4. Hilft mein toter Oma beim Opa beim Familienstreit? Mag mein toter Opa nicht, dass ich queer bin. Das ist ein Livestream. Ich will aus dem Fenster springen, aber es ist hier, nur Erdgeschoss. Mag mein toter Opa nicht, dass ich queer bin. Und andere Themen von ihren Gebühren. Also dein Opa wird auf jeden Fall sauer auf dich sein, dass du queer bist, weil er würde gerne sehen, dass deine Blutlinie voranschreitet und die Millionen von Abermillionen Menschen, die vor dir gelebt haben, die sind alle sauer und wütend auf deine komische queere Einstellung und würden dich hassen dafür, dass du dir so einen Scheiß zusammendenkst, während du so einen geilen Lebensstandard hast, wie du ihn gerade hast. Ja, bist du vom Ouya-Board verflucht. Ne? Ja, das Ouya-Board ist verflucht. Ja, das ist auch eine wichtige Frage. Ist Taylor Swift ein Crystal Girl? Das ist ein Toter aus dem Jenseits. Das ist gut, dass man das klärt, nachdem man die Meinung von Opa gehört hat über sein eigenes Queersein. Ne? Crush durch Heilsteine anziehen? Fragezeichen, Ausrufezeichen. Ja, Funk, meine Damen und Herren. Das klappt bestimmt. 5 Gründe, warum Heilsteine keine gute Energie haben. Keine gute Energie haben, okay? Bitte, kannst du das anmachen? Ich möchte es jetzt wissen. Ich möchte die 5 Gründe, wie lange ist das? Bitte. Bitte eins nur, eins, damit wir richtig sehen, wo es lang geht. Die Videos sind teilt. Damn. 5 Gründe, warum Heilsteine keine gute Energie haben und sogar töten können. Erstens, beim Abbau von Heilsteinen sterben Menschen. 2020 kamen zum Beispiel bei einem Erdrutsch in einer Jademine 160 Menschen ums Leben. Und das ist kein Einzelfall. Das ist nicht nur Heilstein. Und die Jade, genau. Ja, was Mammon sagt. Ja, das ist doch nicht nur ein Heilstein. Ja, es wird halt abgebaut für alles Mögliche. Da passieren Dinge. Wesen, die stehen drauf. Ja, aber die wird ja nicht berichtet, was ihr hören wollt. Also ja! Was ihr hören sollt. Der. Genauso wie der tote Opa, ja. Erzählt ja auch noch, was du hören sollst. Die Minen sind oft nicht sicher und illegal und die Arbeiter werden richtig scheiße bezahlt. Ein Heilstein aus Rosenquarz kostet... Und das ist auch immer der Punkt, das ist sicher die Wissenschaftlerin, weil die hat so genaue Kategorien, wie die Arbeiter werden scheiße bezahlt. Literally scheiße ist das. Ja, an die Community geht ein Drittel an die Arbeiter so. Ist das German Greta Thunberg eigentlich? Madagaskar bekommen pro Kilo 10 Cent. 10 Cent. Davon könnte man sich halt in Deutschland eine Einwegtüte kaufen im Supermarkt. Aber was kann man sich in Madagaskar dafür kaufen? Das wäre doch mal interessant. Das wäre jetzt echt mal eine Frage gewesen. Aber ich glaube, soweit. So hin bin ich. Guck dir die Augen an. Ein Blick so leer vom Streifen. Vorgelesen. Drittens, in einigen Minen arbeiten sogar Kinder, weil die Eltern kein Geld haben und nicht weiter wissen. Und die Kinder können dann ja, nicht ja, oder was? An der Stelle möchte ich bitte einhaken. Das ist gut, dass diese Kinder in den Minen arbeiten, weil die Familien sonst verhungern. Wir Menschen haben uns Zivilisation aus einer rauen, grausamen, bösen Umwelt herausgeschnitten. Ich würde es begrüßen, wenn keinerlei Kinder arbeiten mehr müssen. Das war aber auch mal bei uns normal und man macht es in der Regel deshalb, weil man sonst stirbt, weil man nichts zu essen hat. Oh. Nein, das ist, weil die keine Spiritualität haben. Ach, ein Teilfasten und dann wird es dem besser gehen. Viertens, die Gewinnung von Heilsteinen zerstört Pflanzen, Natur und verunreinigt das Trinkwasser. Und weil Heilsteine eine endliche Ressource sind, bleiben oft jede Menge leere Minen zurück. Fünftens, Heilsteine finanzieren die Terrorgruppe Taliban. No joke. Damit könnte es sein, dass dein Kauf von Lapislazuli die grausame Gewaltherrschaft der Taliban unterstützt. Wie du darauf achten kannst, dass an deinen Heilsteinen kein Blut klebt, erfährst du in der Caption. Achtest du denn darauf? Was sind deine Tipps? Ja, du hast extra Arbeit. Die teuren Heilsteine aus Was war das schon wieder ein rechtes Narrativ mit diesen Taliban, oder? Chris, den Beitrag hast du herausgefunden. Also ich, oder? Ich habe den ausgesucht. Du hast den ausgesucht. Ich muss dich gratulieren. Nicht nur, dass es Heilsteine und so Unsinn sind, sondern auch ein Heilstein-Beitrag über die Herkunft des Heilsteins, dass der auch ethisch gemacht ist. Was für ein Schwachsinn. Aber ich meine, sie hat nicht einmal gesagt, dass der ganze Heilstein-Krempel Unsinn ist. Das hat mich doch verwundert, weil man könnte ja sagen, kauft euch den Scheiß nicht, aber wenn ihr unbedingt müsst, dann achtet drauf, weil ja, das würde ich unter Bildung, hat nicht vorhin jemand von Bildung geredet? Ach ja, all das fürs gute Mojo, oder wie ist das? Das gute Karma. Okay, vorher hast du noch, woher kommen die Bedeutung der Heilsteine gemacht, da hat wahrscheinlich einer drunter kommentiert, das ist nicht so gut, da mussten sie nochmal ein Video machen, oder wie? Zwei Lügen und eine Wahrheit über Heilsteine. Und ich glaube, da gibt es nur Lügen. Also ich hatte mal so einen Bergkristall an der Halskette. Diese drei Dinge braucht jede Hexe. Wenn du den Pfeil am Hals hast, dann geht der von innen kaputt. Dann wird der erst ein bisschen blind. Und dann wird der immer weißer und jemand ist dann weiß und geht kaputt. Da würde mich nochmal interessieren, wie das funktioniert. Weil an meinen schlechten Energien, die sie behauptet haben, die sich da sammeln, hat das bestimmt nicht gelegen. Das ist wahrscheinlich kein Bergkristall, sondern irgendwas, was sich nach einer Zeit halt blind färbt. Weil man, dann glauben die Leute ja, dass da irgendwas ist. Ja. Bergkristall ist ziemlich teuer. Okay, Hexen haben sie auch gemacht hier. Ja, Hexen gehört dazu. Frauen mögen. Akkutausch wird bald umsonst. Ja, das sind die Themen, auch, find ich, über die Leute. Akkutausch wird bald umsonst. Aber ihr Lebensakku ist gemeint oder Körperakku oder so, ja? Nein, Akupunktur ist da gemeint. Ja. Ist ja noch besser. Hilft Akupunktur wirklich? Also meine Oma hat über Akupunktur und Hypnose mit dem Rauchen aufgehört. Also hat es ihr geholfen. Ja, bei Akupunktur dachte ich, dass man eine messbare Wirkung hat, sich die bisher aber nicht erklären kann. Und dass diese messbare Wirkung allerdings auch geringer ist, wie traditionelle Vertreter von Akupunktur einfach weiß machen wollen. Aber soweit ich weiß, ist, dass es messbar ist. Also, dass da was dran ist. Du hast die Hauptverantwortung. Du hast Verantwortung für die Pasta. Diesmal allerdings ein bisschen verkocht. Das ist eins von mehreren Videos, die ich jetzt an eine Schauspielagentur schicken möchte. Ich wollte schon immer Schauspielerin werden, aber ich habe mich nie getraut. Ich habe auf TikTok eine Methode gefunden, um zu manifestieren. It's called the Two-Cup Method. Zuerst schreibe ich meine aktuelle, ja, meine gewünschte Realität auf einen Klebezettel. Die beiden klebt man dann auf die Gläser. Die Musik ist, glaube ich, nicht so gut, aber hier wird jetzt manifestiert. Ach komm, den Copy-Strike, den kriegen wir hin. Schreibt mal auf die Dinger drauf, dann fühlt man die aktuelle Realität. Aber da kommt... Ja, aber das ist... Dann kippt man das Wasser. Das ist erste Stunde Coaching. Die aktuelle Realität in die gewünschte Realität. Das ist erste Stunde Coaching-Ausbildung. Das ist allererstes Kapitel in jedem Coaching-Buch, Visualisierung von Zielen, bla bla bla. Das ist einfach... Ja, aber ja. Visualisierung von Zielen macht auch Sinn, aber halt die Methode... Das ist doch manipulativ. Ja, aber das ist doch... Vorschlägt, ist Humbug. Also, ja, was sie hier macht, ist doch nur der Methode, was hinzuzufügen, was ihre Art und Weise besonders macht. Das ist doch NLP. Damit ist sie, ja, NLP ist das, genau. Ja, ja, genau, NLP. Schwachsinn. Damit programmiert sie sich jetzt auf Schauspielerin, oder wie? Auf Gewinner. Programmiert sie sich, glaube ich, auch. Das ist auf so vielen Leveln irgendwie fake. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Oh Mann. Ja, viel Erfolg bei der Karriere. Rotsteine 1 Kilo für 36 Euro und dann kriegt der Pflücker nur 10 Cent. Ne, das ist nicht richtig. Kundin der Fäusthaube im Chat. Eine Nonne. Räucherhexe. Deine POV, deine Nachbarin ist spirituell. Ich dachte, ihr wolltet euch nicht über Leute lustig machen. Und ein Typ mit Schnurrbart, oder? Hier mit der Nachbarin? Nee, das ist ein wunderschöner junger Frau. Tatort versus Taro. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Taro-Kabelleger. Mitten in Berlin. Die sind in Berlin, das hätte ich gar nicht gedacht. Wer hätte es gedacht? Ja, das ist nicht in der Stadt, das ist also Halleluja. Holotropes Atmen. Warum sind da keine schwarzen Frauen? Also Luft ich finde das unterrepräsentiert. Wie, ja, vom Diversity-Faktor ist es ziemlich unterirdisch. Also es ist viel Bio-Deutsch, es ist wenig nicht-deutscher Phänotyp und nicht eine schwarze Frau. In Sachen Intersektionalität und Antirassismus habt ihr versagt. Also da sollte man mal einen Bericht darüber schreiben, warum hier rechte völkische Tendenzen innerhalb von Funk in die Welt hinausgetragen werden. Also geht ja, gar nicht. Weil ich meine, hier diese Navi ist der Begriff für das, dieses okkulte Zeug, das ist doch auch als rechts, habe ich von Katharina Luckmann gehört. Esoterik, ja. Ah nee, okkult ist aber von allen Seiten. Okkult gibt es auch ohne Religion. Das sind doch diese Joghurtkulturen. Lukasfilm. Früher ein Quell der Freude. Leute, die so alt sind wie ich, erinnern sich noch an gute Computerspiele, an gute Filme, an alle möglichen tollen Sachen. Und dann das Holiday Special. Jetzt droht uns ja Disney Lucas mit The Acolyte, einer Serie, die irgendwie vor den, lange vor den normalen Filmen, also den, die wir kennen, spielt. Und es gab ja schon einiges an Leaks auch zu den Inhalten. Es geht ja darum, einer der Hauptdarsteller hat ja gesagt, das Tolle an Star Wars ist, dass es kein definiertes Gut und Böse gibt. Zum Beispiel, und da haben schon einige Leute ziemlich tief durchgeatmet. Und was sich hier so jetzt insgesamt gezeigt hat, da ist ja in einer Woche oder zwei ist Premiere oder jetzt bald schon, keine Ahnung, ist halt, dass diese Frau Headland, die das sich ganz als Showrunner ausgedacht hat, Leslie Headland, eine ehemalige Assistentin von Harvey Weinstein, dass die halt ganz knallhart gesagt hat, die Jedi sind nicht gut, die Sith sind nicht böse, alles ist jetzt ein Spektrum, woher kennen wir das bloß? Ja, also das baut alles darauf aus, dass man Star Wars also die Beine einfach wegschlägt, indem man diese gut-böse Dichotomie, die überall zu spüren war in den bisherigen Filmen, halt einfach darauf wegnimmt. Baut das doch irgendwie auf, oder nicht? Sozusagen. Darauf baut das doch praktisch nur auf. Ja, könnte man sagen, aber im Dekonstruieren sind sie ja schon immer groß und jetzt hauen sie halt die Beine weg, so wie es aussieht, oder wollen das tun. Ich glaube nicht, dass das Ding hier viele Leute sehen werden oder dass es ein großer Erfolg wird. Sie werden noch eine zweite Staffel auskotzen, weil es halt ein Prestigeprojekt ist. Aber ich hoffe einfach, dann ist das Interesse an dem ganzen Ding auch tot. Ich habe einen schönen Ausschnitt aus dem Interview gesehen, wo man sie gefragt hat, welche Farbe denn ihr Lichtschwert haben würde, die Leslie Headland. Sie hat kurz überlegt und dann gesagt, rot. Und daraufhin hat der Moderator gefragt, rot? Weil ich meine, wir wissen alle, was das bedeutet. Und dann sagt sie, ja, ich glaube, ich wäre ein Sith. Ja, ja, und so Leute lässt man halt jetzt praktisch die neue Richtung der ganzen Geschichte bestimmen. Super Idee. Und hier schreibt halt Kontakt darüber, wie toll es ist, dass Lucasfilm jetzt nicht mehr still zuhört, wenn die bösen bigotten Star Wars Fans irgendwie ihren Hass über den Produkten auskübeln, als wenn sie das jemals getan hätten. Wir kennen genug Beispiele. Und natürlich werden hier auch wieder Dinge aufgeführt, die Social Justice Warrior als Verbrechen gegen die armen Leute bei Lucasfilm und die armen Journalisten und alle sehen. Und natürlich ist das alles Right-Wing. Kennedy hat bei Lucasfilm unermüdlich an ganz tollen Star Wars Sachen gearbeitet, aber sie mussten es aushalten, von Right-Wing Grifters irgendwie in diesen Konflikt reingezogen zu werden, in diesen Kulturkampf. Und dann haben sie sich auch noch um Gina Carano versammelt, die ja eine transphobe Schauspielerin ist, die bei Star Wars, und na klar haben sich die Rechten da und überhaupt. Und dann haben sie die Kelly Mary Tran irgendwie harassed, weil sie diese Rolle in dem Film gespielt hat, in The Last Jedi und so weiter und so fort. Also alles Kulturkrieg, alles nur Kulturkrieg. Und das Studio ist immer still geblieben und das ist halt einfach gelogen. Die haben schon oft genug gesagt, dass wir keine richtigen Fans sind und dass nur richtige Fans irgendwie, die gucken alles und halten die Fresse und sind für die nächste, gucken dann auf den nächsten Tentpole-Film und warten, dass sie das Geld raushauen können. Sie erwähnen ja auch noch diese Regisseurin, die den neuen Rey Skywalker-Film machen soll und dieses Zitat, sie würde Männer gerne halt, es Männern gerne ungemütlich machen oder dazu gerne, sie macht ihre Filme, damit Männer sich ungemütlich fühlen, dass es da einen Backlash gab. Gut, ja, wir kennen diese ganzen Talking Points inzwischen, aber es wird halt hier jetzt, ja, wie immer, behauptet, das sei alles ganz neu. Was sie damit ja im Endeffekt probieren, ist, das wird ein riesen Flop werden, die Leute werden sich nur darüber lustig machen und sie machen das ja jetzt im Endeffekt im Vornherein, um dahinter zu sagen, ja, wir haben euch schon gesagt, es wird so laufen, die Bösen, die kommen da wieder und sagen, wir finden das blöd, aber in Wahrheit sind wir auf dem richtigen Track, weil die wollen wir eh alle gar nicht haben und das neue Publikum, das wird sich schon irgendwann ergeben und wenn wir einfach nur den Kurs halten, das ist ja halt dieselbe Scheiße da. Als Fan weiß ich selber, wie frustrierend manche Storytelling-Aspekte in Star Wars in der Vergangenheit waren. Ich habe es selber gefühlt. Also George hat da doch eh Scheiße geschrieben. Alles voll rassistisch, ableistisch, misogyn, weg damit. Ich habe Empathie für die Star Wars-Fans, aber ich möchte eines klar sagen, jeder, der sich mit Heuchelei beschäftigt, Rassismus oder Hasssprech, den halte ich nicht für einen Fan. Und wer bist du als ehemalige Assistentin von Harvey Weinstein, dass du mich moralisch einordnen könntest, Leslie Headley? Du bist mit der Trommel um Tannenbaum gelaufen, als ich Star Wars entdeckt habe. Ja, und es ist natürlich, sie sprechen hier schon wieder, dass The Acolyte auch diesen Bad Faith, also Criticism, also Kritik aus üblen Beweggründen praktisch ausgesetzt sein wird. Und das sei ja absurd und überhaupt und sowieso, weil die Leute hatten ja bisher nur einen Trailer gesehen, ja, und das Geschwätz gehört Kotaku. Next week, sagen sie hier, okay, also diese Woche wahrscheinlich. Ich hoffe, es brennt und stürzt ab und bleibt dann als Wrack und Warnung für alle zukünftigen Generationen von Filmemachern da liegen. Ja, es wird es wahrscheinlich auch. Also, die Leute haben auch schon von dem Trailer alleine schon viel dekodiert, was wahrscheinlich passieren wird in diesem ganzen Ding. Zum Beispiel, dass irgendwie der Böse quasi ein Zwillingsbruder von dem Guten irgendwie ist oder so. Und dass hier diese Carrie Ann Moss, Schauspielerin, dass die wahrscheinlich nur in der ersten Folge zu sehen sein wird und dann direkt irgendwie umgebracht wird, um dann irgendwie, also worum es dann irgendwie geht, weil die halt, ja, nur in einer Szene quasi zu sehen ist in diesem Trailer und gehen Leute halt davon aus, dass sie sich die da nicht geleistet haben für die ganze Serie. Der trivialen 099 merkt an, dass der eine Schauspieler auch jetzt irgendwie befragt wurden und er hat dann gesagt irgendwie, ja, aber irgendwie Darth Vader ist böse und so, aber guckt euch Anakin an, der hat den Todesstern zerstört und wie viele Leute da drauf gegangen sind. Und alle dachten, Anakin, das ist ein Versprecher und dass er hinter, und dann hat er hinterher nochmal gesagt, Anakin hat den Todesstern zerstört, so. Alles klar. Du spielst also in einem Star Wars Film mit, ja. Anakin hat den Todesstern zerstört. Ja, danke nochmal für den Hinweis, Trivialen. Hatte ich ganz aus den Augen verloren, ja. Solche Leute sind das, die keine Ahnung haben. Die Sachen sagen wie, es gibt kein Gut und kein klares Gut und Böse in Star Wars. Ja, das macht mich auch traurig. Es gibt ein klares Gut und Böse und die Geschichten, die ohne Gutes klar und böse erzählt werden, die sind einfach nicht so spannend und nicht so gut wie die, ja, klareren Geschichten einfach. Und wenn ich wieder an die Tochter von diesem LaVey, Anton LaVey, dieser Gründer von der Church of, wie hieß das, Satan oder so, die im Fernsehen gesagt hat so, wer entscheidet, was ist gut? Wer entscheidet, was ist schlecht? Ja, genau. So, solche Dinge zu verwirren in den Köpfen auch der Leute, wenn man das nicht schafft auf die Art, ist auch nicht. Ist halt auf jeden Fall ein postmodernistisches Element und zum Beispiel Game of Thrones ist in meinen Augen auch stark postmodernistisch. Ich habe die Serie nicht gesehen. Ich habe die Bücher gelesen, als die Serie angefangen hat, im Fernsehen zu gucken. Mein Gefühl war, es ist ein postmodernistisches Buch, wo der Autor vergessen hat, wer der Held sein soll und hat dann einfach random mehr Figuren dazu geführt und einfach weitergeschrieben, weil ein Autor schreibt einfach gern. So. Aber ich hab ach so, bitte. Ja, und das ist halt postmodernistisch, weil Postmodernismus tut sich zum Teil auch damit ausdrücken, dass du einfach keinen klaren Bösewicht, keinen klaren Held hast in der Geschichte, wenn die Geschichte postmodern ist. Das hat ja auch einen gewissen realistischen Anteil, so dass man dass sich irgendwelche Zwistigkeiten auch aufschaukelt und so weiter und man dann hinterher nicht mehr so richtig weiß, wer jetzt der Schuldige ist. Ich sag mal, Beispiel Israel oder so. Ja. Da sind ja auch viele Leute uneinig. Aber ja, davon ab hier mal zu den anderen satanistischen bzw. heiligen Geschichte vom Papst, der sich so unfehlbar er auch ist angeblich für seine homophobe Äußerung entschuldigt. Und zwar muss er wohl was über zu viele Schwuchtel in den Priesterseminaren gesagt haben. Und ich habe mich gefragt, wo der Zusammenhang sein soll. Ne? Seit South Park wissen wir doch, dass Schwuchtel und Schwuchtel nicht dasselbe sind, oder? Er hat ja nicht mal Schwuchteln gesagt, er hat zu viel Schwuchtelei, hat er wohl gesagt. Ja, was das immer auch bedeuten soll. Aber ich meine, so ein bisschen wundern würde mich das jetzt nicht, dass das entsprechende Leute anzieht, so ein Priesterseminar, auch wenn jetzt die Schwuchtel nicht unbedingt alle so vergeistigt sind. Ich meine, es zeigt einfach, dass er ein bisschen realistisch ist auch, glaube ich. Ne? Also, ja, okay, dass er weiß doch auch, was da läuft. Ja, also lauter Männer auf einem Haufen. Ja, eingesperrt in einem Kloster, den ganzen Tag arbeiten, selber Bier brauen. Und Dokumente mit Gift versehen. Und in der Nacht liegen alle ruhig da und beten an Gott und machen nichts. Verstanden, so war es schon immer. Ich will damit nicht sagen, dass es nicht auch erstklassig geführte Klöster gibt. Nein, möchte ich bitte nicht sagen. Aber ein bisschen Sodom und Gomorra habt ihr da schon auch gut ordentlich umgesetzt. Also mit allem Respekt. In Bethlehem habe ich im Kloster übernachtet und da hat irgendwie so ein Touristenführer, den wir kennengelernt haben, der meinte, da ist auch keine Jungfrau mehr. Weil weder künstliche Intelligenz noch der Papst wird die menschliche Natur allzu arg verändern. Aber das ist nur meine Meinung. Ja. Ist wohl so. Ja, die ARD hat wohl eine Doku gemacht und da unter anderem eine Umfrage untergebracht. Wie die Leute das denn mit der Nationalmannschaft so sehen. Und eigentlich haben die Leute gesagt, sie wünschen sich eine etwas weißere Nationalmannschaft. Und zwar jeder Fünfte oder etwa 20%. Und ganz am Ende in diesem Artikel steht jetzt aber, dass sie den Artikel dahingehend geändert hätten, dass sie jetzt eben davon reden, dass die Leute, wie gesagt, eine weißere Nationalmannschaft sich gewünscht hätten, während sie im Titel immer noch von weißen Nationalspielern sprechen. Das ist ja irgendwie nicht ganz dasselbe. Ja, ich meine, das ist ein bisschen auch als natürlich Wortklauberei auffassen kann. Ja, also so ein bisschen kann ich es verstehen. Ich würde mal sagen, vor allen Dingen möchten die Leute, glaube ich, nicht, dass sich die Nationalmannschaften so entwickeln, dass da ja die Mannschaften sich am meisten leisten können, dann sich die Spieler einfach zusammenkaufen weltweit oder so und dann einbürgern, peng. Ne? Ist das nicht ist, glaub, eh das, schon der Fall der aktuellen? Ja, das wird ja im Prinzip schon viel gemacht, genau. Ich glaube, das ist eher so der Punkt, gegen den die Leute sind. Die sollen schon irgendwo aus dem Land kommen, ne? Das Weil heißt, Simon Hartzucker zum Beispiel, der war ja lange in der Bundesliga und so. Das heißt, der Nationalmannschaft konnte nicht Fuß fassen damals wegen Rassismus, echt. Der Fußball soll dann schon den nationalen, biologischen, ethnischen Menschen und seine Fähigkeiten abbilden und Ausländer sind verboten. Quatsch. Also Entschuldigung, dass ich jetzt mal, ich nehme mal für einen Moment den Aluhut ab. Ja? Also diese Umfrage ist von der ARD lanciert. Sie ist so ausgegangen, wie eigentlich jeder denkende Mensch das erwartet hat. Es gibt ungefähr vielleicht 20% von Leuten, die da lieber Sorten rein möchten. Das ist gar nicht gesagt, finde ich. Doch, 20% ja, Leute haben außerdem, das so unterschrieben. Außerdem, 20% der Leute haben das so unterschrieben. Ja, du weißt, darf ich kurz meinen Gedanken zu Ende bringen, bitte? Ja, bitte. Sorry. Dann kommen Fußballspieler um die Ecke, Trainer und machen große öffentliche Auftritte, wo sie sagen, wie unmöglich sie diese Umfrage finden und so weiter und so fort. Obwohl das Ergebnis rausgekommen ist, was eigentlich sie sicherlich auch so haben wollten. Für mich riecht das danach, dass hier vor der EM auf der Rechtsextremismus-Schiene einfach nochmal was aufgesetzt worden ist. Ja, und es gibt ja auch diese ARD-Doku dazu, Einigkeit und Recht und Vielfalt. Ist das sonst nichts? Wo sie hier Leute von vor x Jahren irgendwie haben, die davon berichten, wie das damals war, als sie die einzigen Schwarzen irgendwie in der Bundesliga waren. Und das ist ein organisierter Shitstorm von Fußballern, die jetzt ihre Empörung äußern können und dem Ganzen dadurch medial nochmal richtig was mitgeben. Ganz einfach. Also aus meiner Sicht, ich halte das nicht für eine organische Geschichte. So viel interessiert mich nicht für Fußball. Kann schon sein, dass mir da mal was durchgeht. Das ist eine Theorie, ne? Also das ist einfach nur eine Theorie von mir, wie diese ganze Sache da entstanden ist. Die kann man in nächster Zeit dann aber bestätigt sehen oder vielleicht auch widerlegt. Mal gucken, ne? Also ich denke mal schon, das ist ja noch nicht das Ende der Kampagne. Ja, wahrscheinlich. Ja, Thema Ukraine. Sie dürfen jetzt deutsche Waffen auch in Russland, also auf russische Ziele einsetzen. Mir war nicht klar, dass das nicht gestattet war, aber ich dachte, wir liefern die Waffen und die machen damit, was sie wollen. Aber auch Amerikaner haben sich ja gemütlich gesehen, da so eine Erlaubnis zu erteilen. Es geht um die Lieferung von Waffensystemen, die nur von Experten betrieben werden können, die nicht aktuell in der Ukraine vorhanden sind und dadurch Leute, die Teil der NATO sind, auf ukrainischer Seite eingreifen, um diese Systeme bedienen zu können. Eventuell kann das auch sein, dass es nur eine Desinfo ist, die öffentlich verteilt wird und die Ukraine diese Leute schon hat, weil die seit langer Zeit geheime Trainings machen. Kann eine russische Propagandalüge sein, kann aber auch ein Eingreifen von der NATO tiefer in den Konflikt sein, der auch, keine Ahnung, mit einem gezielten, kleinen, einzelnen nuklearen Schlag von Putin russische Propaganda kann das eigentlich nicht sein, aber es ist ja hier eine Meldung auch von den USA gekommen, dass sie das jetzt gestatten. Ne? Ja, das mit den Spezialisten steht hier in diesem Artikel zumindest jetzt auch nicht drin. Sie sprechen ja von unmittelbar angrenzenden russischen Gebiet heraus Angriffe vorbereitet, koordiniert und ausgeführt. Ja, ich kenne es halt nur aus geopolitischen Fachzeitschriften, nicht von der Tat. Ja, wie gesagt, ich wundere mich, dass sie da noch eine Erlaubnis brauchen, aber wenn da jetzt dann tatsächlich auch NATO-Soldaten zum Einsatz kämen, das wäre ja noch schlechter. Normalerweise heißt es so, dass mit der Waffenlieferung dann auch schon Kriegseintritt gesagt wird, so, ne? Verkündet wird. Aber davon abgesehen ist er dann auch aktiv irgendwie mitmachen nochmal entsprechend schlimmer. So, wir haben die Lage angepasst. Ja, wir haben unsere Strategie angepasst. Ja. Wir bestätigen uns das so richtig nicht. Ne? Und gleichzeitig sagt Scholz, Eskalation mit Russland vermeiden. Ja, läuft. Ja, klar. Das funktioniert bestimmt. Ich habe leider vergessen, den einzureichen. Es gab auch noch einen großartigen Tweet von Liane Bednarz zu dem Thema. Ich kann kurz vorlesen. Ich will Churchill zurück, statt dieses feige Volk, das nur an sich denkt und dem das Leid der Ukrainer und der Freiheitskampf der Georgier völlig egal sind. Ich fühle mich so sehr entfremdet von diesem deutschen Volk. Die Osteuropäer sind so anders, so mutiger und empathischer. Ja, zieh hin. Ja, vor allem Churchill, ne? Churchill war ja auch damit konfrontiert, dass wenn er irgendwie was macht, die Deutschen innerhalb von 17 Minuten London komplett auslöschen können. Liane, ne? Ist ja die gleiche, ist die gleiche Lage. Kann man, ja, ne? Also so viel Journalisten in Deutschland. Ich Zeitspiegel, NZZ, FAZ und dann ja. So einen dummen Vergleich, unsagbar. Oh Mann, das war der Artikel. Nein, doch. Oh. Kannst du mal ganz ans Ende scrollen von dem Artikel, wenn du findest, das Ende war nämlich ganz schön lang. Oder Artikel ist ganz schön lang. Da steht nämlich eigentlich, warum die das überhaupt alles gemacht haben. Weil wer Güter in die EU importiert, für die es einen internen CO2-Preis gibt, muss dafür Zoll bezahlen. Das ist jetzt diese, ich weiß nicht, Grenzausgleich heißt das, genau. Noch können Importeure zwischen verschiedenen Arten der CO2-Bilanzierung wählen. Künftig darf nur noch nach EU-Regeln gerechnet werden. Und darum geht es hier in dem Artikel, um diese EU-Regeln, nach denen da gerechnet wird, die CO2-Abdrücke und die Zölle und so weiter. Und dann um die Berechnungsmethoden. Hier jetzt am Beispiel von Batterien. Nämlich, dass Batterien, ja, je nachdem, wie man das berechnet, und es ist ja eben bei vielen Dingen so, einen höheren oder niedrigeren CO2-Abdruck machen und dass moderne Batterien vielleicht auch besser sind und ja, dass die Staaten und die Länder und die Kommunen und so weiter, dass sie demnächst solche Dinge nur noch unterstützen dürfen, wenn die entsprechende Regeln bzw. Kriterien erfüllen und so. Und das ist natürlich alles nicht so einfach für die Hersteller und überhaupt ist es auch ein riesen Verwaltungsakt, hatten wir ja schon mal, dass das so ein bürokratisches Monster wird am Ende. Die Amis haben ja schon Zölle angekündigt für solche Fälle, dass der Markt mit Autos geschwemmt wird und so weiter zum Beispiel. Alles wegen dieser Grenzkosten-Dings, die sie da in Grenzkosten ist was anderes, diese Grenzbeträge, die sie da einziehen wollen von den Firmen. Ja, und da macht sich der Atomausstieg dann eben auch negativ bemerkbar, weil CO2-Abdruck von Produkten wird dann berechnet anhand des lokalen oder übergeordneten Strommix sozusagen. Und da steht ja der deutsche Strommix nicht so gut da mit seinem hohen Kohlestromanteil. Irgendwas von 380, glaube ich, Gramm pro Kilo CO2 oder so. Ja. Aber es macht natürlich die Luft nicht dreckig. CO2 ist ja durchsichtig und gehört dann zum sauberen Teil der Luft, die dazu geführt hat, dass der Planet sich erwärmt. Das ist also nicht alles nur Klimawandel, sondern es wurde mittlerweile, ja, habe ich auch schon mehrfach gelesen, schon mehrfach nachgewiesen worden im Prinzip, dass die Luft sauberer geworden ist und dann dadurch eben die Temperatur gestiegen. Hat mich auch schon mal hier vorgestellt in einem Artikel. Jetzt ist es auch bei Zeit Online angekommen, die ja sowas immer nur widerwillig aufnehmen, wenn man das sind ja, was Positives passiert. Ne? Das sind ja auch deren berühmten Kippwerte, vor denen ja gewarnt wird. Die haben ja alles nur lineare Modelle und die Welt ist ein komplexes System. Und in dem komplexen System gibt Punkte, ab dem sich das System ganz anders verhält, wie es sich vorher verhalten hat. Das nennt man dann Emergence, daraus entsteht eine neue Ordnung, ein neues Equilibrium und du hast ein neues komplexes System. Ja, unter anderem solche Dinge kennt man eben nicht. Ne? Ja, hier gibt es, wie gesagt, nur ein bisschen einen Punkt, dass das eben tatsächlich wärmer wird. Und diese Kipppunkte, die immer wieder erwähnt werden, als sozusagen versteckt im Hintergrund Dinge, die passieren könnten, die alles schlimmer machen, diese Kipppunkte gibt es auch in die andere Richtung. Es könnte sich von alleine erledigen, wenn der Kipppunkt kommt. Aber ja, keine Ahnung. Das kommt. Ja, zum Beispiel, ne, solche Sachen. Wir werden ja ein bisschen aus der Debatte rausgehalten. Also Kipppunkte sind für mich ehrlich gesagt auch nicht so ein Thema. Ja, sind ja auch nicht so gut nachgewiesen und so. Also ja, linear berechnet, weiß ich nicht genau. Aber ja, also Kipppunkte. Sachen, aber Kipppunkte kannst du schwer richtig berechnen. Es gibt 100 Effekte, die das Klima beeinflussen. Warum sollen jetzt die 5 Kipppunkte nicht so, ne, der entscheidende Schmetterling, Flügelschlag. Ja, genau. Es ist einfach zu komplex. Also. Ja, ich sage ja mal, es ist nicht falsifizierbar. Ne? Es ist so ein bisschen der Grund. Ja, das mit dem Artikel hier ist auf jeden Fall, dass sie sagen, man sollte Geoengineering machen. Also die Luft wieder irgendwie verdunkeln, damit ja, ist das so ein bisschen wie das mit der Regenwolke. Also, das die Dinge machen, die man ja auch machen kann, oder? Und das haben wir ja schon häufiger gehabt auch. Ne? Also ich glaube, der Price hatte ja auch schon immer, schönen Gruß an dieser Stelle, hatte ja auch häufiger schon so Sachen mitgebracht, wo sie da irgendwie in Asien sonst wo immer dieses Cloud-Seeding und diese ganzen Geschichten. Und soweit ich weiß, zumindest von den Plakaten her, widmet sich die Partei der Humanisten auch diesem Thema mit dem Geoengineering. Man könnte mit dem Weltraumaufzug der Piraten das Geoengineering die machen. Sachen da hochbringen. Eventuell, ja. Ja, gibt ein paar Gegenargumente, müssen wir jetzt nicht diskutieren. Ja, sie haben ja noch so einen Experten gefragt und der sagt, das ist eher nicht so gut. Diese Experten aber auch immer, ne? ja, entgegen unserer Informationen oder meiner bisherigen Informationen ist das mit den Bauernprotesten wohl auch gar nicht so schlecht gelaufen. Zumindest hat die EU sich jetzt vor dem Wahlkampf dann nochmal entschieden, einiges an der Agrarpolitik ja, zu vereinfachen, den Bauern etwas mehr zu entgegenzukommen, denen nicht an allen Ecken das Geld verdienen zu verbieten und zu untersagen und zu verunmöglichen. Und diese Sache mit den Stilllegungen für irgendwelche Blumenwiesen und so, das ist auch erstmal vom Tisch. Zumindest gibt es dann da jetzt keine Kontrollen und Strafen mehr oder so für kleinere Betriebe. Muss man sich das mal im Genaueren angucken. Aber erstmal haben sie das ordentlich entschärft. Und alles andere wäre wahrscheinlich auch, wie soll man sagen, abgestraft worden, mindestens mal bei der Wahl. Also ich bin schon der Meinung, dass solche Dinge hier im Prinzip auch dieser Artikel wegen der Wahl auch jetzt verändert wurden. Ne? Ja, also dieser Artikel sagt es ja quasi auch, dass Ursula ihre sämtlichen Pläne irgendwie aufgegeben hat, weil die CDU es jetzt auch blöd findet, weil alle Angst haben, dass sie bei der Wahl dafür abgestraft werden. Und da frage ich mich auch wieder so, was ist das für ein Zynismus? Ja, die Idee, dass man nur mal 3 Wochen nach der letzten Wahl kommen könnte. Und vor allen Dingen, das sind alles Sachen, die man unbedingt braucht, um die Welt zu retten. Aber jetzt sind die plötzlich alle, weil man ja wiedergewählt werden muss, sind die plötzlich alle gar nicht so wichtig. Sind die plötzlich alle optional, werden die direkt in Frage gestellt. Aber national überall durchgepeitscht und so das Zeug, ne? Wusste ich, wie schnell das passiert. Es ist fast so, als wäre diese ganzen Sachen, die man da machen wollte, auch nur um Stimmen zu generieren und nicht aus irgendwelchen wirklichen Erwägungen, dass man irgendwas macht, was nötig ist. Und jetzt, wo man gemerkt hat, scheiße, das funktioniert ja gar nicht so, wie wir das wollen, da dreht man es einfach wieder zurück, obwohl es ja gerade eben noch das allein Seligmachende war, mit dem wir hier irgendwie unser Schicksal wieder in die richtigen Bahnen tragen, des Planeten, wenn nicht des Universums und allem, was in ihm ist. Also ehrlich gesagt, habe ich das gar nicht, sie machen das mit der AfD-Politik, ne? Sie übernehmen deren Punkte halt, ne? Weil die haben ja schon länger so argumentiert, dass es übertrieben ist, dass es über, ne, dass zurückgedreht gehört etwas und so weiter. Am Ende kommt genau das, ne? Also. Und da müssen wir auf jeden Fall mal ein dickes Danke wel an die Holländisch und die Niederländisch schicken und die Belgier. Ja, weil das sind die Leute, die das erkämpft haben und gesagt haben. Die Schweden und die Dänen, ne? Das läuft so nicht. Ja. Naja, die Vorzeigeländer, die wir herhalten mussten, da redet schon länger keiner mehr drüber, ne? Was in Schweden so abgeht oder in Dänemark, in Holland und so, da wollen die Linken momentan nichts von wissen oder die Grünen. Ja, ich bin gespannt, weil spätestens jetzt mit der neuen Regierung in den Niederlanden ist das eigentlich nicht mehr ignorierbar. Weil da ist die Brandmauer unter leisem Krümeln halt ineinander gefallen. Ja, und in Dänemark. Und da wird es jetzt einen Realitätstest geben und das könnte eine Domino-Reaktion zur Folge haben. Ja, aber das wissen die ganz genau. In Deutschland jetzt bei diesem CCS haben sie auch umgeschwenkt sozusagen. Die Debatte möchte ich mir nochmal angucken. Mit diesem Carmen Kettering, dass sie es nun doch irgendwie machen wollen, wo auch die Leute schon seit Jahren drauf dringen. Ja, kurz vor der Wahl merken sie das dann alles, ne? Aber ich sag mal, bei mir hilft das nicht mehr. Ich werde da nicht mehr so etabliert wählen, obwohl ich das dann noch nicht so gemacht habe. Ja, whatever. Gucken wir das nach Korea. In Korea ist auch ein geteiltes Land, Nord- und Südkorea. Das sozialistische Nord und das kapitalistische Südkorea. Ja, eigentlich müssen, glaube ich, beide Länder sich wieder vereinigen, aber es scheint nicht so zu klappen. Und dementsprechend machen sie nur Propaganda. Das kennen wir ja von unserem Grenzland auch so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob es da auch sowas wie diesen Westsender gibt oder so, aber ich nehme es schon an. Denn Südkorea schmeißt auch immer wieder Flugblätter eben, dass die Nordkoreaner doch ihre Regierung stürzen sollten und in den freien Westen kommen sollen und sowas. Und das beantwortet Nordkorea dann mit fliegenden Müllsäcken. So, die lassen da irgendwie Ballons fliegen, wo Müll dran hängt und lassen das dann auf Südkorea runterregnen. So, was für Arschlöcher. Naja, man könnte argumentieren, die sehen das so, wenn ihr uns euren Müll schickt. ja, sicher. Aber das eine ist Papier, das andere ist, keine Ahnung, Exkremente oder so. Schon ein bisschen hässlicher. Haben die in Brand gestanden und waren die auf einer Deutschlandfahne? Nee, dann auf einer Koreanfahne. Wenn sie getroffen haben. Ja, das sind Methoden. Ne? Der Kim Jong-un, der hat dann in Schweiz gelernt. Hat er das bestimmt auch da gelernt, wie man sich wehren muss als Staatschef. Also, mit aller Härte eben. Der lustige, dicke Mann. Ja, der Kim Jong-un, staring on things. Ne? Das ist so ein groteskes Land einfach auch. Das ist so, diese Kulissenwelt. Guck mal hier ein Video von unserem super Badeparadies. Hm. Guck mal hier, Leute, die ihre Scheiße irgendwie aufs Feld schaufeln müssen. Kulissenwelt, bist du ein Anhänger der Simulationstheorie? Nee, das weil das gucken, Nordkorea, ne? Das diese Kulissenwelt hat, liegt ja in der Realität. Ja, das ist wie die Potemkinschen Dörfer, gibt es doch als stehenden Begriff. Ich habe das, glaube ich, gerade zu weit gedacht, weil für mich gibt es die Kulissen in Nordkorea überall auf der Welt. In Nordkorea sind sie nur besonders grausam, weil sie aus einer älteren Zeit stammen, wo der Kommunismus noch unfähiger war. Also, keine unfähiger. Ahnung. Ja, okay. Unfähiger. Weniger subtil, meinst du? Ja, weniger subtil, das meinte ich damit. Aber ich meine nur nordkoreanische Kulissen wirst du auch in Deutschland auf dem Dorfplatz oder Stadtplatz vorm Rathaus finden, wenn du deine Augen nur genau genug aufmachst und schaust. Da bin ich mir sicher. Mir ist noch eingefallen, als Nachtrag zu der Diskussion über Star Wars eben, dass man durchaus mal wieder Clerks schauen könnte von Kevin Smith, damals, als Kevin Smith noch gute Filme gemacht hat. Weil da ist diese wunderbare Diskussion drin, ob die Rebellen halt die unabhängigen Vertragshandwerker, die am zweiten Todesstern gearbeitet haben, ob die den Tod dieser Leute wissentlich in Kauf genommen haben und damit Kriegsverbrechen begangen haben. Da wird die Frage, glaube ich, auch nicht geklärt, aber... Wie die Arbeiter am Todesstern wurden getötet und es sind Kriegsverbrechen. Nein, die Rebellen haben den Tod dieser Leute ja in Kauf genommen, obwohl das einfach nur irgendwelche unabhängigen Handwerker waren, die das Imperium ja verpflichtet hat, den Todesstern zu machen. Ja, aber das nennt man Kollateralschaden und sind vollkommen normal im Krieg. Die wussten ja, dass sie da sind. Also, das ist ja. Ja. Das ist ja nur von Kollateralschäden, ist bestimmt auch ja, nicht ja, aber so die einzige. Das Ding bei Krieg ist halt gewinnen oder verlieren, im Idealfall mit so wenig Kollateralschaden wie möglich, weil das sind die Leute, die deine Armee unterstützen, aber keine Ahnung. Aber es gibt ja nicht nur so Nerdkram, es gibt auch eine Frau, die 37 Typen eingeblasen hat in dem Film. Also ist für alle was dabei. Und Hockey auf der Straße. Welcher Film war das? Clerks von Kevin Smith. Achso, okay. Kenn ich noch nicht, aber gut klingt. Kennst du nicht? Nee. Alter Schwede. Ah, Jungs, das I'm not even supposed to be here today. Das wäre mal was, wenn wir das mit der GEMA abchecken, dass wir irgendeinen scheiß Live-Film gucken könnten, den miteinander. Aber guckt lieber nicht gleich 2 oder 3 und auch wie gesagt nicht die neuen Filme von Kevin Smith. Die guten heißen Clerks, Chasing Amy und Mallrats. Oh, ich schreibe der GEMA. Ich schreibe der GEMA eine E-Mail, um zu fragen, was es kostet, die Känguru-Chroniken live zu kommentieren. Nein. Bitte. Nein. Bitte. Nein. Bitte. Nein. Ich finde das zutiefst. Habe ich ja schon mal erzählt. Grauenhafte Quälerei, das Zeug. Nein. Reicht ja, glaube ich, wenn man es einfach nur Wollte ich zwei Thunfischspitzen mitnehmen, die waren im Angebot und habe einfach zwei gegriffen aus dem Stapel. Und zu Hause habe ich gemerkt, dass es die Ralf Rute Veganer Döner Pizza war und die liegt jetzt in meinem scheiß Eisfach mit dem hässlichen Baum mit der Hackfresse von dem Zeichner da drauf. Was mache ich jetzt damit? Jemanden kredenzen, der dich besucht, den du schnell loswerden willst. Ja, Katzenfratzen Tusk war auch von Kevin Smith, aber den Red State fand ich noch ganz okay, aber heutzutage Tusk fand ich schon noch rum. Verwirrend. Red State ist ja eigentlich auch der Proto-SJW-Film, weil es geht da drin eigentlich nur darum, die Erwartungen des Publikums zu untergraben, den ganzen Film, von Anfang bis Ende. Der hat es uns vorgemacht. Ja. Fördert, was der Feind zerschmettert, was hier schadet. Lasst euch nicht gendern, geht in den Wald. Viel Freiheit verteidigen, das ist immer wichtig. Und viel zerschmettern von allem, was hier schadet. Mit roher, nackter Gewalt am besten. Na. Subtil. Ja, subtil, Subversion. Darüber müssen wir auch mal mehr sprechen. Wie macht man subversive Politik? In Zukunft müssen wir vor allem erstmal über Republika-Vorträge sprechen. Oh ja. Und an der Stelle an Zuhörer von uns, ihr habt unsere Leidensaufrufe gehört. Es gab einige Einsendungen von tapferen Helden, die es sich angetan haben, die Republika anzuschauen, die zum Teil die Clips gemacht haben. Ich habe jetzt gerade nicht alle Namen im Kopf. Aber danke an euch, ihr seid Helden. Die machen so viel Content, man muss den sichten. Da ist immer irgendwo Matt dabei. Und danke für euren Einsatz, das war klasse. Danke. Chris, kannst du schon L'Amour Toujours auf Mundharmonika spielen? Nee. Okay, ist auch nicht so schwer. Ich habe es mal versucht. Und kauft Miete pro Kopf und Knicklicht. Die letzten Folgen, die letzten Exemplare, die als Mängelexemplare zu erhältlich sind. Gebt mal wieder Geld aus, die Wirtschaft muss am Rollen bleiben. Geht auf thatsafespace.net und abonniert das Mammon-Magazin. Es ist sehr gut. Tschüss. Haut rein, Leute. Ich wünsche euch eine gute Woche. Startet gut in die Woche. Begrüßt alle mit einem freudigen Hallo. Bringt gute Laune in die Welt und sagt, ja, endlich wieder Leistung bringt. Das, was der Ebel gesagt hat, gilt für alle, außer für den dichten Nebel, der gestern nach 23.20 Uhr auf die Nordschleife gezogen ist und dann bis um 15 Uhr geblieben ist. Das dumme Arschloch, das soll irgendwo hingehen, wo ich ihn nicht treffe. Lasst euch die gute Laune nicht nehmen, von wem auch immer, und es herrscht außer von dem scheiß Nebel. Ja, außer von ich hab 24 Stunden sollte das Rennen gehen, es ging 7,5 im Endeffekt. Und ich habe eigentlich die ganze Nacht vorm Rechner sitzen wollen. Und fuck. Du Armer. Ja, danke. Danke, dass das mal jemand sagt. Aber ich persönlich, ich mag Nebel, meine Frau nicht, weil wenn Nebel ist, laufe ich gerne in den Wald spazieren, stundenlang. Ja, aber bei 280 km/h auf der Nordschleife oder auf dem Grand Prix-Kurs geht auch nicht. Deine Liebe zum Nebel zu Ende, glaub mir. Ja, das stimmt. Noki hat Urlaub, ich wünsche dir einen wunderschönen Urlaub, erhol dich gut, fahr ans Meer. Kann ich noch mal ins Feuer. Geh schwimmen und mach Liegestütze. Ja, Mars, würde ich mich da erinnern. Ein Kollege erzählte neulich, er war in Holland, das war richtig teuer. Holland ist teuer, aber es ist auch wunderbar. Kein Essen unter 25 Euro im Restaurant oder so. Ist Holland, auf jeden Fall. Ist also Holland wirklich teuer oder sind nur die Touristen-Hotspots? Das sind die Niederlande natürlich. Ja, gut, Sanford ist schon ein Touristen-Hotspot, aber bei meinem Thai, wo ich seit 20 Jahren hingehe, nee, 30 fast, ach du Scheiße. Nee, 20. 25 Jahre gehe ich da hin. Genau. Da kostet, wenn du eine Vorspeise, zwei Bier und eine Hauptspeise nimmst, bist du mit fast 50 Euro dabei. Also ich kannte in Holland an der Grenze zu Deutschland ein Restaurant, da hast du, was war's, die Frau, glaube ich, 15, der Mann 17 gezahlt. Und so. Du hattest Buffet essen. Für die Frau 15. Du konntest so viel essen, wie du wolltest, und auch so viel saufen, wie du wolltest. Die haben nur gesagt, besoffene Gäste dann da hinten in den Hintergarten oder nach Hause. Aber du konntest Wein, Bier, alles, Sushi, alles Mögliche. Das war ein richtig geiles Buffet. Hab den Laden geliebt. Das war so ein ja, Schlemmerladen einfach. Der 13 Dead Ghost sagt ein JA, also hier junge alternative Mitglied, wurde auf der Mahnwache in Mannheim angegriffen. Es gab wohl Gegendemonstrationen von Antifa. Polizei musste dazwischen gehen. Ja. So gedenkt man einem Polizisten, der von einem Extremisten umgebracht worden ist, indem sich zwei extremistische Seiten da gegenseitig anschreien. Und also meine Meinung, die Antifa hätte da nichts zu suchen gehabt. Und fertig aus. Und der Polizist von der JA, das ist klar, dass sie dahin gehen. Ne? Aber, und das kann man denen auch nicht mehr vorwerfen in der Welt, wo Halle und Hanau inzwischen stehende Begriffe sind, die uns immer wieder um die Ohren gehauen werden. Während solche Fälle halt irgendwie verschwinden. Ja, die Göring Eckert hat es echt geschafft, das irgendwie in Verbindung zu bringen, glaube ich, mit Mannheim. Ich weiß nicht mehr genau. Den Tweet habe ich nicht mitgebracht. Leute, wir machen viel zu viel Nachsendung. Komm, wir hören jetzt auf. Ja, genau, lass mal. Leute, wir haben euch lieb. Haut rein. Able over and out. Und Telegram Weltraumaffen. Tschüss. Die Weltraumaffen. Kulturmarxismus. Zerstören. Tschüss. Auf Wiedersehen.